Okay. Ja, herzlich willkommen zum wöchentlichen Stream der Weltraumaffen. Genauso pünktlich wie immer, also gar nicht. Diese Woche mit den Themen Brexit, Brexit, Brexit und ja, noch ein paar anderen Geschichten, wie zum Beispiel Wiesnhof-Werbespot. Da geht es dann nochmal kurz um Gina Lisa. Und was haben wir hier noch alles Schönes? Ja, aus Übersee. Einige Sachen sind da passiert an der Universität. Es geht um Hasskommentare gegen eine Sportjournalistin. Und um einen schwulen Witz, der von leicht Empörbaren auch aufgebauscht wurde, dass sie sich nochmal darüber empören können. Und ja, ich würde den Stream einfach mal anfangen und gratuliere unseren Kameraden in Britannien zu ihrer zukünftigen Unsicherheit, Entschuldigung, Unabhängigkeit. Ach ne, Ja. Entschuldigung. Ich bin von meiner Begeisterung weggetragen Ja, genau. worden. Weißt du, die geheime jüdische Verschwörung drüben in Israel ist schon am Kochen. Ja, wie können diese widerlichen Briten es wagen, aus der EU auszutreten? Ja, und ja, was an der Geschichte interessant war, ist erstmal natürlich, dass es ja sehr knapp war, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ich glaube irgendwie, es war fast 50-50 oder 48-52 oder sowas in der Art. Ja. Und jetzt im Nachhinein dieses Relativieren und Erklären, wie konnte es nur dazu kommen, was mich persönlich übrigens auch ein bisschen daran erinnert hat, an die Berichterstattung in Deutschland, als die AfD so hohe Wahlergebnisse hatte. Wisst ihr noch, wie das war? Wo dann halt eben versucht wurde, es zu erklären mit, keine Ahnung, Arbeitslose und Trotzwahl und sowas, ja. Und das war auch zuerst die Narrative, ja, dass halt eben viele Leute aus Trotz gewählt hätten oder dass halt eben auch einige dabei waren, die haben sich überhaupt nichts dabei gedacht, ja, einfach so for the bands, ja, wie man im Englischen sagt. Und jetzt ist es eher so, dass sie so sagen, ja, nee, das liegt an den ganzen alten und störrischen Konservativen, die denken nur an sich, die ganzen Jugendlichen, die sind klug gewesen, die wollen Multikulti, die wollen offene Grenzen und denen wird jetzt quasi ihre goldene Zukunft von den Leuten verbaut, die ja eigentlich nur ihre konservativen Werte beschützen möchten. Nein, Ja. nee, das beste Argument fand ich noch, die leben ja gar nicht mehr so lange, die Alten. Insofern sollten die Ja. weniger Mitbestimmungsrecht haben. Aber natürlich, Alte und Behinderte direkt ins Gas. Ja, Und nein, Quatsch. Auf jeden Fall, das war. das haben ja auch nicht nur Leute gefordert in Großbritannien, sondern solche Leute wie hier dieser Mario Sixtus, auch allbekannt als Mediengewächs, der hat ja auch gesagt, man sollte wenigstens bei Zukunftsentscheidungen in Zukunft drüber nachdenken, dass die Alten da bitte nichts mehr mitzureden haben. Also Ja. ich stimme dem zu und ich finde außerdem, dass Wähler mit Down-Syndrom und Wähler mit Krebs keine Stimme kriegen. Und außerdem auch alle anderen Leute mit irgendwie schwer tödlichen Krankheiten. Leute mit Risikoberufen, finde Ja, ich auch. genau. Leute mit Beispiel, ja. Risikoberufen. Wenn du eh wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren abtrittst, warum sollst du denn dann mitbestimmen, ob Ja. irgendwie deine Ja. Kinder irgendwie genderneutral erzogen Also in den wurden? Ja. 70ern, 80ern hätten in England die Kohlearbeiter zum Beispiel keine Stimmen haben dürfen, weil die Nee. sterben doch eh schnell. Ja, gute Idee, finde ich nicht übel. Ich Ja. meine, das kann man ja dann ausweiten, auch auf zum Beispiel Menschengruppen mit einem hohen Suizidrisiko, ja, wie zum Beispiel Männer. Transgender-Menschen oder so. Genau. Männer, Ja, die ja, leben eh nicht Männer so dürften lange. eigentlich gar nicht wählen. Die wählen eh immer falsch. Ja, Ja. stimmt, aber Männer leben auch durchschnittlich viel weniger lange als Frauen. Also wir wären Ja. Frauen natürlich vorausschauender. Ja, das ist Und wenn man. natürlich, das spielt dir natürlich dann in die Hände, ne? Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich Wenn man. finde, wir sind da an was dran und sollten uns da auch noch ein paar Notizen zu machen, dass irgendwann mal, wenn wir dann vor der EU endlich, beziehungsweise vor der UN unseren Vortrag halten dürfen, auch dann, ja, anbringen, ne? Genauso wie wir es hier gerade machen. Ich notiere das in unser Parteibuch. Mach das bitte. Und wenn du ein Bild-Zeitungs-Abo hattest, dann darfst du auch nicht mehr wählen. Also Nee, nie das sowieso wieder. nicht mehr. Ja, Also. und denk dran, mach bitte noch eine extra Kopie für das Patriarchat. Aber So. was ich eigentlich noch schlimmer finde, also erstmal dieses Ding, als das dann rauskam, waren alle geschockt. Der Abel und ich haben uns die Nacht ja um die Ohren geschlagen. Also die ganzen Kommentatoren, so, wir können das Geschockt. gar nicht glauben, Ich hab dass das gefeiert, ey. passiert. Und einen Tag später haben sie aber schon die Analyse fertig und können uns genau sagen, gewesen ist. Ja? Also erstmal haben sie keine Ahnung gehabt, dass es passieren wird, aber dann wissen sie nach 24 Stunden genau, wer schuld ist. Nee, ich find's vor allem geil, dass sie 24 Stunden vorher, ja, die Polls sagen das und das, wir werden in der EU bleiben, dann, oh, die Polls haben uns alle getäuscht. Einen Tag später, ja, die Polls sagen das. Plötzlich sind die Umfragen wieder total glaubwürdig und man muss sich absolut auf sie verlassen. Und diese ganzen wie Concern-Trolls, die jetzt da rumspringen und sagen, ja, lasst uns da doch nochmal drüber nachdenken, das ist doch in eurem Interesse auch. Vielleicht führt die Regierung das Referendum gar nicht aus oder es gibt ein Gegenreferendum oder dieses, ihr wisst doch, wir wollen doch nur unser gemeinsames Bestes. Vorher haben sie gerade noch Rassisten und Arschlöcher genannt. Ja, ja. Und jetzt, ach komm, Freunde, wir sind doch einfach. Ach, das war eh die reinste Shitshow. Ja, ich weiß nicht, Abel, hast du es mitbekommen, wie die Leute so angefangen haben, ins Grübeln zu kommen, als man dann sagt, ja, aber die City of London, ja, also dieser Banker-Finanzier-Sündenpfuhl, ja, der ist ja dann auch nicht mehr in der EU. Und dann auf einmal so alle, interessant, ja. Vor allem, es gab ja auch eine Petition, dass es ein zweites Referendum geben soll. Die hatte jetzt mehr als 2 Millionen Unterschriften, aber ich sehe hier gerade, einer auf Twitter hat das gepostet, dass wohl allein 17.000 von diesen Unterschriften aus Nordkorea kommen. Ich hatte auch was gestern analysiert und hat da einige lustige Sachen aufgedeckt. Vatikan, Dominikanische Republik, Ägypten, Äthiopien, ja, Frankreich, Georgien, Griechenland. Wie groß England da ist, oder? Ungarn, Iran, Israel, Japan, Kenia. Das war wohl ein 4chan-Hoax. Ja, glaube ich auch, ey. Was die Petition, oder? Die Petition, ja. Ah, und super. Gute Idee. Ja, aber es gibt ja trotzdem genug Stimmen, die jetzt schon sagen, das wird in so eine Richtung gehen, dass es einen Kompromiss gibt am Ende und bla. Ja, also ich sage ja jetzt schon, dass sie in der dass sie denselben Wirtschaftsraum behalten wollen, aber irgendwie nichts mehr der EU zu tun haben wollen. Also, das ist halt so. Ich verstehe das irgendwie nicht mehr, weil guck mal, okay, gut. Erstmal geht der Ausstieg ja auch nicht von heute auf morgen. Es bestehen immer noch Handelsverträge und solche Geschichten. Ja, und dann muss man, weißt du, dann hatte ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf, okay, gut, dann sind die vielleicht nicht mehr EU, dann sind sie jetzt halt eben ein Drittland. Ja, kannst du ja irgendwie, wie bei den AETR-Mitgliedstaaten, kannst du ja genauso gut solche Handelsverträge schließen, wie es jetzt halt gerade geht mit der Schweiz oder mit, wer gehört da noch zu? Ich glaube, Österreich auch und so. Ja, also wo ist denn jetzt das Problem genau? Ja. Die Grenzen werden ja nicht dicht gemacht und das Einzige, was halt passiert, ist, dass du mal dein Passwort zeigen musst. Ja? Ich glaube, die Leute, denen ist die symbolischen Auswirkungen, diese Symbolik, die dahinter steht, dass sie halt kein Teil der EU mehr sein wollen, das regt die so auf, weißt du? Ich glaube nicht, dass es so an diesen ganzen Handelsgeschichten liegt und sowas alles, sondern ganz einfach, weil mal einer gesagt hat, so wisst ihr was, EU, leck mich am Arsch, wir haben da keinen Bock mehr drauf, ja. Aber ich habe so viele Posts gelesen von Leuten so, oh, ich stehe hier und weine, mein Job hängt davon ab, dass ich reisen kann. Oder jahrzehntelang haben sich in Europa Leute verliebt und das wird jetzt absolut nicht mehr möglich sein. So. Absolut. Leute, habt ihr schon mal von binationalen Verhandlungen und Verträgen gehört? Das wird doch alles, natürlich wird ein Brite, der ein Brite ist, weiterhin mit dem britischen Pass in Deutschland ohne Probleme einreisen können. Ja, da wird es einen Vertrag geben zwischen Deutschland und Großbritannien und fertig. Das ist so ein Käse. Guck mal, weißt du, ich habe damals in der niederländischen Grenze gewohnt und da gab es das halt noch nicht mit dem, also halt eben Borderless Europe, ja. Und da musstest du halt dein Passwort vorzeigen. Oh mein Gott, wie schlimm, ja. Das ist doch kein Grund, ja, deswegen rumzuheulen. Und auch wenn du dann halt eben reisen musst viel für deinen Beruf, hast du ein bisschen mehr Papierkram. Aber das kann man doch auch vorher erledigen, oder? Ich meine, es gibt in jedem Land gibt's, wenn du regelmäßig reisen tust, so extra Reisepass-Kacke, ja, wo du dann so eine erweiterte Prüfung hast und dann dauernd rumreisen darfst. Ja, die tun so, als hätte es bisher ein vereinigtes Europa gegeben, wo sich alle einig sind und wo halt eben alle, keine Ahnung, die gleichen Regeln haben und so. Ja, aber das ist ja Schwachsinn, ne? Ich habe ja schon mal irgendwann erwähnt, ich mache hier, oder habe hier die Qualifikation zum EU-Berufskraftfahrer gemacht und so. Und es gibt so unterschiedliche Regelungen in jedem einzelnen Land, auch was jetzt zum Beispiel Transport und Handel betrifft und sowas alles, ja. Das ist nicht so einig, ja, weil das sind nun mal irgendwelche Verbünde, die gibt es schon seit 20, 30 Jahren, die kann man nicht einfach zur Seite schieben, nur weil jetzt das heißt, ja, wir sind in der EU. Ja, und in Großbritannien, die haben genauso ihre eigenen speziellen Gesetze und wie sagt man, Regelungen, ja. Also dieses ganze, wir waren vorher ein vereintes Europa, ja, und England beziehungsweise Great Britain gefährdet das jetzt, das ist Schwachsinn einfach, ja, das ist Unsinn. Ich meine, vereint. Das sagen so Leute, die haben halt keine Ahnung oder sind noch nicht viel, oder haben noch nicht viel gereist oder glauben im Medienhype. Ja. Ich meine, könnt ihr euch noch an die gemeinsame Lösung im Ukraine-Konflikt erinnern? Oder in Sachen Griechenland oder in Sachen Flüchtlingskrise? Oder also weißt du, wo war denn da die Einigung da, wo man geschlossen irgendwas durchgeboxt hat? Ich hätte ja auch gewünscht, dass zu dem Zeitpunkt Deutschland als Einheit aufgetreten wäre, ist es aber halt nicht. Und Politik ist halt so kein Wunschkonzert von einem Ideal, was sehr schön und gut ist, aber die Leute sind einfach so unglaublich butthurt. Das ist einfach genial. Also ich keine Ahnung. Das ist auch das Geilste, ne? Das halt eben, gibt's einfach nur irgendwo Brexit ein? Guckst du die Antworten an und dir fließt erstmal so eine LKW-Ladung Salz entgegen, so, weißt du? Und denkst du so, und wenn du halt so einer bist, der auch ein bisschen, ja, wie sagt man, some men just want to watch the world burn, ja, wenn man so einer ist, dann findet man das natürlich auch irgendwie geil, so, weißt du? Das ist meine Haltung zu der Sache, ich freue mich einfach. Ja. Aber ich finde es natürlich politisch auch gut, weil jetzt die EU vielleicht in einer Position ist, wo man sagen kann, hey Leute, wir müssen ein bisschen reformieren, aber größtenteils freue ich mich einfach nur, dass die ganzen blöden Vollidioten rumheulen. Das auch, ja. Dass sie halt eben irgendwie so merken, ja, jetzt ist zu weit einfach und da hat sich jemand mal dagegen entschieden, ne? Ich glaube, ich höre mich schon wie so eine Schallplatte ab, die immer springt, weil ich glaube, ich habe schon vor 2,5 Jahren gesagt, also dass halt eben die Linken, die Progressiven, die brauchen mal so eine richtige Gegenbewegung, wo sie halt ankämpfen müssen gegen, ja, und das ist genau dasselbe mit der EU einfach, ja. Mhm. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass halt eben jetzt vielleicht ein paar Politiker sich mal eben nachdenken, also irgendwie, ja scheiße, was passiert denn jetzt eigentlich? Also eventuell ist es ja auch so, dass das in andere Länder überschwappt, ne? Deutschland wahrscheinlich nie, weil wenn Deutschland aus der EU austritt, dann bricht die EU zusammen von einem Tag auf den anderen, ja. Aber vielleicht der Dänemark, Frankreich, Spanien, könnte ich mir gut vorstellen. Tschechische Republik hat ja auch schon Antrag gestellt. Deutschland und Frankreich gehen raus und machen ihre eigene EU auf mit Blackjack und Nutten. Das wäre das. Ja. Und ich meine, Nordirland meinte jetzt auch schon, dass er ein Referendum haben möchte. Ja. Schottland auch schon. Also. Der Wayfarer sagt gerade, Ukraine will die entstandene Lücke füllen. Also ganz schwierig. Erstmal natürlich wegen dem Bürgerkrieg auf der Krim. Und andererseits, gut, sie sind jetzt auch ein AETR-Mitgliedstaat, also am Handelsabkommen mit der EU, mit der EG, Entschuldigung. Und aber ich glaube, solange der Krieg ist, kannst du es vergessen. Ja, ich meine, da hat George Soros vor ein paar Monaten einen Vortrag gehalten, dass er sich einen Investitionsschutz von der EU wünscht, damit wenn Milliardäre in der Ukraine investieren, dass dann die EZB sie rauskaufen tut, wenn sie ihr Geld dort verlieren. Unglaublich, echt. Das fand ich einen ziemlich guten Vortrag, weil wenn du ganz viel Geld hast, möchtest du eine Sicherheit haben. Dann kann der Steuerzahler dafür zahlen mit Inflation, dass du dein Geld da reinpumpst. Macht er denn eh. Und das ist auch das Problem, dass den Leuten auch einfach immer klarer wird, dass das ein Elitending ist. Ja. Und das ist auch diese Geschichte, auch die Jungen, die hätten dafür gewählt. Ja. Vielleicht auch einfach, weil die noch nicht bemerkt haben, wie viel an dieser EU-Fassade ist und wie wenig da in Wirklichkeit für den einzelnen Bürger drin steckt. Und vieles steckt da nur für die Leute drin, die halt schon Geld haben. Wobei, was ich halt auch sagen muss, EU, man sagt immer finanzielle Umverteilung, also dass Deutschland ein Nettozahler ist. Was man halt auch bedenken muss, ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Polen oder in Italien oder wo auch immer Geld investieren und dort einen Markt verbessert oder die Wirtschaft verbessert, hat man auch neue Absatzmärkte. Also die Argumente um EU, warum sie gut oder schlecht ist, die sind manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, uninformiert. Aber generell, so wie die EU geführt ist, es ist halt einfach eine Shitshow. Und man kann froh sein, dass wenn der Brexit jetzt einfach das Signal gibt, einfach mal auch aufzuräumen und nicht so eine Kacke zu machen, wie sie jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Also. Aber wie ist das denn mit dem Argument, dass die ökonomisch starken Staaten ausgebremst werden und dass die ökonomisch schwachen Staaten klein gehalten werden durch den Kram? Weil, was weiß ich, Griechenland mit den Sparmaßnahmen, die ihnen aufgezwungen werden, weil sie halt keine eigene Währung haben, die sie einfach ein bisschen inflationieren könnten, um da halt entgegenzuwirken. In Griechenland hätte man einen Schuldenschnitt machen sollen. Ja. Den hat man damals aber nicht gemacht, weil Frankreich und Deutschland mit seinen größten Banken kurz nach der Schuldenkrise bankrott gegangen wären, wenn Griechenland sozusagen einen richtigen Schuldenschnitt bekommen hätte. Dann hat Deutschland sich Geld geliehen und das Griechenland weiterverliehen und darauf haben wir 3% Zinsen bekommen und damit haben wir die schwarze Null in unserem Haushalt gemacht. Ja. Wobei ich halt auch sagen muss, in Sachen Griechenland, also jetzt sowas wie Litauen, die haben eine wesentlich schlechtere Wirtschaft gehabt vor der Krise, haben mehr Cuts durchgezogen wie Griechenland und haben selber auch noch Griechenland geholfen, sozusagen rauszukaufen. Also da kann ich so die Heulerei in Griechenland ein Stück weit nicht nachvollziehen. Auch wenn man sich anguckt, dass das, was wir in Griechenland gemacht haben, dass wir das seit Jahrzehnten mit allen Dritte-Welt-Ländern machen, die es gibt. Also ob du jetzt Argentinien nimmst oder, keine Ahnung, Angola, Kongo. Ich meine, ich finde die Praxis generell nicht richtig, aber im Endeffekt hat sich in Griechenland niemand von Staat interessiert. Der Staat hat immer Steuergeschenke gemacht, um sich die Wähler zu kaufen. Man hat in den 80er und den 90er Jahren sich dort niemand um die Politik gekümmert. Und jetzt kriegen sie halt ihre Rechnung. Dass sie zwar nicht ganz so hart leiden müssen, dass dann Leute sich Krebsmedikamente nicht bezahlen können und die Suizidzahlen hochgehen und die Kinder im Kindergarten umkippen, weil sie keine Nahrung haben, das ist absolut die Scheißshow. Aber ja, also das, so wie wir Griechenland behandelt haben, haben wir halt auch die dritte Welt, behandeln wir seit immer, seit eh und je Schuldenkrise in den 80ern. Dritte Weltländern und hätten wir da das nicht durchgezogen, würde halt einfach Afrika oder Südamerika keinen Bock mehr haben, Zinsen an uns zu zahlen, weil die sind alle überschuldet und alle im Westen. Ja. Also. Ja. Okay, ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen vielleicht über die Reaktion auf Brexit sprechen? Da gab es ja aus dem linken Lager ziemlich viel Geheul. Was mir halt eben auch aufgefallen ist, gerade bei den Konservativen war dann halt eben gleich das Geschrei groß nach einem eigenen Ausstieg, ja. Zum Beispiel in Deutschland bei der AfD hat ja das Höcke-Männchen dann gleich am gleichen Tag gesagt, ja, die AfD fordert ein EU-Referendum in Deutschland. Und dachte ich mir so, ja, klar, wieder schöner Stimmfang und so, ne? Nehmen wir nochmal gleich hier aktuelle Ereignisse mit und versuchen da vielleicht noch jemanden zu überreden, dass er halt dann jetzt bei der nächsten Wahl, die ist ja auch schon bald, ne? Warte mal, ich habe da wieder Post gekriegt, für die AfD stimmen. Oh, muss ich doch sehr lachen, ja? Weil ich glaube, also ich könnte mir höchstens vorstellen, selbst wenn alle anderen Länder dann irgendwann mal aus der EU ausgetreten sind, ja, dann hast du dann irgendwann Deutschland übrig so als einziges EU-Mitglied noch, ja? Nein, das Rat und allem noch. Das Ziel ist, dass Österreich, Niederlande und Dänemark drin bleibt. Vielleicht die Tschechische Republik. Ja, genau. Und Teile von Polen. Dort Frankreich soll selbst sein in diesem Jahr. Ja, okay, ich verstehe schon. Ja, jetzt ist der Rosch genau, gefallen. Ich sehe da schon kommen, dass es dann heißt, so hier, ja. Ihr habt was dagegen, so seid ihr etwa gegen den europäischen Gedanken? Ja. Ja. Seid ihr irgendwie gegen die EU? Was ist denn los mit euch? Ja, also hallo, Niederlande, Frankreich, Polen. Ich bin eine Chance haben. Jawohl, Hitler. In welchem Land war das, wo sie da auch den Euro nicht haben wollten, wo sie dann irgendwie gemeint haben, so ja, eine Gemeinschaftswährung wollte Hitler auch? Großbritannien? Nee, ich glaube nicht. Was denn jetzt? Verdammt nochmal, ey. Schweden oder so, da haben die irgendwie... Ich weiß nicht, die NPD, die hat früher versucht, Wähler zu animieren, dass er halt, weil sie sagt, irgendwie, ja, wir führen die D-Mark wieder ein. Da habe ich schon gesagt, ach komm, halt die Fresse, nie im Leben, ja. Weißt du, und dann gab es irgendwie, hast du jetzt gerade gesagt, was haben die gesagt? Hitler wollte eine Einheitswährung, ja. Aha. Das war irgendwie so eine Kampagne in Schweden. Wo man überall Nationalsozialismus findet, hey, meine Güte. Ja. Ja, es gab ja sogar mal so eine Partei, die Pro-D-Mark-Partei oder so. Okay. Ich meine, was ich als Reaktion auch geil fand, war, dass die Türkei gleich mal rumgeheult hat. Ja, bringt es mal in Ordnung, ist ja total instabil. Da wollen wir jetzt ausdrehen, bevor wir überhaupt eingedreht sind, weil guckt mal euch an, ihr Europäer. Also, das fand ich auch relativ lustig. Also... Hier, guter Tweet gerade. Obama wins with 51%. The people have spoken. Brexit wins with 52%. Too close. We need to undo this mistake. Ja, ja, ja. Ja, klar. Es ist ja immer dasselbe. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ja, in diesem Land herrscht Demokratie und wenn die Leute sich so entschieden haben, müssen wir es respektieren und so. Ja, und dann wird dir nicht wieder... Ich komme schon wieder zu einem AfD-Vergleich, sorry, aber weißt du, weil da war es ja auch so, irgendwie, ja, die ganzen Nichtwähler, die sind sich überhaupt nicht bewusst, das ist demokratieschädigend, dann wählen die, wählen AfD, oh mein Gott, falsch gewählt, wie könnt ihr nur, weißt du. Ja, zumal das ja bei England doch noch ein bisschen schwieriger ist, die ganze Nummer, wegen halt eben Schottland und Nordirland, wegen der besonderen Stellung, die ja dann nun mal haben, also so als halb besetzte Länder. Ich fände das so geil, wenn die UK sich balkanisieren würde. Ich würde das so feiern. Ja, dann will doch APPD, die waren doch schon immer für die Balkanisierung Deutschlands. Ja, das wird sich dann schon so langsam ausbreiten, keine Sorge. Bei denen ist natürlich sowieso immer jede Menge Gemecker über halt eben das, was die Engländer machen. Und auch so dieses Argument von wegen... Wir müssen hier irgendwie Austerität machen, also irgendwie sparen und keine Staatsausgaben mehr. Das sagen die Schotten auch schon lange. Aber die Schotten sind ja wirtschaftlich auch nicht so gut gestellt. Und die kriegen halt von Westminster auch alle möglichen Sparprogramme da aufgeladen. Und das war ja auch einer der Gründe, warum es dieses schottische Austrittsreferendum vor 2 Jahren gegeben hat. Ich hätte mich gefreut, wenn die ausgetreten wären. Genau die gleiche Sache wie jetzt mit Britannien. Ja, irgendwann dann treten sie alle aus und irgendwann sind wir dann zurück auf Stadtstaaten. Könnt ihr dann so euren Pass vorzeigen, wenn ihr ins Nachbardorf fahrt? Nee, das ist meine Art des Kommunismus. Die Welt auf Basis von Kommunen. Ich meine, das mit dem Geld, was Schottland bekommt, das Ding ist halt auch, dass die meisten Nuklearwaffen von Großbritannien, Nuklear-U-Boote, die sind halt auch überall irgendwo in Schottland verteilt. Also, ja, und auch die, auch was die so an natürlichen Rohstoffen haben, ist genau. Auch in Schottland. Ja, ich meine, also was man an Celebrity-Tweets gesehen hat, das war ja auch mal die übertriebene Shitshow. Also J.K. Rowling meinte irgendwie, ja, wir brauchen irgendwie Magic und keine Ahnung, James Corden, I can't get my hand around what's happening in Britain. I'm so sorry to the youth of Britain. I fear you've been let down today. Und keine Ahnung, Alter. Ich meine, irgendwo gab es noch einen Tweet. Send prayers to Britain and blankets and food. We need to save them. Und ich denke mir so, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt im Krieg mit Schottland sind oder so, sondern die haben ein Referendum gehabt. Also, ja, das ist halt genau das. Ich meine, ihr wart ja sehr Sargon-kritisch von den Argumenten, die der vorgebracht hat, aber der hat halt schon recht, dass da dieses apokalyptische Szenario ausgeführt wird. Frauen werden keine Rechte haben und es wird keine Demokratie geben und so weiter. Als wären das jetzt nicht alles Dinge gewesen, die es schon lange vor der EU gegeben hätte. Ja, eben. So ein Unsinn, ey. Was ich jetzt aber gerade nochmal sagen wollte, natürlich machen jetzt irgendwie voll einen auf emotional, aber im Endeffekt ist es ja auch wieder nur Virtue Signaling, ja, weil halt irgendwie, keine Ahnung, dass jetzt man das machen muss. Ja, ja, die kommen dann irgendwie wir sind ein Europa und so dieser Kram von wegen, ja, die EU hat den Frieden gesichert und dieses ganze Zeug. Ja, total. Das ist natürlich auch schon übertrieben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um mal hier in diese Parade von Europa ist doof und alles ist scheiße, so viel von diesem Kram, der da so erzählt wurde, war ja auch ziemlich Humbug. Also zum Beispiel dieser komische Brexit-Film, alles, was sie da gesagt haben, ist der Thunderfoot ganz gut gezeigt. Das ist ja auch Quatsch gewesen im Endeffekt und vereinfacht bis zum Abwinken, um das irgendwie zu suggerieren, dass es so das ultimative Böse ist und in der EU alles entschieden wird und das ganze Geld dann nur versackt und man da nichts mitmachen kann und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht so ganz die Wahrheit. Ich meine, in dem Brexit-Film haben sie das Argument gebracht, dass sie danach wie die Schweiz werden oder wie Guernsey oder Jersey. Das heißt Steueroasen. Also ernsthaft. Weißt du, das ist keine Ahnung. Das ist doch gut für England. Das ist wie, wenn sie die Kampagne gemacht hätten, wir bauen riesige Motoren und wir tun einfach in den Atlantik reinschippern und sind dann in der Mitte und dann, keine Ahnung. Weißt, das ist einfach nur Hirngespinst. Also komplett von vorne bis hinten. Ja, da hat der Boris Johnson sich das jetzt als Aufhänger genommen, um da seinen Premierministerposten zu erklimmen, den er seit Jahren da irgendwie im Auge hat. Und so ein Kram, ne, und Chris, ich wollte dich nur warnen, was du sagst, hört sich sehr kontrarevolutionär an. Ja, so bin ich nun mal. Ja, keine Ahnung, ne, also das ist halt auch so ein Ding, die wissen halt auch nicht so genau, worum es da geht in der EU und was da irgendwie passiert und so, aber ja, ich meine, das ist schon klar, wenn das irgendwie so ein Apparat da irgendwie ist, dann dass da vier Schnittchen gegessen werden und Quatsch geredet werden, ist auch klar. Ne? Dass da alle möglichen Leute sitzen, die eigentlich, also nur alleine, ich kann mich noch erinnern, wie es vor Jahren mal diese Streitereien gab über die Vertretung von Bayern in der EU, weil die da irgendwie so ein Schloss haben, was direkt neben dem Europaparlament liegt und irgendwie die deutsche Vertretung irgendwo in der Seitenstraße sowieso da verschwunden ist. Und da so ein Kram, ne, wo die Leute auch fragen, so, was soll das? Und alle möglichen Kleinheiten, Feinheiten, über die man sich da aufregen kann mit TTIP und was da gar nicht wie was. Aber ich meine, ja, auf der anderen Seite, es wird ja auch alles durch sämtliche Instanzen irgendwie getragen und dann gibt es alle möglichen Petitionen, dann gibt es alle möglichen Leute, die dafür sind, die dagegen sind und hin und her und her und hin. Also das dann so zu verkaufen, als wäre das so die ultimative Tyrannei, die da läuft und da keiner irgendwie drauf Einfluss nehmen kann, ist auch ein bisschen sehr weit hergeholt. Also ich wobei würde behaupten, ich TTIP nicht als Kleinheit oder Feinheit bezeichnen würde. Ziemlich ausschlaggebend, glaube ich sogar. Ob sowas halt durchkommt oder nicht. Für die Zukunft, auch wie wir in Zukunft regiert werden, wenn wir solche Sachen undemokratisch durchlassen, und das ist so eine Geheimverhandlung meiner Meinung nach, dann wird uns das in Zukunft öfter begegnen. Und TTIP ist ja so ein klassisches Beispiel für, oh, es wurde abgelehnt, lasst uns einen Buchstaben verändern und es nochmal versuchen. Oh, es wurde schon wieder abgelehnt, lasst uns einen anderen Buchstaben verändern und es nochmal probieren. Es gibt doch dieses schöne Zitat vom Juncker, wo er gesagt hat, naja, wir streuen erstmal sowas und je nachdem, wie die Reaktion ist, hauen wir ihnen dann das Gesetz um die Ohren. Also, ja, erstmal politische Tatsachen schaffen und dann weitermachen. Ich meine, für einen Euro brauchst du halt auch eine Bankenunion, also dass du gemeinsame Bonds aufnehmen musst. Und das wird früher oder später kommen. Also entweder musst du einen Euro abschaffen oder du brauchst eine Bankenunion. Eine Bankenunion fässt sich jeder an den Kopf und sagt, oh mein Gott, wie könnt ihr nur? Aber dass es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in der Schweiz gibt, darüber regt sich niemand auf. Also ja. Die Geld zwischen Zentralbanken abwickelt. Also theoretisch hast du jetzt schon so ein System, was drüber gestülpt ist, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also die Argumentation ist manchmal halt schon durchaus mangelhaft. Also dagegen und dafür. Also ich sehe selten gute Argumente, um ehrlich zu sein. Also ich sehe auch nie, ich sehe fast nie gute Argumente, aber ich sehe viele gute Memes von der Gegen-EU-Seite. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich wäre schon froh, wenn sie reformieren würden einfach. Und wenn man, sagen wir, wir müssen einfach sehen, dass das eine wirklich demokratische Institution wird und halt nicht so ein komisches, halb bürokratisch, halb demokratisches Ding. das dann auch noch halt Entscheidungen trifft, wie halt die Bankenrettung, wo die Zukunft, also da kann man sagen, hier ist die Zukunft aufs Spiel gesetzt worden, nicht beim Brexit. Auch dieses Schreckensszenario, beim Brexit würde die Wirtschaft Großbritanniens zusammenbrechen. Da ist das Pfund mal kurz gefallen am Anfang der Abstimmung, als es abzeichnete, dass Leave gewinnen könnte. Und eine Woche, ein paar Tage später ist es doch schon wieder alles auf normal. Ne? Ja, und wie viel es gefallen ist. Zusammenbruch, kein Nix. Also nicht komplett, also es ist nicht zusammengebrochen, aber auf normal ist es noch nicht. Also. Ja, aber die Katastrophe, die die anderen prophezeit haben, ist dicht eingetroffen. Ja, ja gut, aber noch sind sie ja noch nicht ausgetreten. Aha. Ja, das kommt noch. Ja. Ja, aber die haben ja gesagt, sofort nach der Vote wird das schon schreckliche Erdbeben und was weiß ich. Ja, da wird am Freitag, das sind ja die Autos nicht mehr angegangen. Das wird Cats and Dogs living together, nice hysteria. Also beide Seiten haben, also ob dieser Brexit-Film oder halt solche Horrorszenarien, das ist beides unverantwortliche Meinungsmache im Endeffekt bei so einer wichtigen Frage. Ja. Aber mit Angst kannst du doch die Leute besser steuern, deswegen haben doch die Feministinnen auch ellenlang immer den Frauen erklärt, dass jeder sie vergewaltigen möchte. Damit du in Angst lebst. Das ist One-on-One-Propaganda. Ja. Also dann nee, das Threat-Narrative. Genau, also deswegen haben wir auch immer China, der riesige Gigant, der alles zerstören wird. Russland. China! Ja, also weißt du, wir brauchen dann irgendeinen Feind, irgendwas. Auf jeden Fall. Und wenn es Russland und China nicht sind, dann kann es auch ruhig Afrika oder Islam sein oder keine Ahnung, die böse EU, weißt du. Ja, aber Angst. Manche von diesen, die du genannt hast, so wär's wieder Islam. Würde ich schon sagen, dass die Leute dann mehr Angst vor haben sollten, als sie eigentlich haben. Ja, das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben. Und vor den Juden auch. Das eher nicht. Oh Mann. Nein, beim Brandenburger Tor, da war eine Gedenkdemo für die Opfer von Orlando und da gab es einen Demonstrant, der gerufen hat, dass es ein False Flag von den Zionisten war. Genauso wie der NSU. Ah. Und das ist im Internet erwarte ich das ja, aber wenn das im echten Leben passiert, ist es immer, ja. Egal, ob der das ernst gemeint hat oder nur gemimt hat. Nein, der hat es ernst gemeint. Also, oh Gott. Und er sah so irgendwie. Ist der Kiesel wieder runter von seinen Medikamenten, Mensch. Okay, so, wollen wir jetzt mal den Chris seinen Kommentar zeigen lassen, da, was er da die ganze Zeit schon einblenden will. Vor allen Dingen, die Person, von der wir gerade geredet haben, war ja auch ein People of Color, ne? Das wollen wir mal dazu sagen. Ja. Genau. Gerade eine gute Überleitung zu diesem, was ich hier gerade eingeblendet habe, was hier das Dümmste irgendwie war, was ich gefunden habe zu dem ganzen Kram, natürlich von der Taz, dem neuen, oder Taz-Missi-Magazin, kann man ja wahrscheinlich schon sagen, so wie die da drin sind. Und hier steht halt eben als Titel, der Brexit zeigt, dass für den Untergang des Abendlandes dumme weiße Männer ausreichen. Also das war auch wieder... Ableist, Racist, Sexist. Genau. Ganz ehrlich, die blöden Spasten, die bei Brexit, genau 50-50 Split Männer und Frauen, die dafür gewählt haben. Ja, es gab ja auch so ein Video, ich habe das auch auf diversen Kanälen verteilt, habe ich irgendwie bei Twitter gefunden gehabt, wo so einer irgendwie angeblich seine Freundin interviewt, die so richtig dämliche Ansichten dazu hat. Irgendwas erzählt von Eiern, die man kaufen könnte und oder so ein Kram und dass sie dann England nicht mehr in der EM sehen muss, weil sie ja dann ausgetreten sind und so. Und man weiß noch nicht, ob das jetzt nur eine Schauspielerin war oder so. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Leute so dämlich sind. Aber ich habe es auch eigentlich größtenteils weiterverteilt, einfach weil es so ein bisschen gegen dieses dämliche Narrativ geht und von wegen bla bla bla, weiße Männer. Ja, also immer wieder, dass wir da irgendwie denken, so ja, irgendwer muss schuld sein, was ist irgendwie die letzte Gruppe, der man eine Schuld geben kann an irgendwas. Ach ja, weiße Männer. Also machen wir das jetzt. Bento hat ja auch getitelt, Generation Rollator macht mir mein Europa nicht kaputt. Und da das auch, ist aber ganz schön ageist. Ja, und darunter, aber auch mit der Hingabe eines echten Journalisten dann auch gleich ein Beispiel, nämlich Interrail. Weil das Mädchen ist nämlich mal mit Interrail unterwegs gewesen und es war ganz toll und es geht dann nicht mehr. Nur dass es Interrail halt seit 1972 gibt und Schengen 2, also ein Grenzübertritt seit 1995. Ne? Das ist halt wirklich, weißt du, diese Leute, die noch nicht so viel, jetzt klinge ich selber wie so ein alter Sack, aber die noch nicht viel gelastet haben, außer auf ihr Blog ein bisschen rumzuschreiben, ja, fangen jetzt an, voller Überzeugung und mit allumfassendem Anspruch, ja, hier rumzulabern, dass es irgendwie, keine Ahnung, wird ihnen ihr Europa kaputt machen. Ihr Europa ist es schon mal gar nicht, es ist nämlich unser Europa, wenn überhaupt, ja. Und meins! Naja, und das ist wieder diese typische, wie soll man sagen, ja, dieses Entitlement, wirklich, kannst ja gar nicht mehr anders sagen, ja, weißt du, was sie halt dazu bringt. Arroganz einfach. Ja, diese Arroganz. Deutsches Wort. Brauchst du kurz, ja, das sind Leute, die bezahlen, die haben für deren Ausbildung, für bezahlt, dass sie studieren können, ja, die haben dieses Land teilweise mit aufgebaut, wenn wir von den älteren Generationen jetzt sprechen, ja, weißt du, und dann kommt dann irgendwie so ein kleiner Pisser und im Eck und sie meint irgendwie, ich mach mir mein Europa kaputt, was denn für ein Europa, du hast doch noch nichts gesehen von der Welt, ja? Erzähl mir doch keinen Schwachsinn, ja. Ja, dieser Kram hier war auch in der Taz, auch sehr dämlich, wo sie sich hier quasi dazu bekannt haben, dass sie eigentlich dieselbe Einstellung zu Homosexualität haben, wie irgendwelche religiösen Verrückten, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles nur selbst ausgesucht und ihr solltet euch aussuchen, mal ein bisschen schwuler zu sein, wo die hier von Begehrensmodellen reden. Sind Abweichen das bedeutet vom wahrscheinlich sowieso nicht, was ich jetzt denke, oder? Geschlechter- und Begehrensmodellen nur dann akzeptabel, wenn sie wie eine Krankheit angeboren sind und quasi nicht in der Macht der Betroffenen liegen, Fragezeichen. Okay, Moment, ist das jetzt mit der Born This Way-Kampagne ein Überwurf? Oder, also, möchte sie sich jetzt von der Born This Way-Kampagne distanzieren? Ja, scheinbar. Okay. Der Titel deutet ja darauf hin, würde ich sagen. Also, sie stimmt mit Milo Yiannopoulos überein. Müssen wir ihr mal schreiben. Wieso? Der meint, das wäre ausgesucht, Homosexualität? Der meint, das wäre zumindest nicht hundertprozentig angeboren. Und und bei ihm wäre es auf jeden Fall ausgesucht zu einem gewissen Punkt. Okay, das habe ich noch nie gehört, dass er sowas gesagt hat. Nö, der sagte, der hat das damals gemacht, um seine Mutter zu ärgern. Ja, das ist ein Witz wahrscheinlich. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall fand ich auch gut hier dieses Bild hier von der Blauhaarigen da im Vordergrund. So SJW-mäßig. Sie ist nicht am richtigen Streifen, sie gehört eigentlich weiter rechts. Die ist halt nonkonformistisch. Ja, aber da sieht man mal wieder so das Weltbild von diesen Leuten. Das ist echt, also die könnten auch morgen irgendwo in irgendeine so bibeltreue Christenpartei eintreten und da genau das gleiche erzählen. Können sie doch nicht mal ihre Ansicht verändern. Ich muss mal das übelste, ich muss mal ein Ding machen, wo man einfach nur, okay, ich mache jetzt hier einen Klecks rot, dann orange, dann gelb, dann grün, dann blau und dann lila und dann mixe ich das alles zusammen und was wird es? Braun, weil die Homos, das sind Nazis. Ja, ich glaube auch, das ist dein Begehrensmodell, ja. Wobei, ich finde, es ist gar nicht so schlecht. Also ich meine, die Diversitätsideologen, die werden halt auch prima Nazis. Also der Goebbels meinte mal, dass ihnen Kommunisten lieber sind wie die Mitte der Gesellschaft, weil aus einem Kommunisten kann er auch einen guten Faschisten machen. Und wenn du diesen Diversitäts-Identitätspolitik-Kram extrem anhängst, wärst du auch ein prima Salafist oder ein prima Fascho oder Marxist. Ja, von einem also, du musst halt, in den nächsten ist kein langer Weg. Ja, du musst halt dazu bereit sein, extremistisch, wie soll ich sagen, für deinen Extremismus auch dementsprechende Taten zu begehen. So, ja. Das ist halt, ja, das sehen die einfach nicht. An diesem Punkt ist ja der einzige Unterschied nur, dass sie diese Begehrensmodelle, die man sich da aussuchen kann, halt eben gut finden. Und wenn sie die morgen nicht mehr gut finden und dann sagen, die Begehrensmodelle sollte man nicht aussuchen, dann sind sie auf der anderen Seite gelandet. Aber das ist ja die Sache mit den Nazis. Die Nazis waren nicht wirklich rechts. Die hatten zwei rechte Punkte, nämlich einmal Religion und dann halt die Betonung von Familie. Der Rest war verdammt sozialistisch bei denen. Naja, es heißt also, Nationalsozialismus. Ja, ne? das heißt nicht einfach so Nationalsozialismus. Und deswegen finde ich das so interessant, dass immer gesagt wird, oh, die Rechten. Und jetzt auch bei der AfD, dass da immer gesagt wird, die Rechten. Aber die AfD sind halt das, was am ehesten jetzt an der Arbeiterpartei rankommt, auch wenn sie vollkommen bekloppt sind. Und die füllen jetzt halt die Lücke von der SPD auf. Wo ist denn die AfD eine Arbeiterpartei? Weil sie Arbeiter wählen, die nicht verstanden haben, was die Partei wirklich will, sind sie keine Arbeiterpartei. Doch. Sobald sie Arbeiter wählen. Wäre die SPD eine Arbeiterpartei, nur weil die von ein paar Arbeitern gewählt wird. Aber die wird ja nicht mehr, die wird ja gar nicht mehr gewählt. Der Herr Gabriel hat gesagt, wie war das? Die Politiker müssen einfach den Bürgern Europas großartige Geschichte besser erklären. Und ich finde, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Das hat mich auch am meisten gestört, immer an der EU, dass mir niemand die Geschichte richtig erzählt hat. Deswegen bin ich auch EU-kritisch geworden. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Warte, ich erzähle es wieder kurz. Am Anfang der EU stand ein CIA-Programm, was Europa vereinen sollte, um Bollwerk gegen den Kommunismus zu haben. Über 50% aller Organisation, die EU vorangetrieben hat, wurde von der CIA finanziert, nach einem Plan vom Council on Foreign Relationships, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg entworfen worden ist. Also, es ist wortwörtlich ein CIA-Projekt gewesen. Aber wenn es doch ein Bollwerk gegen Kommunismus sein soll, warum hast du dann solche Leute da überall sitzen, die Meinung machen? Ja, das stimmt. Ja, weil die nicht mit den 68ern in der Form gerechnet haben. Glaube ich. Ja, wobei, was ist von den 68ern übrig geblieben? Die meckern alle nur rum und sind so Pseudo-Hippies, die keine Ahnung. Ja, sie haben ja jetzt ihre Höllenbrut abgeladen und die gehen uns ja jetzt an deren Stelle auf den Sack. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt, ja, was soll ich groß dazu sagen? Ja, also apropos AfD, es gab hier dieses Interview von Frauke Petri und dem Thilo Jung. Von Jung und Naiv und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das war ganz interessant. Das ist eine Stunde lang und ich sag mal so, Extremismus stelle ich mir eigentlich ein bisschen anders vor als das, was die Frau Petri da so erzählt. Ja, aber hast du dir auch schon mal angehört beziehungsweise durchgelesen, was der Höcke erzählt, beziehungsweise, ja gut, der Gauland ist halt auch ein krasser teilweise, ja. Petri ist so also mein Eindruck von ihr ist, sie schielt immer mit einem Auge auf das, was halt eben die Medien so schreiben, ja, und versucht sich da teilweise, also betont eher so die moderateren Standpunkte der AfD. Und der Höcke ist halt wirklich so das Enfant terrible, ja, der sich zum Beispiel versucht, bei Pegida anzubiedern und da halt eben die Stimmen was haben die nochmal so schön geschrieben, bei der Sponnen der Arbeitslosen. und den Ärmeren der Gesellschaft halt eben einzufangen. Ja, also. Wenn wir nochmal kurz zum Brexit gehen, im Chat sagte gerade einer, dass die Young Turks ein Video zum Brexit gemacht haben. Wollen wir uns das angucken? In China ist ein Sack Reis umgefallen. Ja. Also hier haben sie da wieder behauptet, die wollten aus dem Euro austreten. Okay. Also das war auf jeden Fall in einem anderen Video. England aus dem Euro austreten. Bei dem Referendum geht es darum, dass Großbritannien aus dem Euro austreten will. Okay. Ja. Na, das würde ich Ihnen gerade noch erlauben. Das können wir machen, glaube ich. Ja. Ich meine, wir haben ihn ja immerhin vor dem Brexit noch zur Abschreckung Lasersushi rübergeschickt zu einer Konferenz, die sie da in London bespielen durfte, aber es hat nichts genutzt. Dieses permanent getriggerte Gesicht von ihr, weißt du? Das ist, ohne Witz, ja, ich meine, wenn es ein Resting Bitch Face gibt, dann gibt es auch ein Resting Trigger Face. Und das hat sie permanent, ja. Sie hat die Leute in London beglückt mit so Perlen wie, dass man ruhig auch mal kranke Leute mit Problemen einstellen muss, auch wenn man selber gesund ist, weil man muss halt Diversität und so. Also es ging um Hiring und Networking und Vorurteile. Und sie hat dann auch wohl so Sachen gesagt wie, ja, also manche Leute sehen gar nicht, dass sie ein Netzwerk haben, das ihnen nur Vorteile verschafft. Nee, das hat ihr, glaube ich, falsch verstanden. Es gibt Leute, die arbeiten sich ein Netzwerk zusammen und das gehört mit zu ihrem Beruf dazu, dass sie networken. Und manche Leute kriegen das nicht hin, weil sie Idioten sind. Ich wäre in der Kategorie. Ich finde Networking immer furchtbar. Ich fand die Ironie halt so lustig, dass sie Networking kritisiert, obwohl ihre Clique ja nun mal irgendwie ein Beispiel für mustergültiges Networking ist. Ja, also ich habe das eigentlich so verstanden, dass sie meint so, ja, Männer machen das ja und wir müssen das auch machen und dann stellt mal irgendwelche Expertinnen ein, die euch dann dafür sorgen, dass ihr auch schön divers da ein Netzwerk kriegt. Und so habe ich das verstanden. Wieder so typisch, ich bin hier die... Aber das ist doch vollkommener Quatsch, keine Ahnung. Wenn ich irgendwo auf einer Messe bin oder irgendwas, gucke ich, dass ich mich mit irgendeiner Frau gut verstehe oder tu meine Frau vorschicken und laufe einfach hinterher. So kriege ich dann meine Kontakte, weil ich zu faul bin zum Netzwerken. Also ich finde, Frauen sind wesentlich besser im Netzwerken wie Männer. Oder keine Ahnung, ob ich von mir auf andere schließen kann, aber dass Frauen nicht gut im Networking sind, das halte ich für absoluten Quatsch. Also von vorne bis hinten. Also mein schönsten Rat von Laser Uschi an die Gemeinde fand ich, dass Firmen aufhören sollen, ihre Jobs mit kostenlosem Bier zu bewerben. Also das geht gar nicht, wenn ihr in eure Anzeigen reinschreibt, suche Putzsklaven, biete kostenloses Bier oder so. Was? Das sagt doch nur, dass eine Firma jung ist und okay, ich Sprüche klopft. Bin irgendwie jetzt gerade, ich kann dem nicht folgen, weil ich behaupte zwar mal ein kreativer Mensch zu sein, aber irgendwie diese Gedankenwege kann ich mir nicht reindenken. Wie meint sie das mit dem Bier? Ich gehe davon aus, dass sie halt da die allgemeine Bro-Kultur dann halt, ja, Firmen, die kostenloses Bier anbieten, die haben da auch noch so eine Großbildleinwand und vielleicht noch einen Kicker, das ist doch alles Jungsspielzeug und so, bla bla bla. Ich denke, aus der Ecke kommt das. Macht euch attraktiv für andere Menschen, nicht nur für Leute, die Bier trinken. Das sind ja Männer, weiße, heterosexuelle oft. Also ich denke, aus der Ecke kommt diese Assoziation. Ich arbeite in einer Firma, wo es sowohl einen Kickertisch als auch kostenloses Bier gibt. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, ja, und die Mehrheit der Leute, die da meine Kollegen sind Frauen. Und ich kann halt nur bestätigen, dass die da sich genauso bedienen und genauso am Kickertisch stehen. Und vielleicht sollte das Laser-Uschi einfach mal jemand sagen. Ja, wahrscheinlich. Und das ist auch eine Tech-Company, von daher. Laser-Sushi, bekämpfe die Gender-Stereotypen, geh an den Kickertisch. Lass die Finger von Overwatch. Ich hatte sogar mal eine, die Europameisterin im Kickern war. War die Freundin von einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Der hat auch gekickert, professionell quasi, wo ich mich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht habe, was es professionell ist. Weil die haben da irgendwelche Bundesligaspiele ausgetragen, irgendwo im Keller von irgendeinem Wo sie da irgendwie die Scheiben eingeschlagen haben und reingepinkelt haben. Oh, jetzt rauscht es aber gerade stark. Irgendwie durchgedreht am Wochenende oder so. Ach, du bist da ein fieser Bundesliga-Kicker gespielt. Mach dich doch nicht so über die alternativen Sportarten lustig. Sportart. Ja. Naja. Ja, vielleicht redet er noch schlecht übers Pro-Gaming. Ja. Scheiß Pro-Gaming. Das kommt als nächstes. Das muss ich direkt im Keim ersticken, solche Ansätze. Also irgendwas, wo heute Plus schon dafür ist. Ne? Das kann ja nur Quatsch sein. Ja, ach ja, das war überhaupt ganz interessant. Ewe, du hattest ja gemeint, dass diese... Ich hatte ja so ein Video rumgeschickt von heute Plus, wo die da irgendwie das Pro-Gaming beworben haben. Und du meintest ja, das wäre irgendwie 1:1 mit den Talking Points, die man bei Republika da irgendwie zu erzählen hat. Ja, 1:1, genau, also komplett gleich. Also ich dachte eigentlich auch nicht, dass die Republika so viel Einfluss hat oder so viel Wellen wirft, weil es halt schon einfach nur übelste Rotz einfach nur ist, aber ich sehe so oft in den Medien wirklich so diese Wellen von ihrem Narrativ, wie er dann durch die Medien durchgeht und gerade auch durch die Staatsmedien, dass mir einfach nur kotzübel wird. Also wir werden früher oder später mit der Republika noch einen Skandal auf Gamergate-Level haben. Da würde ich meine linke Hand drauf wenden. Also es ist einfach nur faszinierend, wie einflussreich die eigentlich sind. Also, das ist, keine Ahnung. Ich bin ja, es ist halt, Wirklich, wirklich, ja. Vor allem irgendwie, ich glaube wirklich, dass es kein organisiertes Netzwerk ist. Aber das muss es ja auch gar nicht geben, wenn die sich sowieso einig sind und alle kennen. Weißt du, wie ich meine? Ja, die gehen dann ja freiwillig hin und die werden ja auch quasi gelockt, dass das jetzt so super interessant für Journalisten gerade ist. Und also ich alleine schon merke, dass hier bei mir aus Hannover irgendwie die halbe Journalistenmannschaft irgendwie unter 30 bei dieser Republika rumhängt oder die ganze Mannschaft unter 30, ne, und das ist hier irgendwo Lokaljournalisten, die hier irgendwo über so ein bisschen Hannover Freizeitkram schreiben. Was haben die auf dieser Konferenz verloren? Ne? Ja, wortwörtlich. Also und ich, also mir wird da eigentlich immer nur jedes Mal immer schlechter, wenn ich dann wieder irgendwie einen Vortrag von denen sehe, der verwurstet wird zu Medienbeitragsdiskussionen. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich dann so eine Kabale ist, die sich so komplett richtig organisiert mit irgendeinem Kopf oben dran, aber es ist halt so ein ideologisches Überlagern. Und vor allem, es ist ja, wie du schon gesagt hast, die jungen Blogger und Journalisten, die gehen dann dahin und denken, das ist so der Normalzustand, weißt du? Und tragen das dann weiter. Und so lesen sie sich dann halt auch von Newcomern die Artikel und die Blog-Einträge und solche Geschichten. Ja, und Twitter halt, ne? Also, dass jeder halt jedem dann irgendwie folgt und zu jedem Thema jeder sofort weiß, was die anderen alle denken. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, was man bei dieser Loafing-Sache sehr stark gemerkt hat, ne? Das ist wirklich, weißt du, dann wird es immer entschuldigt und man wird halt gesagt, ja, so ist das Business, ja, aber kritische Stimmen werden dadurch nicht produziert, ne? Weil du wirst ja auch immer mit denselben Themen zugeballert. Nicht wirklich. Ich meine, du musst nur die Talking Points von der Republika anschauen, schreibst darüber ein paar Artikel oder machst deine Mini-Doku oder deine News drüber und zack, bist du auf jeden Fall schon mal auf dem Radar von der Clique und kriegst einfach wesentlich einfache Kontakte zusammen. 100-mal einfacher. Und das macht's halt einfach attraktiv. Das ist halt wie so ein Geschwür in den Medien, was irgendwie, keine Ahnung, langsam anfängt zu eitern. Also, ja, also nett ausgedrückt. Ich meine, ist ja auch okay, die können sich ja ruhig miteinander unterhalten, weißt du, aber irgendwo dann dieses, dass sie nie Kritik zulassen können, wenn man denen sagt, dass sie alle dasselbe machen, ja, zum Beispiel. Das ist wirklich, das ist so ein Krankheitssymptom von dem, was da passiert. Die müssen sich normalerweise halt selbst hinterfragen. Die müssten sich eigentlich sagen, ist das überhaupt was Gutes, dass ich die ganze Zeit hier den anderen Leuten nur zuhöre. Aber die sind halt eben der Meinung, dass es ja sowas gibt wie die letzte Meinung, die man haben kann und das einzige. Ja, das, die gehen halt zur Republika, die gehen dann halt zu ähnlichen Veranstaltungen und denken, ja, jetzt habe ich ja verschiedenen Leuten zugehört und mir aus allen Richtungen meine Informationen geholt, weißt du, obwohl ja, da jedes Mal selbe Tonkorn geblasen wird. Das ist ja eher so dieses Ding, dass sie halt irgendwie auch merken, wie die Leute reagieren, wenn da mal einer was anderes sagt. Und die meisten Leute sind halt nicht so wie der Thomas Fischer hier, der jetzt hier gerade wieder eingeblendet ist, dass sie dann irgendwie sagen, das sind meine Prinzipien, das sind die Sachen, die wichtig sind, was ich weiß, weil ich mich damit beschäftigt habe und deswegen vertrete ich das jetzt. Und wenn ich Gegenwind kriege, dann vertrete ich das erst recht. Und wenn die Gesellschaft in die andere Richtung läuft, dann vertrete ich es erst recht. Mhm. Und die sind halt so drauf, dass sie die ganze Zeit dann nur den anderen Leuten zeigen wollen, was für tolle Leute sie sind. Und dann passen sie sich halt überall an. Ne? Und wenn die anderen Leute dann irgendwelche anderen Ansichten haben, ich habe das im politischen Rahmen halt auch viel erlebt, so, ne? Kommen die Leute dann erstmal an, wenn sie erstmal in der Diskussion irgendwo auf Granit gebissen sind und dann gibt es halt teilweise, ja, denken die Leute dann halt nach. Und beim nächsten Mal sind sie dann schon ein bisschen leiser. Ne? Ah. Also ich glaube trotzdem, dass es so eine Art Schneeballeffekt ist. Ist es aber. Ich meine, du brauchst eine unabhängige Karriere, wo du eigenständig wirklich stehen kannst, so jemand wie der Thomas Fischer, dass du überhaupt in der Lage bist, sozusagen der Gruppe zu widersprechen. Wenn du dich nicht selber etabliert hast, bist du einfach ein Outsider. Also, und das macht's für junge Journalisten einfach furchtbar. Wenn die sich die Republika angucken und sagen, so möchte ich auch werden, dann gute Nacht einfach nur. Keine Ahnung. Ja, das hat ja zum Beispiel die, es gab jetzt auch vom American Enterprise Institute so ein neues Interview zwischen Christina Summers und der Camille Paglia. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das habe ich mir heute angeguckt. Das geht auch fast eine Stunde. Ist das auf YouTube? Das ist auf YouTube, ja. Okay. Und da haben die halt auch davon gesprochen, also die hatten wohl vor 20 Jahren schon mal so ein Gespräch, auch beim American Enterprise Institute, und damals haben die halt so davon geredet, wie halt eben das mit dem Feminismus-Kram so losgeht und dass das halt nicht groß werden dürfte wegen den ganzen Problemen, die wir halt jetzt haben. Und die meinten halt alle so, es ist eigentlich schlimmer geworden, als sie sich je vorgestellt haben. Dieser ganze Kram mit den Universitäten und so. Was ich ja gefunden hatte, war ein längeres Interview mit unter anderem Christopher Hitchens und Naomi Wolf über den modernen Feminismus. Allerdings war das damals in den 90ern und Hitchens hat ganz viele Dinge, die halt kommen werden, hat er vorausgesehen. Das war sehr interessant. Gibt's auch auf YouTube. Und der hat halt dieses mit den Universitäten, wo halt wo halt im Vergleich zu den 60ern, was ja auch Christine of Summers immer sagt, dass die Leute in den 60ern halt gesagt haben, hier lasst uns in Ruhe, ihr autoritären Arschlöcher von der Universität, wir regeln das selbst, dass sich das halt umdrehen wird wegen diesen Hyperempfindlichkeiten, und das ist ja genau das, was jetzt auch passiert ist. Ja, die haben halt auch gemeint, dass also diese Leute halt eben alle mit ihrem Quatsch um die Ecke gekommen sind und alle darüber gelacht haben und im Endeffekt aber die halt eben dann halt dabei geblieben sind und dann in die ganzen Positionen halt gekommen sind und jetzt ist deren Quatsch halt eben, wird halt jetzt halt gelehrt und kann jetzt halt nicht mehr so ohne weiteres widersprochen werden, weil jeder, der jetzt eine Karriere da irgendwie startet in diesen akademischen Zirkeln, der ist halt nicht mehr frei in dem, was er halt vertritt. Und so normale Menschen, wie die halt meinen, die sind gar nicht dazu in der Lage, sich da jetzt so durchzusetzen, weil du halt erstmal quasi jahrelang denen nach dem Roll reden musst, bevor du dann irgendwann in der Position bist, dass du halt frei lehren kannst. Und da haben halt die meisten Leute gar nicht den Atem zu. Aber diese ganzen Ideologen, die halt sich da bestätigt fühlen, die machen das dann, und so setzt sich dieser Kram halt eben immer weiter fort. Also das ist hier das Interview vom American Enterprise Institute. Ja. Nee, Edith Mitchens Video, er hat auch ein extrem tolles Argument gebracht, nämlich sagte er, dass spezifisch, also Frauen, die ihnen genug vertraut haben, um mit ihm darüber zu reden, haben ihnen gesagt, sie haben ab und zu so Fantasien von einer Vergewaltigung, die sie halt sexuell erregen. Woraufhin Naomi Wolf sagte, aber das ist doch nur, weil das hier in den Medien so sehr gepusht wird und in Hollywood und so weiter wir brauchen da mehr Leute wie Hitchens, weil der hat sich da überhaupt nicht irritieren lassen. Der ist halt direkt, was für eine furchtbare Sache, die ich diesen Frauen dann sagen könnte, wenn sie sich mir anvertrauen. Oh, du guckst zu viele Filme. Du bist ein Cretin. Ja, wortwörtlich. Also, ja, also, das ist ein guter Punkt. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Ich kann es aber mal raussuchen. Ja, die sprechen übrigens auch über diese Naomi Wolf so, die meinen, dass die quasi ihre Ivy League-Ausbildung komplett für umsonst gemacht hat und solche Leute wie sie. Und dass so jemand wie Kemi Pelia, die halt nur auf einer kleinen Schule war, die halt nicht irgendwie Harvard oder sowas ist, da eine vernünftige Ausbildung gekriegt hat, die nicht so Ideologie durch war, da halt viel mehr von gehabt hat im Endeffekt. Ja, eine Erfolgsfrau, richtige, dann, die sich durchgebissen hat. Ja, ich habe es mal in den Chat gepostet, wenn du das auch kurz anwenden willst. Also das ist bei Charlie Rose, falls das Leute interessiert. Sehr, sehr interessant. Wie alles, was Christopher Hitchens jeweils von sich gegeben hat. Ja. Naja, aber das Christine of Summers Interview, das gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Das ist cool. Mit den Erfolgsfrauen, ich meine, ich sehe das ja in meiner eigenen Frau. Die kommt aus einer der ärmsten Regionen in China und hat studiert in der Liga der außergewöhnlichen Studenten. Das heißt, dort wird wirklich so. Und hat sich dann noch einen zweiten Titel geholt, als sie nach Europa gegangen ist. Und hat sich einfach nur durchgebissen überall. Und sie kann halt mit Feminismus auch nicht viel anfangen. Sie sagt, ja, Frauenrecht und alles ist wichtig, aber das, was sie hier vom westlichen Feminismus mitbekommt, da lacht sie einfach nur und sagt, was für ein Schwachsinn. Also, das ist keine Ahnung. Ja, okay, ich sag mal was zu dem, was ich jetzt hier die ganze Zeit schon eingeblendet habe. Das ist nämlich jetzt der Ja, wunderbare Artikel von Herrn Fischer zum Thema Loafing und dieser ganzen Vergewaltigungspanik, die da vor allen Dingen in den Medien hier wieder erzeugt wird. Und er zitiert hier einen Bericht aus der Brigitte und schreibt dann über das, was er da hier gerade zitiert hat. In diesen Zeilen purer Kenntnisfreiheit findet sich alles, was an Bürgerrechte, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und journalistische Kompetenz glaubende Menschen einen Brechreiz auslöst. Weder gibt es 160.000 Vergewaltigungen pro Jahr noch unfassbar wenige Verurteilungen, weil das ist frei erfunden. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass das mal so gesagt wird, weil wenn man jetzt nämlich irgendwann in den letzten Tagen irgendeine Zeitung aufgeschlagen hat, da hieß es ja die ganze Zeit immer nur bla bla bla bla, das Opfer wird zum Täter gemacht und dieser ganze Kram. Und das hat sich ja jetzt sogar bis in englischsprachigen Raum da durchgesetzt mit diesem Gastbeitrag von Frau Witzorek da in der, was war das, Washington Post. Und ja, das ist halt dahinter das, was bei den Leuten dann wieder kleben bleibt. Obwohl ja, diese ganzen Sachen alle nicht so eindeutig sind, wie die das wieder meinen. Und ja, man kann eigentlich direkt wieder verzweifeln an dem ganzen Kram. Und vor allen Dingen, die Leute, die sich damit schon eine Weile länger beschäftigen, die auch wieder wissen, dass das alles wieder so hochgetrieben wird, um irgendwelche politischen Ziele damit zu verfolgen. Stichwort Nein heißt Nein und diesen ganzen Kram. Verschärfung des Sexualstrafrechts, richtig. Ja. Schaffen von so und so viel tausend neuen Stellen für irgendwelche Leute, deren Hauptaufgabe das ist, die ganze Zeit wieder nur zu sagen, was alles sexistisch ist und so ein Kram. Ja. Ja, so ist es. Ja, mal ist auf jeden Fall sehr lesenswert hier, das Ding wieder von Fischer. Ich werde es mir nachher auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ich hatte, glaube ich, heute, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, da habe ich noch was geteilt vom Jan Fleischhauer, der sich der Sache auch angenommen hat und schreibt dann halt eben auch, ja, dass halt für die feministische Szene ist Loafing eine Heldin. Und ich habe, als die Witzorek das retweetet hat, dachte ich mir schon, klar, da steckt wieder System hinter. Also die wird jetzt quasi von den Oberfeministen von ihren Sünden erlöst, wird freigesprochen und ja, diese Debatte dem Volkszorn überlassen, nach dem Motto, ja, wie kann man nur, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie könnten wir vielleicht ja da jetzt auch noch schnell Wiesenhof hinterher abhaken? Habt ihr das mitbekommen? Den quasi samstaglichen feministischen Shitstorm, nachdem man mittlerweile schon fast die Uhr stellen kann? Chris, willst du vielleicht die ersten 20 Sekunden von dem Clip abspielen? Von der Werbung, oder wie? Ja. Ja, okay, machen wir mal eben. Aber wenn du ihn hast, ich glaube, auf YouTube ist er nicht mehr. Moment, ich habe ihn schon runtergeladen, ich kann ihn abspielen. Okay. Hi, Rubab. Moin. Ja, ich habe sie in den Chat gepostet, da hatte einer den gesaved. Ja, ich spiele gleich ab hier, ich muss mich kurz wieder umstellen. Ja, müsst ihr mich aber einblenden, ne? Ja, genau. Achso, ich wollte jetzt übrigens nicht dein Thema abschneiden, wenn du noch was zu sagen hast, dann... Ne? Ja, dann lass ich es fertig machen, ne? Ja, eben. Caps Lock, bist du fertig damit? Ja, also, wie gesagt, durchlesen am besten. Den ganzen Artikel können wir jetzt natürlich hier nicht durchgehen. Der ist verdammt lang. Ja, wenn wir dann, ich habe noch ein paar mehr Sachen, aber wir können ja erstmal uns um den albernen Kram. Er wird dann in der Beschreibung auftauchen. Jetzt sollt ihr sowieso noch mitgucken und nichts anderes lesen. So. Ja, dann blend mich mal aus und den Rubab ein, würde ich sagen, ne? Okay, dann muss ich mich kurz hier wieder Mikro umstellen. Moment. Ja, ist ein, dass diesmal nicht spiegelverkehrt ist, aber sonst ist ja auch wohin. Kleine Geschichte, aber ich finde es jetzt halt gerade mal wieder interessant, wie welche Ausmaße es angenommen hat, dass sich quasi so die Loafing, ne, als Heldin da hochgepusht wurde. Und? Seid ihr bereit für die größte Wurst des Sommers? Hier ist das Ding. Danach müssen Gina und Lisa erstmal in die Traumatherapie. Guckt euch das mal an. Diese Form, dieser Schwung, diese Länge. Und, ist die ganz ins Bild oder soll ich Google Earth einschalten? Oh Gott, ey. I stand with Bratwurst. Ja, I stand with Wiesenhof. Ja, Arze Schröder mal wieder in Höchstform, ja. Wer sich an ihn noch erinnert, der war mal auf RTL so eine Art Comedian, der da halt so ein bisschen prolligen Humor unter die Leute gebracht hat. Mittlerweile geht das natürlich nicht mehr. Ja, nee. Peniswitze in aller Öffentlichkeit. Hallo, ja. Bist du Matt? Ja. Das passt. Aber jedenfalls nur wegen dem ersten Satz. Also insgesamt ist das ganze Ding natürlich schon ziemlich peinlich. Ja, aber wegen dem ersten Satz wurde quasi entschieden, ja, bei Gina und Lisa, da kann es sich nur um Gina Lisa Lofink handeln. Und da diese Dame ja angeblich vergewaltigt wurde, obwohl ein Gericht etwas anderes entschieden hat und alle Beweise dagegen sprechen, ist es ein absolut geschmackloser Witz und die Leute müssen sich entschuldigen. Das hat dann der Atze Schröder auch gleich gemacht und Anne Wenzurek hat reagiert und hat gesagt, ja, aber Wiesenhof muss auch. Da hat sich Wiesenhof entschuldigt, ja. Und trotzdem, das ganze Ding läuft immer noch auf Twitter, die Leute kotzen sich darüber aus und ich find's einfach unglaublich verlogen, ja, weil halt da, wie gesagt, es fängt ja schon damit an, dass halt eben Gina Lisa Lofink quasi vor Gericht gelogen hat und da auch eine Strafe zahlen muss und so. Das ist alles schon bewiesen, ja, aber trotzdem wird auch dieser Narrativ weiter, weißt du, wurde, wie man im Englischen sagt, wurde ein Double Down gemacht und dieser Narrativ wurde einfach weiter, an dem wurde festgehalten und gesagt so, ja, das ist sexistisch, weil die wurde ja traumatisiert durch dieses Ding, ja, obwohl aus dem Clip, das habe ich jetzt aber nur gelesen, halt hervorgeht, dass sie halt auch immer wieder zu diesem Typen da zurückgeht und keine Ahnung, also es ist wohl irgendwie einvernehmlich war, keine Ahnung, ja, und der, ja, trotzdem. Der Anwalt von Lofink hat zu Protokoll gegeben, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt hat. Ja. Also das ist nicht irgendwie lala oder weil jemand das Video gesehen hat, das ist laut, ich weiß gar nicht, wo hatten wir das letztes Mal her, Zeit oder sowas. Auch Süddeutsche sogar. Das Süddeutsche, das ist keine Frage mehr. Ja doch, aber du solltest doch auch 10 Jahre danach das Recht haben, deine Meinung dazu zu ändern. Und dann sollte dir das Gericht das glauben. Alles andere wäre eine Vergewaltigungskultur. Oh. Weißt du, überleg mal, wenn das deine Mama wäre, weißt du? Da, ja. Weißt du? So nicht. So oder nicht. Die Kinder, denk an die Kinder. Ja. Was ich an der Geschichte einfach wieder wahnsinnig... It's business beater today. I want you to do this. Okay, was wieder an der Geschichte wieder wahnsinnig ankotzt, ist einfach, dass halt auch die ganzen Leute da begeistert mitmachen und sagen, das geht ja gar nicht und ist total blöd, weißt du? Und ich glaube, was sie eigentlich meinen, ist irgendwie, ich finde die Werbung scheiße, ja? Aber im Endeffekt, das kann ja schon gar kein Vergewaltigungswitz sein, weil die Gina Lisa Lofink per Gerichtsbeschluss nicht vergewaltigt wurde. Ja, das finde ich ist das Krasseste an der Sache, dass da wieder direkt suggeriert wird, dass es in Stein gemeißelt ist. Richtig, genau. Ja, die wurde vergewaltigt, das war so, wie könnt ihr nur? So wurde es halt eben verkauft, weißt du? Und dann gab es dann auch so Leute, die dann auch so waren, oh, das sollte gesetzlich ja so verboten und bestraft werden, wenn man über Vergewaltigung will. Und dann denke ich mir, Hurennotten, Schlampen. Und natürlich, lass mich ausreden. Ich wurde zweimal in meinem Leben vergewaltigt. Mir kommt das gut, wenn ich darüber witzel. Ich komme darüber so hinweg. Und das willst du unter Strafe stellen, dass ich dafür wahrscheinlich noch verhaftet werde, wenn ich über Rape, was mir selbst passiert ist, witzel? Du hässliches, privilegiertes Scheiß-Dreckstück, dem so noch nie sowas passiert ist? Krieg ich einen Ausraster. Ja, aber wie kannst du das denn sagen? Die anderen Leute wollen sich doch gut fühlen, ja? Die möchten doch das Richtige tun. Und bei der wollen sie ihre scheiß 2 Cent wieder bei McDonald's in die Spendenbuchse tun, Alter, und sich danach geil fühlen. Alter, geh bei McDonald's spenden! Nein, aber was mich halt auch aufgeregt hat an der Geschichte, war wieder, dass diese typischen Zensursolas, ja, wieder anfingen rumzuschreien, wir brauchen schärferes Sexualstrafrecht, was sie ja bei jeder beschissenen Gelegenheit mittlerweile machen, ja? Wundert mich eigentlich nur, dass das Marsmännchen noch nicht getwittert hat. Ja. Also, ihr könnt mich wieder ausblenden, damit hier wieder die Bubbles hier richtig auftauchen. Ja, niemals. Ich bin halt mein Name hier wieder die ganze Zeit, fühlte ich mich so narzisstisch. Echt, ey. Ja, und dann halt auch immer dieser katholische Ansatz zum von Sünden freisprechen, ja, halt eben Witzurek auch wieder getweetet, ja, mit Schröders Entschuldigung. Das soll das YouTuber Gina Lisa Lofink ist die übelste antifeministische Nutte, Alter, und die machen da jetzt so, ne, oh, jetzt müssen wir sie, ne? Ja, aber zack, die Bona zu machen. Nein, also klar, dass das Krokodilstränen sind, weil die gleichen Frauen, die jetzt irgendwie Team Gina Lisa auf ihren Arsch tätowieren, die hätten die doch vor 2 Wochen mit dem Arsch nicht angeguckt. Oder 2 Wochen vor, bevor das an die Öffentlichkeit klar, gekommen Mann, natürlich ist. Nicht. Die hätten gesagt, du bist ein ekelhaftes, patriarchalisches Spielzeug. und deine internalized misogyny wird uns noch alle umbringen. Das ist doch auch so eine, die Modeling-Faktor liebt, weil sie eine Sexbombe ist. Sie wurde doch nur wegen Sex auch publik gemacht. So. Ja, aber da ist doch Sexismus wieder. Da wird sofort umgesattelt. Das ist dann nicht mehr irgendwie, ne? Die ist dann selbstbestimmt und eine taffe Frau, die irgendwie Sexwork oder irgendwas, weißt du? Ja, ja. Da wird man sofort... Ja, jedenfalls, genau. Jedenfalls, was ich gerade sagen wollte, war, da hat die Witzurek dann rausgetwittert hier, mit Schröders Entschuldigung sind Wiesenhof und die Agentur allerdings auch nicht aus der Verantwortung gelassen. Ja, und damit meine ich halt wie dieser katholische Ansatz zum von Sünden freisprechen. Ja, man muss, kann nur der Feminismus selbst, kann nur die Frau Witzurek kann bestimmen, ja, wann denn endlich die Entschuldigung angenommen wird, wann es genug ist, ja. Und einfach der letzte Bullshit hier, ja. Und ich habe noch auch das dokumentiert und habe halt auch gesagt, dass es halt, dass sowas ist halt eben genau der Grund, warum man sich bei solchen Dauerempörten niemals entschuldigt. Ja, wenn er den kleinen Finger hinreißt, reißt er dir den Arm ab und sagen, es wäre Vergewaltigung. Die Entschuldigung ist einfach nicht genug, sondern da muss man auch noch Ablassbriefe kaufen. Und zwar Ablassbriefe, die gibt es auf Witzureks Patreon ab dem 25-Euro-Segment. So, alles klar. Hashtag Ablass. Das ist dann divers. Ne? Du kannst unterschiedliche Zahlungsmethoden. Ja. Ja, außerdem, der britische Pfund gerade nicht so, aber der Euro ist immer noch, auch gern genommen. Was? Kein deutscher Mark. Ja. Immer noch mehr wert als... Ich habe die Woche auch eigenhändig einen Vizurek-Hashtag verhindert, glaube ich, weil ich sie so verarscht habe, als sie die Idee hatten. Irgendwie, es ging um Scheitern und irgendwie, sie hatten sich den Hashtag keine falsche Scham ausgesucht. Was? Ja, also eine Abwandlung von keine falsche Scham. Also so richtig schönes Hipster-Deutsch. Das passt wahrscheinlich auch direkt zum Team. Die Fresse kotzen, Deutsch, häng dich. Ja, die hatten aber so schnell irgendwie so viele, also nicht viele, aber auf ihre 3 Tweets waren dann 4 oder 5 verarschen und dann haben sie es gleich aufgegeben. Ich glaub, diese Art von Cleverheit. Sorry, Chris. Klappt deine Anschuldigung wegen Vergewaltigung nicht? Wie war der Hashtag? Ja, ich habe auch geschrieben, wenn mein Betroffenheits-Hashtag trotz Mediennetzwerk nicht trendet. Keine falsche Scham. Ja, was ich bei dieser Wiesenhof-Geschichte übrigens auch gehört hatte, war, dass diese Reklame wohl irgendwie schon vom März gewesen ist. Älter, ja. Da hat ja noch keiner über diesen Kram irgendwie geredet. Der Werbespot jetzt vor ein paar Tagen aufgenommen worden ist und fertig geschnitten, alles dies und das und an die Sender verteilt worden ist und dies und das, aber sind die behindert oder was? Hier, das interessiert mich jetzt aber mal. War im März schon bekannt, dass das keine Vergewaltigung war? War da überhaupt in den Medien schon die Rede davon? Nee, ich meine jetzt nicht in den Medien, sondern halt, wann ist denn, also es... Ich hatte Atze Schulz sie auch gebumst, wer weiß. Das hatten wir doch letzte Woche, dass in Wirklichkeit Schulz die Anschuldigung überhaupt nicht Vergewaltigung war und nie... Ach, Schröder, nicht Schulz, so. was mich jetzt halt interessiert ist, wann hat das angefangen, dass da Vergewaltigung reinkam und war das dann in... keine Ahnung, also was ist jetzt der Kontext für die Werbung? Der Kontext für die Werbung ist, dass das ein Tittenmodel ist und dass er deswegen seine Wurst, hätte auch hier Katzenberger sagen können oder keine Ahnung, wie die heute alle heißen. Das überhaupt auf die bezogen ist, kann auch sein, dass sie sich einfach nur welche Namen rausnehmen. Das ist ja interessant, was ihr da sagt, weil ich gucke jetzt gerade nochmal, habe das jetzt aber nur mit Google gemacht und zwar für den Monat März nach der Gina Lisa gesucht. Und da gibt es nichts. Also da ist der neueste Beitrag von 2011 irgendwas mit dieser Almschichte da, wo die da auf dieser, das war so Dschungelcamp-mäßig, ist auch egal. Ja, und die Vergewaltigungsgeschichte war erst später. Von daher hat es eigentlich keinen direkten Zusammenhang. Ja, aber hatte Schröder wohl auch was anderes zu tun. Also da finde ich nur Schlägerei mit Nils Ruf. Ja, aber der verdient auch. Es gab ja auch noch eine Zugabe zu dem Ganzen, eine kurze, nämlich als dann die Entschuldigung angenommen war von der obersten Absolutionsbehörde, kam dann gleich der nächste White Knight an mit einem Ausschnitt aus diesem einen Clip vom Böhmermann, wo es irgendwie, da bist du schneller hin als Gina Lisa auf Ruffis. Ja. Und dann ging die gleiche Scheiße gerade von vorne los. Da müssen wir jetzt was tun. Böhmermann ist immer noch schuldig. Der muss sich auch entschuldigen. Bla, bla. Also. Gut. Nee, aber wirklich, im März finde ich hier jetzt so gar nichts. Also, vielleicht was muss man nochmal ein bisschen genauer nachgucken, aber das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ne? Da wurde dann quasi wieder schön so ein Shitstorm konstruiert, damit man halt seine politische Scheiße nochmal und das Volk mischen kann. Nein, der wurde nicht konstruiert, das hat irgendjemand gesehen, ist getriggert gewesen und hat dann ganz zufällig vergessen. Mal guck mal, genau da! Ja. Mein Trigger. Oha. Hashtag Rape Culture. Apropos getriggert und Fakten, dazu fällt mir die Geschichte. Ich bin gerade richtig getriggert, ich komme nicht an meine scheiß Waffeln ran. Fällt mir die Geschichte hier in Firnheim ein. Das ist ja bei mir hier gar nicht so weit weg und ich war bei dem Kino lustigerweise auch damals, als es eröffnet worden ist. Aha, als noch neueres Kino oder was? Nee, das ist damals. Das ist lang her. Ach, ja, du Markus ist doch schon 1000 Jahre alt. Ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, ich kannte da mal jemanden, deren Bruder hat für die Leute ganz am Anfang die Webseite gemacht, als Kinopolis noch ganz klein war. So. Deswegen waren wir da eingeladen und haben uns das da angeguckt, das Kino. Deswegen, aber das nur als Überleitung sozusagen. Ja. Aber gerade dieses Fakten-Ding hat ja mal in Firnheim gezeigt, wie es funktioniert. Ich war ja auch so, huah, was ist da los, als ich das erste gesehen habe? Ja? Irgendwie 50 Verletzte, Schießerei, bla bla bla, SEK, das war so das erste, was ich gelesen habe. Und wenn du dann siehst, wie sich das international verbreitet hat, noch Stunden nachdem klar war, dass da, wenn nur leichte Verletzungen durch Reizgas, keine Leute mit Schussverletzungen, offensichtlich keine Schaden. Ich finde, was das Ekelhafteste an der ganzen Sache war, wie manche Leute darauf reagiert haben auf Twitter mit so, Gott sei Dank, es war kein Islamist oder so, weißt du, jetzt werden nicht die Muslime wieder, ne? Also für Germany. Gegen hier, es wird nicht wieder Islamophobie und so beschrieben werden und so, weißt du, die freut das. Seid ihr krank oder was? Seid doch einfach happy, dass wirklich niemand zu Schaden gekommen ist. Das war halt ein erzwungener Suizid. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass noch Stunden danach in den internationalen Tweets dazu die Leute so 50 Verwundete, Schießerei, ganz viele Schusswunden, bla bla bla. Also das hat sich so unglaublich verselbstständigt, diese erste Nachricht von vermutlich 25 bis 50 Verletzten. Das ist so schnell, sind daraus Schusswunden geworden und ein Massaker. Das war echt beeindruckend zu beobachten. Vor allem in den ausländischen Medien war das ja so, ne, dass sie auch wirklich von Schusswunden so gesprochen haben. Und was hat sich jetzt am Ende rausgestellt? Ich habe ja unterschiedlich gehört. Einmal natürlich. Blanks, also er hat halt eine Luftschusswaffe oder so, die halt die nix schießen, ne, die nur Knall machen. Ach so. Das war die Granaten, die er dabei hatten, waren Attrappen. Aha. Und so, man wird sich vorstellen, das wird einfach ein erweiterter Suizid geworden sein. Also alle Zeichen, nein, nicht erweiterter Suizid, sondern hier so, wenn du dich halt vom Polen killen lassen willst, ne? Also, Death by Cop. Suizid durch, ja, Death by Cop. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass es irgendwie wohl halt so eine Art erweitertes Beziehungsdrama auch ist. Dass der Typ irgendwie mit seinem Freund irgendwie Stress hatte und. Ja, passt dann doch, dass er sich so. Ja, klar. Nee, natürlich. Das ist halt wirklich so eine Gefühlstat gewesen. Ist wie war, weil er war auch schwul? Ja, ja. Ui. Ja, das erklärt ja einiges. Leider aber schädliche. Sonst bin ich getriggert. Ja, aber was ich merkwürdig finde, ist, das ist übelst rumgegangen und ist auch in die internationalen Medien gegangen und in Kasachstan als ein bewaffneter Mob an Waffenladen ausgeraubt haben. Wie viele Twitter-User gibt es in Kasachstan? Ja, aber weißt du, da wurden um die 50 Leute erschossen und in der Stadt war es Militär und es wurde abgeriegelt und keine Ahnung. Wenn also, du kein summendes Netzwerk da außenrum hast, wie du es hier hast, dann verbreitet sich das nicht so explosionsartig. Ja, und wenn es in Kasachstan ein Hundertstel nur von den Leuten mit Twitter gibt, kommt es nicht so weit einfach. Ja, das stimmt. Also ich glaube, so Sachen wie Facebook, Twitter und solche Social Media Sachen sind da schon wichtig, gerade bei so Breaking News Geschichten. Ja, aber das Ding ist auch, was ich halt vorhin in unserer Gruppe gepostet habe, da mit dieser linken Gewalt in Berlin, was ja gerade richtig ausartet. Ja, du hörst da nirgendwo was von. So in dem Fernsehen. Also ja, du hörst es da irgendwo im Hintergrund, ne? Aber Du hörst es in den lokalen Medien aus Berlin und sonst eigentlich nirgendwo. Es ist krass, aber ey, weil das ist. Stell mal vor, wenn Rechte da so ein Terz machen würden. Das wäre Nationalnews überall direkt, weißt du? Und weil es die Linken machen, da ist ja alles wieder. Na, die protestieren ja nur. In ihr armes Riga 94, was denen jetzt weggenommen worden ist. Der Herr Maas hat dazu vor einer Stunde auch wieder getwittert, dass im Zusammenhang mit den Verbalattacken auf Gauck, der ist ja ganz schön zusammengepfiffen und zusammengebrüllt worden heute. Ja, in Sachsen irgendwo, ne? Die Verbalattacken auf Gauck sind erschreckend. Wer so agiert, hat jegliches Interesse an sachlicher Debatte verloren, habe ich ihm zurückgeantwortet. Attacken auf die Bewohner von Berlin sind erschreckend. Wer so agiert, ist Terrorist. Also, Herr Maas. Hat ja einen politischen Hintergrund bei den Linken. Ja, natürlich. Und ich verstehe auch nicht, was die sich davon versprechen, dass die jetzt eine Woche lang schon fast die Gewalt verschweigen, weil es brennen ja jede Nacht Autos in Berlin seit dieser Geschichte. Wann war das? Am Mittwoch oder wann? Die machen es damit nur noch schlimmer sogar, weil dann die Leute wieder Gründe haben, um Lügenpresse zu schreien. Ja, im Endeffekt schon. Genau, wenn die Politiker rumheulen, dass es furchtbare Verbalattacken sind, ja, sollen sie froh sein, dass es verbale Attacken sind. Sollen sie froh sein. Wenn ein Politiker sagt, die Eliten sind nicht das Problem, sondern das Volk, dann kann er froh sein, wenn es nur Verbalattacken sind. Vor allem Verbalattacken. Da könnte man jetzt, Markus, du weißt, es war noch im Forum und der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der im Chat hatte das auch nochmal kurz angesprochen, wegen den Eliten. Können wir nochmal den Bogen zu Brexit zurück vielleicht schlagen? Ja, könnte man schon, zumal es da ja auch in dem Artikel drum geht, dass halt viele Leute die Merkel als den eigentlichen Grund für Brexit sehen. Dass also die Politik von Frau Merkel es geschafft hat, Europa heftiger zu entzweien, als es jeder Nationalismus irgendwie, als man es vom Nationalismus für möglich gehalten hätte. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also als Aussage. Also wortwörtlich. Muss das nur gerade mal dann. Oder Chris, hast du gerade was? Kannst du gerade ruckzuck ein? Das blendet das schöne Foto ein, was ich vorhin mitgepostet habe. Ich blende gerade ein schönes Foto ein. Das ist schon okay. Genau, dieser Spielplatz hier. Der Revolution. Die sind auch viel zu groß für die Fahrgeschäfte. Aber ein schöner Spielplatz, muss ich sagen, ja. Schön gepflegt und so. Sie müssen mindestens so links sein, um auf das Spielgerät aufsteigen zu dürfen. Nee, ich möchte jetzt aber auch ein Video sehen, wie die Polizei das geräumt hat. Das würde ich sogar fast noch lieber sehen als das Foto. Ja, Süßigkeiten runtergelockt in die Bullis. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist nicht irgendwie hier, keine Ahnung, false Flag irgendwie die Leute trollen. Also ganz ehrlich. Sollen legitimer Account sein, also. Ich habe Probleme, das als ernst wahrzunehmen. Also Joe oder Joe. Wow. Das ist echt. Du weißt doch, ja, es gibt nichts so Verrücktes, dass es Linke nicht irgendwann mal machen. Ja, ja. Das stimmt, aber Alter, das Bild ist. Ich komme da nicht drauf fit. Ich habe Probleme, Alter. Ohne Spaß. Guck's dir an, Alter. Ich komme mir noch auf den Spielplatz rum. Zum ersten Mal sehen würde, würde ich wieder richtig losbrüllen. Vorne, als ich das erste Mal halt gesehen habe, ne, ich lag erstmal. aber das passt doch, finde ich, zu dem, was die Leute in Berlin machen, wenn ich die Bilder von zerschlagenen Bushäuschen schreiben und angezündeten Mülleimern sehe. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das des Schweinesystems. Lass doch den Bogen nach Berlin zu dem Riga nochmal, oder spricht man das Rigaer aus? Riga-Straße 94, ja. Das ist ein Wohnprojekt. Aus der linken Szene. Projekt, das sieht so versifft aus, Alter. Ich wollte doch. Also Wohnprojekt ist euphemistisch und dort besetzen halt Leute seit langen Jahren ein Haus. Sie glauben auch, sie hätten, und auch die Piratenpartei Berlin glaubt, es sei ein großer kultureller Wert, dieses Haus. Hm. Bei der Durchsuchung hat man einen Koffer mit 3 Schlagstöcken und eine Schusswaffe gefunden letzte Woche. Und die Polizei hat das jetzt geräumt und der Ironiepunkt ist ja, die hat das geräumt, weil da Flüchtlinge rein sollen. Woraufhin natürlich unsere ganzen linken Freunde gesagt haben, aber das geht doch nicht, weil hier ist doch unsere Kultur und so. Das kennen wir auch. Refugees welcome, außer bei uns. Ja, genau. Also die übliche Geschichte und dann hat die Polizei das Ganze geräumt und daraufhin ist es dann in der Nacht schon dazu gekommen, dass Autos, Banken, Polizeiautos, wie es hier steht, es haben 6 Autos gebrannt in der ersten Nacht, 2 Baumaschinen und diverse Kollateralschäden wie kleinere Sachen wie Mülltonnen, Bushäuschen etc. pp. Ich bin sprachlos, dass und es ging die Nächte danach weiter und ich bin echt sprachlos, dass das so klein ist. Aber ganz ehrlich, wenn die ernsthaft meinen, dass Riga 94 da irgendwie Kulturgut für die ist, dieses versiffte, ekelhafte Drecksscheißloch, ne, dann ist aber Rainer Winklers, also Drachenlords Haus, auch Kulturort. Und das besuchen noch mehrere Leute als Riga 94. Und dann ist ja, das aber auch 250.000 Euro wert. Boah, ich meine, keine Ahnung, linkes Wohnprojekt. Ja, da kann man dann miteinander rumhocken, kiffen und ein bisschen Speed ziehen. Das ist linkes Kulturprojekt, oder was? Ich wette mit dir, in dem Haus haben 90% der Leute ein Drogenproblem. Das wette ich mit dir. Ich würde 500 Euro würde ich dafür. Ja, aber in jedem Burschenschaftshaus haben 95% der Leute ein Alkoholproblem. Also da sind wir wieder bei Extremisten. Ja, aber Alkohol ist gut. Nee. Sonst wäre nicht legal. Ja, ich meine, ich will denn ihr Projekt auch nicht kaputt oder kleinreden, aber einfach nur der Fakt, dass sie ein bisschen Lebensraum mit Flüchtlingen teilen sollen und es dann besorgte Linke sind, die sagen, ja, die Flüchtlinge kriegen überall hin, aber nicht zu uns, weil, keine Ahnung, die sind... Ich meine, guck dir allein dieses Haus an, ey, guck dir das an. Wer will da reingehen? Der hat die Angst vor. Ja, es ist... Da musst du doch auch bekifft sein, weißt du, wenn da rein... Ja, das meine ich. So. Du hast nicht mehr versifft aussehen, sondern dass alles so denn schön wird. Ja. Oh Mann, ey. Also es gab eine Zeit in Berlin, die war cool. Das war nach der Wende, gab es ganz viele so illegale Clubs und so. Da wo die abgefahrensten Sachen gelaufen ist und wo du Kunst und Musik und was weiß ich. Aber das da ist doch nur noch ein, also das war diese kulturell prägende Szene. Aber mir fällt auch wieder ein, wenn ich so... Aber das da ist ein Witz. Ich war da sogar mal in der Gegend. Ich glaube sogar jemanden, den ich öfter mal in Berlin damals besucht habe, hat da in der Gegend gewohnt, weil da war dann auch so eine Straße. Ich weiß nicht, ob das die war, aber da sahen die Häuser genau so aus. Das sieht überall in Berlin so aus. Na, okay, ich weiß nicht. Aber ich weiß nur noch, da gab es nämlich ein Wochenende, wo ich da war da auch irgendwie so ein Linksextremisten hier Aufstand und so gegen Polizei, weil da irgendwas geräumt werden sollte. Und dann standen die Linksextremen da auf den Dächern, ey, da haben die Polizisten von oben mit Steinen alles beworfen, ey, das ist auch ein bisschen klug. Ja, das ist, könnte gut Riga gewesen sein. Da gab es, ich glaube, 350 Verstöße in der Richtung um das Gebiet in den letzten Jahren. Weiß auch nicht mehr, wann das war, das ist schon ein bisschen her. Aber ja, also ich verstehe nicht, das ist... Wenn wir es beim Namen nennen, das ist politisch motivierter Terrorismus, wenn ich Autos anzünde und Bankenfenster einschmeiße. Es für meine auch, Begriffe. Ist ja alles politische, es soll ja, sag ich mal, damit andere Angst halt haben und schön brav links werden. Sozusagen. Ich glaube, es ist politisch verwirrter Terrorismus. Ja, aber da muss aber auch Verwirrung schützt ja nicht vor Bestrafung. Ja, natürlich ich nicht. Ich verstehe nicht, warum... Hier, also wie gesagt, ich habe das in einem Tweet zusammengefasst, ja, als da in Dingens die Leute an den Bus gerüttelt haben, wo die Flüchtlinge drin saßen. Ne, da war Martini am letzten und das Abendland hat gebrannt. Und wenn eine Woche lang in Berlin mal wieder Autos abfackeln, ist das, naja, Berlin halt. Ne? Dass das auch politisch motivierte Gewalt ist, genauso wie ein Angriff auf ein Asylantenheim. Ja. Weil man mir der Schokopudding alle ist. Ah, ja, aber die Antifa halt. Faschisten ist halt politisch geschützt und wahrscheinlich auch finanziert. Also. Rot lackierte Faschisten halt. Ja, aber immer die mit ihren Wagenburgen und nein, Ausländer raus aus unseren linken Freiräumen. Ja, das ist aber das Krasse, ne? Guck mal, erst vor ein paar Monaten hast du dieses über die linke Wagenburg gemacht und jetzt in der Riga, ne? Ja, Refugee Welcome, aber bloß nicht bei uns. War ja auch ja, Berlin. Natürlich. Ich glaube, die Berliner sind einfach verdammt rassistisch. Nein, die denken sich halt, Multikulti brauchen wir nicht, wir sind schon tolerant. Pack die doch mal alle in den Osten, oder? Da fühlen die sich sicher zu Hause. Ja? Nee, das sind einfach so eine Hurensohn, die sich einfach, die wollen so tun, als wollen sie helfen, ne? Für Selbstverwirklichung, dass sie ja so toll im öffentlichen dastehen, aber wenn es denn heißt, na komm, denn helft, ne? Hier. Ja, die wollen einfach die Stress Leute machen. Hin, als sie, ne? Denn, die haben noch gar kein Interesse an Problemlösungen. Die wollen einfach nur rumschreien, Stress. Weißt du, weil das Problem ist, die demonstrieren jetzt. Das sind die, die mich Nazi schimpfen, weil ich ein bisschen kritisch bin, was Flüchtlinge angeht, sag ich mal, ne? Die gehen da jetzt hier richtig, machen Remi-Demi, weil da Flüchtlinge rein sollen, wo sie halt waren, ne? Während ich hier einem Flüchtling. einen Flüchtling mit im Haus habe, mit dem ich kein einziges Problem habe. So, weißt du? Nazi. Ja, ich bin der übelste Kack-Scheiß-Drecks-Nazi wahrscheinlich, wa? Ja. Ja. Komisch, dass der Türke mit bei uns im Haus lebt, bei mir auch total immer, mit dem kann ich mich super über so eine Dinge unterhalten, der stimmt mir meist sogar zu. Ja, das ist, weil euch der gemeinsame Judenhass vereint. Nee, er ist ja kein Moslem. Nee, doch, ach, deswegen, also, deswegen, er ist ja nur ein Türke, ist ja kein Moslem. Da hatten wir doch drüber geredet, dass die Türken mehr, dass in der Türkei mehr Juden als Christen leben. So viel haben die nicht gegen Juden. Das erklärt alles. Was war es? 2% Christen, 4% Juden. Da, da, da. Aber das ist eigentlich eine echt gute Quote für ein islamisches Land. Ja. Normalerweise. Naja, eigentlich, heute ging es ja in Istanbul ja auch wieder ab, weil da war dieses Pride Istanbul oder so, wo da auch mehrere, wo sogar unser Volker Beck verhaftet wurde. Was? Yep. Da scheint wohl richtig Remy Demi zu sein. Ich habe da nur ein bisschen. Da gab es halt einen Hashtag. Ja, ist ja noch da. Hashtag Istanbul Pride. Hm. Wie jemand schon getwittert hat, haben sie aber aus gemeiner Bosheit anlässlich des Armenier-Referendums den Beck schon wieder freigelassen und nach Deutschland zurückgeschickt. Schade. Ja, hier Volker Beck. Polizeiaufgebot vor dem Hotel unseres Roundtable Istanbul Pride auf Taksim Wasserwerfer aufgezogen. Also da auch mit sehr viel Polizei und so. Das ist aber dann so, ne? Vor allem teilen dann die Leute wieder und sagen ja, oh, guck mal, wie schlimm hier der schlimme, böse Erdogan und so, ne? Mhm. Die gleichen Leute, die dann aber wieder den Islam hier durchbringen wollen. Leute, das ist genau das, was passiert, wenn Islam an Macht kommt. Tja. Denn passiert sowas nun mal mit der LGBT-Szene, weil das da nicht passt. Ja, das Ding ist doch, dass die ganze Veranstaltung ist doch abgesagt worden, weil sie nicht in den Ramadan passt. Das ist ja halt so ein Protest halt, Pride, ne? Okay. Ich finde das auch eigentlich gut, dass die trotzdem nicht sagen, nee, wisst ihr was, fickt euch, wir machen das. Scheiß auf euren Scheißglauben sozusagen. Ja. Aber da sieht man ja, was passiert ist. Ich finde halt ja auch die Kommentare mal wieder dazu zu geil, weißt du, so einige Leute, na ja klar, die Türkei kann ja jetzt den Platz, den die UK, UK freigemacht hat, da können sie ja jetzt rein und andere sagen halt irgendwie, nein, die haben was gegen Schwule, die dürfen auf keinen Fall in die EU, so als ob das ein Kriterium wäre, weißt du. Oder hier zum Beispiel Video auf Twitter, was hier gerade sehe, Polizei schießt mit Gummigeschossen auf Afogutu, Amnesty Türkei. Der Herr Peach von den Ex-Linke Herr Peach hat auch getwittert, dass es jetzt seit heute auch eine neue Partei gibt, die ADD, irgendwie Alternative Deutsche Demokraten oder so. Das ist dieses, was der türkische Unternehmer gegründet hat? Genau, und der Typ ist nämlich ein AKP-Hansel im Endeffekt. Ah ja, okay, gut. Mottenfiffi. Und im Endeffekt haben wir jetzt den verlängerten Arm vom Herrn Erdogan als Partei noch hier sitzen. Ja, das habe ich genau das. Weißt du noch damals, oder was heißt damals vor ein paar Tagen, als sie so geschrien haben, wir brauchen unbedingt eine muslimische Partei in Deutschland? Genau daran habe ich gedacht, ja, dass halt eben, so ein Grüppchen ist, das dann halt quasi die Erdogan-Politik in Deutschland schön durchsetzen kann. ADD ist Attention Deficit Disorder, das wisst ihr, ne? Wer hat denn gesagt, dass wir eine muslimische Partei in Deutschland brauchen? Ja, warte, das muss ich nochmal gucken, ob das jetzt wirklich von einem Politiker kam oder ob das nur wieder so eine Social Media schon. Warte. Ich finde das gut, ihr seid nur alle xenophob. Guckt euch an. Ich fände es gut, wenn wir eine muslimische Partei also auf der. Was die wollen. Was also meine Lieblingsforderung beim Überfliegen des provisorischen Programms war, dass irgendwie wir die Kultur unserer Einwanderer importieren müssen. Taharush Gamir ist kein importiertes Problem. Es war schon immerhin da in Deutschland. Beschneidung, Friedensrichter, Juristen. Und so typisch deutsche Probleme wie Hate Speech und Rape Culture. Schächtung. Das sind alles urdeutsche Sachen. Ja, als damals die ersten Gastarbeiter gekommen sind, da hieß es, ihr zieht euch jetzt gefälligst hier alle Kopftücher an. Da haben wir gesagt, okay, wir machen wir, wenn das hier so braucht. Wenn die Frauen haben die auf, dann müssen unsere Frauen die auch auf. Ihr seid nicht mehr in eurer aufgeklärten Türkei, ihr seid jetzt in Deutschlandistan. Und dann haben wir sie zum Islam geknechtet. Genau. Ja. Die wollten das gar nicht. Das Ding ist, es ist ja eigentlich das Traurige. Türkei war ja eigentlich so ein vorzeigemuslimisches Land, ne? So voll aufgeklärt, ja. So eigentlich schon so voll reformiert und alles. Na, jetzt kommt Erdogan, diese Drecksfotze, zurück und macht alles wieder kaputt sozusagen. Ne? Und die Leute machen halt voll mit, ne? Das merkt man. Das Interessante ist, halt ein muslimisches Land, das war ein Land mit einer muslimischen Bevölkerung, das aber ja, durch die Weisheit von Atatürk den gesamten Scheiß mit dem Propheten und all dem rausgelassen. Das ist ein extrem interessanter intellektueller Spagat, den die islamistischen türkischen Nationalisten machen, weil um ein türkischer Nationalist zu sein, musst du Kemalist sein, also Atatürk-Anhänger. Aber Atatürk war antireligiös, also musst du historisch-revisionistisch sein und alles ausblenden, was Atatürk jemals gegen die Religion gesagt hat. Deswegen ist auf Wikiquote Löschaktionen anscheinend gibt für antireligiöse Zitate von Atatürk. Okay. Wo sich dann auf den Talkseiten die Leute gegenseitig, ihr nutzlosen Kemalisten, ihr versucht das doch nur auszublenden und so weiter. Vollkommen abgefahren. Ja. Also, ich weiß nicht, Capslock, ob dich das jetzt auch interessiert, aber und zwar, das war so eine Medien, also wegen der Islampartei, das war so eine Mediengeschichte, zum Beispiel auf NTV, beziehungsweise in der Bild wurde das kurz angesprochen, und es war so ein Nachbeben nach dem der Bekanntgabe von diesem Ayman Maziek, den er gerade schon erwähnt hattet, ja, der dann halt eben eine eigene Partei gründen wollte, zusammen übrigens mit Sven Lau und Pierre Vogel, ja. Nein. Also, ja, doch, eine Partei des Islam mit Anerkennung des deutschen Grundgesetzes. Geht das? Anerkennung. Das ist doch toll. Schreiben wir uns dann irgendwie in die Präambel oder so. Wir erkennen an, dass wir Koräne sein. Wir akzeptieren, dass das deutsche Grundgesetz noch existiert. Noch. Vorläufig. Das vorläufige deutsche Grundgesetz. Also nach seiner Aussage rechnet er mit über 4 Millionen Wähler für diese Partei. Das wäre natürlich der Hammer, ja. Also. Naja. Finde ich gut, dass sobald es die Partei gibt, haben die Grünen keinen Mehrwert mehr davon, pandering zu sein zu den Islamos. Das ist gut, weil die dann in direkter Konkurrenz zueinander stehen und wir wissen ja, wie diese Islamisten. Entschuldigung. Naja. Ja, und die Linken auch. Ja, also ja, den Artikel, den ich die ganze Zeit eingeblendet habe, ich habe den noch nicht gelesen, aber erstmal eine neue Züricher Zeitung. Die hatten letztens ja auch schon mal so einen ziemlich guten Artikel generell über die Debattenkultur in Deutschland, wo sie dann so einen Soziologen da zitiert hatten, der irgendwie so ein Buch geschrieben hat über die Debatte in der Deutschland in der Flüchtlingskrise oder irgendwie so. Und da stand schon viel, viel Schlaues dabei. Und dieses hier, das scheint wohl auch so ein bisschen in Richtung von dem Christina Summers Camille Paglia Talk zu gehen. Hier geht es halt um die Political Correctness auf den amerikanischen Universitäten. Mhm. Das hatten wir ja schon. Das war hier dieser Artikel, den habe ich auch noch nicht gelesen. Bei Basler Zeitung, das... Ja, den hatte ich zugeschickt. Ja, angesprochen, ja. Genau, von einem Zuhörer oder Zuschauer. Und ich fand den ziemlich gut. Also man kann einen Teil ruhig... Ich habe den hier auch offen. Da kann ich ja gerade mal... Oder habe ich ihn noch offen? Da ist er. Also in... Ne? Ja, das war dieser mit dieser sehr krassen Merkel-Kritik am Ende. Ja. Genau, also das... Aber es war mal gut zu lesen, auch eine, wie soll ich sagen, eine Stimme, die sich halt für diesen Brexit ausgesprochen hat und dann halt auch, wie soll ich sagen, herleiten konnte, warum, ja, das halt eben auch was Positives für unsere Demokratie ist, ne? Ja. Also ich finde halt hier vor allem diesen Satz, Eliten, das zeigt die Geschichte, sind nötig, aber nur in geringen Dosen zu ertragen. Man muss sie kontrollieren und vor ihren eigenen Visionen, Träumen und Rechthabereien schützen. Demokratie ist entstanden, weil die Bürger der eigenen Elite misstrauten, zu Recht misstrauten. Das war die größte Ohrfeige, die das britische Establishment je erhalten hat, sagt Andrew Neil, ein erfahrener Journalist der britischen BBC am Morgen nach dem Brexit. Also diese Elitengeschichte und dieses den Kontakt zur Bevölkerung verlieren, das, was den Briten jetzt gezeigt hat, wie schnell das gehen kann, das ist doch hier eigentlich noch schlimmer. Ja, Also ich sehe niemanden, also ich verstehe auch gar nicht, wo die diese Umfragewerte immer noch für Merkel herkriegen, weil wie kann denn der noch irgendjemand abnehmen, dass sie eine aktive, positive Rolle in der nächsten Zeit spielen wird? Mit der Merkel gab es mal vor ein paar Jahren eine Umfrage, wo 70% hatten da, fanden die Merkel gut und 70% fanden aber die Politik der CDU nicht in Ordnung. Mhm. Wo ich mir dann gedacht habe, wisst ihr, für welche Partei Merkel dort oben rumgammelt? So, also. Und die CDU macht 100% nichts, was die Merkel nicht abgesegnet hat. Ja. Und sie ist doch sogar, ist sie nicht auch Vorsitzende der CDU? Ja. So, keine Ahnung. Ja, also, wie gesagt, es gibt so viele Leute, die da irgendwo rumhocken und nichts anderes wäre, als dass sie schon immer gewählt haben. Und das sind diese Volksparteien eh so. So viele, die sich da irgendwie drehen, gibt's da gar nicht. Wie das bei der nächsten Bundestagswahl dann irgendwie wird, wie viel dann da irgendwie zur AfD überlaufen oder so. Hm. Wobei ich halt nach diesem Thilo Jung-Ding halt eben auch der Meinung bin, dass die AfD ja eigentlich nur so eine Art leicht rechtere CDU ist. Ich bin immer noch für die Idee halt, dass der Seeheimer Kreis und so, dass die Leute zur CDU gehen. Und der Arbeitnehmerflügel der CDU geht zur SPD und dann gucken wir mal, vielleicht funktioniert das so dann wieder. Weil so wie es jetzt ist, mit einer großen Partei praktisch und entweder Schwabbel oder Mutti, wer will denn das noch haben? Ich meine, wer hält denn das noch aus? Haben wir wirklich die Regierung, die wir verdienen? Sind wir so am Arsch? Ja. Ich meine, bald schon auf jeden Fall. Meinst du denn wirklich, dass mit deiner Lösung dieses widerliche Pandering zu den progressiven Linken der SPD aufhören würde? Ja, nee, stimmt. In meiner Lösung geht es eher darum, dass die Leute vielleicht wieder wirklich eine Richtung wählen könnten. Heute kannst du ja nur sagen, ich hätte gerne die Kirsche auf der Sahne oder die Kirsche unter der Sahne, aber die Politik schmeckt gleich und macht keinen großen Unterschied. Ob ja, ich hätte den Joghurt gerne links gerührt oder rechts gerührt, ja, so eine Art. Ja. Und so hätte ich schon wieder wenigstens ein bisschen mehr Orientierung, wenn ich eine Blockpartei wählen wollte, welche mich denn vielleicht auch vertritt, weil das ist doch heute bei eigentlich kaum noch einer Partei wirklich klar. Ich meine, fehlt nur noch, dass du sagst, ja, ist doch alles, wir haben doch keine Alternativen, ist doch alternativlos. Aber eigentlich, also weil eben gerade, weil ich halt weder Mutti und die Blockflöten noch die anderen Idioten wählen will, habe ich ja das Problem, dass mir irgendwie momentan, ich sehe keine Alternative, also halt irgendwie aus Protest die Partei oder irgendwas. Das war ja aber auch schon bei den ganzen letzten Wahlen ja auch immer so. Wählerzahlen sind ja nicht umsonst so heftig runtergegangen immer weiter, weil egal was du gewählt hast, war sowieso das Gleiche. Ja, da muss man halt auch auf den Brexit gucken. Das kriegen die Leute ja auch mit, auch die sich bisher immer gesagt haben, ach, meine Stimme zählt eh nichts. Ne? Das Ding beim Brexit war, dass die Leute nicht gesehen haben, okay, hier können wir was verändern. Du weißt, hier ist etwas, das wird Veränderung schaffen. Ja, und wenn die AfD diese Illusion weiter erfolgreich aufrecht erhält, dass sie sowas Ähnliches hat, kann es auch sein, dass zur nächsten Wahl halt hier mehr Leute gehen, die sonst vielleicht nicht gegangen wählen und ihr Kreuz bei den blöden Äffchen von der AfD machen, die auch keiner braucht. Also, dafür bedanke ich mich nochmal bei unseren etablierten Scheißparteien. Ja, eben, es ist wie mit dem Brexit. Das ist nicht der Schuld der alten, dummen, weißen Leute auf dem Land, sondern es ist die Schuld der alten, dummen, weißen Leute in Westminster und in den Banken und was weiß ich wo, dass es den Briten so scheiße geht. Ja. Aber das ist ja, wie gesagt, da wird ja nicht drauf geguckt. Es wird die Vogel-Strauß-Taktik angewandt und überlegt, wie können wir deren Image beschädigen oder die so dastehen lassen, dass die Bösen sind. So, ja? Dass wir deren Meinung nicht ernst nehmen müssen, damit wir bloß nicht darüber nachdenken müssen, warum haben die Leute Brexit gewählt. Ja? Ich kenne die Lösung. Wir brauchen Krieg mit Russland. Das lenkt uns ab. Mhm. Dann bricht die EU auch nicht auseinander. Außerdem können wir das Land danach wieder aufbauen. Russland oder unseres? Beide. Nein, Quatsch. Oh, das ist, oh, da liegt ein bisschen Volksverrat in der Luft. Ja. Dann haben wir auch endlich wieder so ein schönes Wirtschaftswachstum wie früher. Ja. So von null auf irgendwas Wachstum. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das deutsche Wirtschaftswachstum ist einfach unglaublich. Wie konnte es nur dazu kommen? Fantastisch. Ja, ist ja kein Wunder, wenn alles kaputt gebrochen wurde. Im letzten Jahr wurden 3 Äpfel produziert. Bitteschön. 300% Äpfel im Gegensatz zum Vorjahr. Broken Windows Economics. Der super tolle demografische Wandel wird sich dann auch wieder erledigt haben. Ja. Und endlich wieder eine Nachkriegsgeneration, wo die ganzen Alten alle an der Dürre verreckt sind und die Jungen im Krieg gestorben. Und ich meine, das würde halt auch endlich mal was gegen Überbevölkerung machen, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, warum das immer so unpopulär ist, große Kriege vom Zaun zu brechen, die eventuell in nuklearen Holocaust enden würden. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben. Wenn am Ende so am Ende die Weltbevölkerung so aus so 300.000 Leuten besteht, das wäre gut. Weil dann läufst du keinem anderen über den Weg und so, bist du sogar auch mal froh, jemand anderen zu sehen, dann ist auch egal, ob der links oder rechts ist oder so, ja, weißt du. Da weiß man das Leben dann wieder zu schätzen, weißt du. Genau. Nee, aber ganz ehrlich, das raff ich nicht mit diesem, auf der einen Seite wird gesagt, oh nein, wir haben eine Überbevölkerung und es wird immer schlimmer und auf der anderen Seite, oh nein, unsere Geburtenrate geht zurück, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, aber du musst es so sehen, es tun sich die falschen Menschen reproduzieren. Afrikaner und Asiaten, nein, schlecht. Weiße, Europäer, gut. Nein, Quatsch. Nee, aber das... Ihr müsst mir jetzt widersprechen, komm. Ich widerspreche dir jetzt einfach. Ich leugne gar nichts auf dieser Show. Aber das war auch das Argument von diesem komischen ARD-Heini da mit seinem Propagandaprogramm hier ja, das ist schlecht. Aber jetzt holen wir uns Flüchtlinge rein, um unsere Bevölkerung ein bisschen aufzustocken. Das ist gut. Du meinst Herrn Ebmeier, unseren besten Freund. Ich glaube. König der Nerd. Neue Blackjack 2015. Aber weil keine Ahnung, Leute, dann lass doch einfach mal die Bevölkerung alt werden und dann stirbt die alte Generation weg. Und dann haben wir einfach weniger Einwohner. Und wenn wir in 10 Jahren 10% weniger Bevölkerung haben, wir haben jetzt 10% Arbeitslosigkeit, dann haben wir 100% Beschäftigung. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Das ist schlecht für die Wirtschaft, das kann man nicht machen. Was, ja, 100% Beschäftigung? Außerdem überlegen sich die Leute halt auch gar nicht, dass du ja diese ganzen Kinder, die du dann alle irgendwie kriegst, die musst du ja auch erstmal ausbilden und alles. Ja. Und wie soll das denn alles funktionieren? Wer soll das alles bezahlen? Ich meine, das Ding ist halt auch, wir haben auf der einen Seite den demografischen Wandel, den wir damit ausgleichen wollen, dass wir Refugees Welcome überall hin posaunen. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Panels, die sich damit beschäftigen, dass durch Robotik Arbeit immer weniger wird und man wahrscheinlich ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Dann haben wir auf der einen Seite mehr Produktivität und brauchen aber auf der anderen Seite mehr Leute. Und dann denke ich mir immer so, irgendwie macht es logisch einfach nicht so viel Sinn. Doch, wenn du weiterhin die Arbeiterklasse komplett unterdrücken und auspressen und gegeneinander ausspielen willst, macht das sehr viel Sinn. Ja. Das stimmt. Hoffentlich kommt bald die technologische Singularität, wo wir dann im Paradies leben und Maschinen alles für uns erledigen und es an nichts mangelt. Nee, können wir nicht lieber den Giant Meteor of Death nehmen, wir uns... Ja, beides momentan eine attraktive Aussicht für die Zukunft. Ich bin hin und her gerissen, weißt du? Spätestens wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, dann war es das mit Argumenten mit demografischem Wandel halt einfach. Weil, dann lernen wir halt ein paar alte Leute an, dass die noch ein bisschen was lernen, wie man Roboter bedient. Und ich meine, so schwer kann es nicht sein, ne? Ja. Das ist, vor allem, ich denke da in letzter Zeit auch wirklich viel drüber nach, weil ich mache jetzt ja meinen CCE, also LKW-Führerschein, muss dann, was heißt muss, darf dann nachher am Gütertransport teilnehmen. Und diese LKWs heutzutage sind schon so weit vorausgeschritten, ja, dass es eigentlich nicht mehr weit weg ist vom autonomen LKW. Ja? Du hast halt da drin ein komplettes, also ein ESP, ein elektronisches Stabilitätsprogramm, das halt eben deine Last nicht irgendwie zu weit links, zu weit rechts schwankt, das wird dann mit Druckluft ausgeglichen. Du hast natürlich ein Tempomat drin, den gibst mittlerweile auch schon mit einer Bremsfunktion halt eben, dann machst du das Ding an auf 10 Kilometer im Stau, bremst es dich immer rechtzeitig ab, ist natürlich auch gut, wenn du halt 80 fährst, der vor dir zu weit aufrückt und dann bremst es ein bisschen ab, um den Sicherheitsabstand zu vergrößern. Es gibt dann teilweise elektronische Systeme, da sind Karten, geografische Karten eingelesen worden und die berechne quasi automatisch, mit welcher Geschwindigkeit du welche Steigungen hoch und runter fahren musst, um da halt dieses wirtschaftliche Fahren, dieses Eco-Training, was jetzt ja hier momentan jeder kriegt, ja, halt quasi fast schon zu ersetzen. Also du kannst selbst als Mensch gar nicht mehr wirklich was machen in dem Ding, kannst vielleicht mal links und rechts und den Anhänger ab und aufhängen, ja, bei diesen ganz modernen Dingern. Und ich frage mich wirklich, wann ist es so weit, dass da überhaupt keiner mehr drin sitzt und das alles nur noch per Satellit gesteuert wird, ja. Was kostet ein Lastwagenführerschein im Moment? Oh, ist ziemlich teuer. Ich habe jetzt für alles zusammen 10.000 zahlen müssen. Ja, aber das ist alles. Also ja. Die Ausbildung zum EU-Kraftfahrer, der C, der CE. Ich musste davor noch den B machen. Dann kommt noch die ADR-Gefahrengutschulung, die du machen musst. Das B hattest du auch noch nicht. Und BE. Ja, genau. B hatte ich auch noch nicht. Ja, ja. Okay. Ich habe übrigens letzte Woche bestanden. Yay. Cool. Glückwunsch. Dankeschön. Und dann kommt dazu noch der Aufbaukurs Tank, damit er halt Gefahrengüter in Tanks transportieren kannst. Hier so Heizöl, Benzin, Diesel, bla bla bla und so. Chemikalien auch. Und das alles zusammen war halt ziemlich teuer. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ging jetzt eigentlich. Also geschätzt haben sie 2200. Ich bin jetzt mit meinen Mindeststunden weit drunter geblieben und war dann auf 1700. Ist trotzdem viel. Ja. Okay, ja. Und, aber warte, du hast jetzt 10.000 Euro in einen Job investiert, wo Menschen bald überflüssig sind. Ja, das ist komplett überflüssig, würde ich jetzt nicht sagen. Ey, Alter, pass auf, wenn wir schon mal ein Thema sind, hör mir zu, pass auf. Also, ich bin in dieser Schulung. Nicht in dieser Schulung, in dieser Grundqualifikation. Die kostet richtig viel Asche, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, da kommen noch diese anderen Qualifikationen hinzu. Und dann hast du da Leute vom Arbeitsamt hin vermittelt bekommen, ja, die sprechen kein Wort Deutsch, bei denen ist die Aussicht, dass sie diese IAK-Prüfung, die du machen musst, seit 2006, ja, ist die Aussicht sehr gering. Und es ist halt so, wenn du zweimal die IAK-Prüfung nicht bestehst, darfst du das ganze Programm nochmal wiederholen, wie beim Führerschein früher, ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, aber... Früher war das ja so, du hast zweimal, bist du durchgefallen, musst du deine Theorie schon wieder. Naja, und dann hast du da ein paar davon sitzen und denkst dir so, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro, Staplerschein kriegen die auch noch übrigens, ja. Es ist alles Geld, womit ein bisschen, wie soll ich sagen, da wird Lotterie mitgespielt, ja, weil die Aussichtschancen, dass die das bestehen, sind wirklich nicht groß. Und ich sag das jetzt nicht als jemand, der behauptet, die sind irgendwie doof oder so, aber die ganzen Fragen sind normal auf Deutsch. Es ist viel Fachchinesisch mit dabei. Ja. Da hilft es schon, wenn man dann Deutsch sprechen kann. Ja, zumindest so den Grundsatz und so. Ja. Und da gab es halt eben einen, der kam, glaube ich, aus Argentinien oder so. Der hatte dann immer sein iPad mit damit und hat dann, während wir so ganz normal unseren Scheiß gemacht haben, hat er halt eben jedes Wort da immer übersetzt und dann halt dementsprechend versucht, die Fragen zu lösen und so. Ja, das war dann halt eine Möglichkeit, aber dann hast du auch viele dabei, die sitzen da drin, die wissen überhaupt nicht, was sie da machen müssen, drehen Däumchen und ja, rausgeschmissenes Geld ganz einfach, ja. Ja, das ist auch... Und ich denke mir halt so, also ich habe das natürlich auch nicht alles selbst finanziert, ja. Und ich denke mir halt so, das sind Steuergelder, die da für meine Qualifikation ausgegeben wurden. Und ich bin es den Leuten irgendwo schuldig, dass ich das bestehe, möglichst schnell, ein gutes Ergebnis, ja. Und die Leute, die haben, die sehen es irgendwie, glaube ich, nicht so, ja. Das ist bei denen nicht im Kopf drin. Ja, da bist du irgendwo geparkt. Also ich habe meine Frau, die macht zurzeit einen Deutschkurs, damit sie hier, keine Ahnung, was ist es, B1 oder so, damit sie so einen höheren Abschluss hat in Sachen Deutsch sprechen. Und sie hat dann auch in der Klasse die Leute rumhocken, die es halt überhaupt nicht hinbekommen, die kein Interesse am Unterricht haben. Der eine Typ ist schier ausgerastet, also während Ramadan ein Glas Wasser angeboten bekommen hat, ist dann zur Tür gelaufen und hat das Wasser in den Gang gekippt und war so Ramadan und spricht aber kaum Deutsch, obwohl er das dritte Mal den Kurs macht. Und lachen uns immer dann so, immer im Internet lachen wir uns dann immer tot wegen Autisten und so, wenn sie dann wegen irgendwas so einen Rappel kriegen. Aber guck mal, im Ramadan entwickeln sie alle irgendwie zu Autisten. Ja, und das ist halt das echt. Das ist hart. Doch der niedrige Blutzucker, also ein bisschen mehr Toleranz von euch, ja. Das tun sie sich aber selbst an, also von daher. Ja, so ein bisschen wie die Fastenzeit, oder? Und ich meine, klar ist es nicht einfach Deutschland und tralala, aber weißt du, der Typ, der hat irgendeinen Ingenieurstitel studiert in, was war's, Syrien oder Iran, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Er hat einen Ingenieurstitel und kriegt's halt mit dem Deutsch nicht mehr annähernd hin. Und Englisch hat er halt auch Probleme. Und dann denke ich mir halt so, ja, keine Ahnung, muss halt lernen. Wiederholst das Ding dreimal, geh halt wieder nach Hause, wenn wir Sprachen nicht liegen. So, es ist ja, es macht man halt nicht eben glücklich und alle anderen drumherum nicht. Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, also ist halt, wenn man den Kontext nicht versteht, ja, die Zusammenhänge, dann lernt man halt eben die Antworten auswendig. Ja, ja schon. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist halt eben so die Geschichte, weil es handelt sich dabei nicht um irgendwie ein, was gibt's da für scheiße, Bewerbungstrainings oder so, wo dann halt eben die Leute vom Amt einparken, damit man da mal kurz aus der Statistik raus ist oder sowas, ja. Sondern da geht's um Geld und um Qualifikation und ich sag mal, das sind auch Sachen, die sind mega, mega praktisch. So, Führerschein ist eine super Sache, sag ich mal. Ja. Damit steht hier schon mal die vielen Jobs offen, die dich sogar in Ausbildung nehmen. Also da habe ich jetzt auch mich die Woche hingesetzt, weil ich am 17.07. fertig bin und habe mir Stellen angeguckt und dachte mir so, wow, cool, so, ne, hast du, da könntest du hin, da könntest du hin, da könntest du hin. Ich habe allein einen BE-Führerschein, das macht mir schon, das öffnet mir schon Türen. Ah ja, mit Anhänger, ne? Ja, eben, ja, weißt du, das sind halt solche Geschichten, ne? Lieferdienst wird überall gesucht, sozusagen. Ja, genau, genau, ne? Weißt du, das sind halt so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, also ich will natürlich die großen Dinger fahren, aber muss ich ja jetzt erstmal machen, aber ich könnte jetzt in der Zwischenzeit zum Beispiel für Apotheker Medikamente fahren, solche Sachen halt, aber, weißt du? Warte mal, mit CE, du darfst dann praktisch alles fahren, oder? Naja, halt im LKW ist bis 40 Tonnen mit Anhänger, ne? Ja, CE ist nur für den Anhänger. Ich glaube, Omnibusse nicht. Nein, das ist ein extra Führerschein, das ist der L. Ja, außerdem ist es ein Unterschied, weil bei mir ist die Qualifikation speziell für den Gütertransport, ja, und da greift es das HGB, ja, Handelsgesetzbuch, und beim Personenverkehr ist es nochmal was anderes, es ist, glaube ich, Personen-Blablabla-Verordnung, irgendwas, keine Ahnung, habe ich nicht gemerkt, ja, also das ist dann nochmal, Personenbeförderung ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ja, okay. Aber ey, gefahren Personenbeförderung, Omnibusse und Panzer darfst du nicht fahren und dann ansonsten darfst du alles fahren, was den Boden nicht verlässt. Also du dürftest legal einen Gastanker zur Republika 2017 dorthin fahren. Ich könnte dort, pass auf, ich könnte am Vortag, könnte ich 35.000 Liter chlorhaltiges Reinigungsmittel hinfahren. Am Tag darauf könnte ich 35.000 Liter Lösungsmittel dahin fahren. Und wenn dann mitten in der Nacht jemand zwei Ventile aufdreht und da giftige Chlorgase, die auch reizend sind, aufsteigen, das wäre natürlich ein tragischer Unfall. Ach, so langweilig, Mann. Am ersten Tag haust du einen Coca-Cola-Truck dahin oder Pepsi. Ja. Und nächsten Tag haust du den Mentos-Truck direkt da rein. Gut, also was ich jetzt gelernt habe, das ist, oh, hoffentlich wird jetzt hier der Stream nicht gleich nicht gemacht, aber was ich gelernt habe, ist halt eben, wenn du halt eben einfach nur eine Kaffeetasse voll mit Diesel hast, ja, also ganz normaler Dieselkraftstoff, und den kippst du in den Tank rein. Der verteilt sich schön, dann lässt du den ganzen Tag stehen und der dampft dann aus. Da gibt eine Volumenvergrößerung, 25-fach, ja. Und diese Dämpfe sind hoch entzündlich, ja, also falls irgendwie jemand nachgucken möchte oben, ob da noch Diesel drin ist und dann mal mit dem Feuerzeug dran geht oder so, ganz schlechte Idee, ja, aber es gibt halt, ja, in anderen Ländern habe ich jetzt gehört, gibt es halt so die Praktik, also in Deutschland ist es so, bei den meisten Gewerbegebieten, in denen es auch Petrochemie gibt, gibt es halt auch so extra, so eine Art Tankstellen, da kannst du dann halt eben deinen Tank ausspülen lassen und so. Es dauert ungefähr 2 Stunden, ist das Ding einigermaßen leer. Dann kannst du halt eben andere Stoffe einfüllen. So, aber in anderen Ländern ist es so, die machen halt oben das Ventil auf, ja, machen halt unten dieses Gegendruckventil auf und fahren dann halt so lange rum, bis dann halt diese Dämpfe, die da drin sind, irgendwann mal ausgefahren sind. Was also bedeutet, dass sie die ganze Zeit einen hochentflammenden Gasteppich hinter sich herziehen, ja. Und wenn dann halt jemand am Straßenrand steht mit seiner Kippe und das Ding da reinschmeißt, ja, dann fliegt das Ding komplett um die Ohren. Das ist hochentzündlich, ja. Also und, ich hab mal gegoogelt, wir kriegen Clubmate-T-Shirts, Clubmate-Schirme, Clubmate-Häuschen, du müsstest dann nur den Wagen mit der Bleiche direkt dahinter fahren. Ja, echt jetzt, wenn man bei der Republika sich da anmeldet, ist Clubmate-Scheiße. Nein, nur zur Verkleidung. Ja. Wenn wir die Bleiche dann ausschenken, weißt du? Ja. Kommt her, probiert Clubmate. Also wir haben so ganz hippe, coole Cocktails, ja. Genau, wir haben so ganz hippe, coole Cocktails, ja, die sind, die dampfen dann so still vor sich hin, ja, so geruchloses, ja, so geruchloses Gas, irgendwie Methanol oder so, ja, müssen die auch nur eine Nase von nehmen, das reicht schon. Ja, wir sind halt militante Friedensaktivisten und die Republika stört den öffentlichen Frieden der Bundesrepublik Deutschland und wir wollen den Widerstandsparagrafen. Ja, das ist Zivilcourage. Ja, genau. Nein, Quatsch. Die wird doch immer wieder gefordert. Ja. Naja. Ja, wir lassen uns dann alle auf unsere Clubmate T-Shirts noch schön hinten. Wie immer, wenn du im Ort fahren, ist das doch voll langweilig. Er muss lieber hier so irgendwie so Abführmittel oder so in normale Getränke rein. Und dann geht's auch. Ja, oder du, weißt du, du kannst auch ganz einfach so einen Brocken Trockeneis nehmen und den legst du in die Lüftungsrohre. Und wenn der halt eben ausdampft, ne, das ist ja Stickoxid oder Monoxid. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das einatmen, ist ein schweres Gas, geht's halt nicht mehr raus. Und das lähmt den natürlichen Atemreflex. Das heißt, sie schlafen dann irgendwann ganz einfach ein. Ja. Also ich würde mich persönlich... Das ist wie bei Helium-Suizid, ne? Also ich fände Benzylsäure-Ester besser, weil ein paar Leute werden daran sterben und die anderen werden ganz böse Halluzinationen bekommen. Also fahren gute 6 und 8 Ätzen und giftig. Ja, ja. Können wir jetzt auch mal von den Mordfantasien von euch hier wegkommen? Jemand hat Club Mate gesagt, da muss ich immer an den Tod denken. Ja, eben. Ich habe es zwar noch nie probiert, aber will es mir auch irgendwie nie. Ja, lass es. Lass es. Jetzt einfach mal in die Wand. Also diese ganze Hipster-Scheiße, weißt du, da hole ich mir lieber meine gute Coca-Cola, weißt du, und dann ist gut. Club Mate schmeckt wie Wasser. Wie keine Afrikola! Warte, wie schmeckt Club Mate? Wie Wasser, nur schlechter. So muss man erstmal hinkriegen. Das ist wie wenn du so ein bisschen, du kehrst dir so ein bisschen Dreck vom Boden zusammen und kippst das in ein Glas Wasser und so schmeckt das. Ach, deswegen stehen so die ganzen Hipster, die auch bei der Rega 94 da so das alles behausen stehen, also drauf. Weil das Wasser, was die da bestimmt aus den Leitungen kriegen, ist auch so richtig so versiffte Scheiße. Und dadurch kam die Idee für Club Mate. Na, das ist abgefüllt wahrscheinlich. Ich finde ja diese Bionade auch so furchtbar. Kennt ihr die? Bionade? Ja, das ist eine Schemonade. Ja, ich weiß. Peter Ammoniak-Geschmack. Schemonade! Salpeter-Geschmack! Nein, aber die schmeckt irgendwie, als hättest du so einen ungesüßten Hibiskus genommen, ein bisschen Kohlensäure rein und abgefüllt, weißt du? Also richtig lasch. Es gibt welche von den Bionaden, die ganz okay schmecken. Ich glaube, die Faustregel war, je röter sie sind, desto besser schmecken sie. Ach, du bist so ein widerlicher Student, weißt du das? Bin mir doch gleich Studentenfutter, ey. Ich bin kein Student mehr. Ja, apropos hier, ne, junge Linke haben den Bezug zur Unterschicht verloren. Haben wir das? Ist hier ein Artikel aus der Zeit. Und vor allen Dingen finde ich dieses Bild perfekt ausgewählt. Haben wir im Glasses. In Quotenmuslim. Problematic Glasses. Bild könnte auch aus dem H&M-Katalog stammen. Parteien seien out unter jungen Intellektuellen. Kurzfristiges Engagement im Netz oder bei Amnesty zähle. Ein Parteiforscher erklärt, wie sich die junge Linke verändert, ja. Vor allen Dingen das Gefühl, dass die Leute gerne lieber sowas bei Amnesty und so ein Kram machen, weil sie da halt eben so instant dieses Virtue Signaling haben. Ne? Dass sie dann sagen können, hier so, ja, hier, ich bin ein toller Typ, so, ich mache hier irgendwie mit bei irgendwas, was ein gutes Ansehen genießt, sei das jetzt hier irgendwie Amnesty oder BBS. Was machen sie meist? Leute in Einkaufsstraßen belästigen. Ja, irgend so ein Kram. Und weil wenn du bei einer Partei mitmachst, dann musst du ja das irgendwie vertreten, was du da irgendwie machst. Dann musst du dich ja mit irgendwelchen Leuten da auseinandersetzen, was da irgendwie passiert und so. Ich kenne das ja alles auch am eigenen Leib. Von daher, es ist natürlich schön chillig, wenn man sich da irgendwie hinsetzen kann und sagen kann, so, ja, hier, das ist hier irgendwie mein Verein, ich bin einer von den Guten, ich mach da mit und da braucht man sich dann mit inhaltlichen Dingen eigentlich beschäftigen, sondern kann dann schön moralisch dann immer schön argumentieren und halt, ja, so viel Selectivism, wie einem halt gerade passt, ne? Ja, ich habe das auch noch nicht so ganz durchgelesen, was da alles so drin steht. Irgendwie, der Typ heißt Wolfgang Merkel. Ist auch so ein bisschen verwirrend, dass hier neben Merkel steht. Aber es ist nicht die Bundeskanzlerin gemeint. Es gibt nur eine Merkel. Ja. So sind sie. Die totale Merkel. Am Fenster auch. Das war noch ganz interessant hier. Ich war ganz baff. Ich habe einen Artikel in der Taz gelesen, der kein absoluter Bullshit war. Meine Güte. Einen Tag müssen wir rot im Kalender anstreichen. Den kannst du dir rot im Jahres, also für 2016. Es gab 2016 einen Artikel bei Taz, der kein Bullshit war. Genau. Das zeigt, dass 2016 der Wandel ist. Nee. Ich glaube, das früher gab es da, glaube ich, noch ein paar mehr, die nicht so ganz Bullshit waren. Ich habe ja sogar mal ein Taz-Abo gehabt, aber ja. GEMA geht und nachdem da nur noch Quatsch drin stand, ich das Ding jeden Tag nach dem Lesen an die Wand pfeffern wollte, habe ich es mir wieder abbestellt. Und das war noch bevor sie sich diese eine Tante da von Missy Magazin reingeholt haben, diese Katrin Gottschalk, die von Missy Magazin, die ist da jetzt Chefredakteurin und das ist auch der Grund, warum der Bullshit da bei denen jetzt zugenommen hat und kritische Masse erreicht. Bullshit is reaching critical mass at genau, Taz. In diesem Beispiel geht es hier auf jeden Fall um Leute, die sie eingestellt haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. So im Eilverfahren haben die da hunderte neue Mitarbeiter eingestellt, wie hier steht. Und genauso schnell, wie sie die eingestellt haben, haben sie die nämlich auch wieder entlassen. Nach irgendwie einem kurzen Anlernen und dann haben sie irgendwie geguckt, ob die da in deren Interesse irgendwie handeln oder ob sie irgendwie zu viel Fragen stellen oder so. Und die dann da irgendwie aufgefallen sind, die haben sie dann mit dem Spruch nicht bewährt, dann gleich wieder gekündigt. Und darum geht es ja halt in diesem Artikel von der Taz. Ist jetzt zwar, ja, also es ist journalistische Arbeit, möchte man fast sagen. Es wird was geschrieben über Dinge, die passiert sind. Es kommen Dinge, Leute zu Wort, die das selber erlebt haben und es ist kein Meinungsbeitrag. Es steht hier überhaupt keine Wertung drin in diesem ganzen Ding. Von daher bin ich absolut überrascht. Es ist fast so wie etwas, was man erwarten würde zu lesen in einem journalistischen Outlet. Also, das ist echt ganz was Besonderes. I can't believe it's journalism. Genau. Ja. Ja, komm, aber das ist doch auch das, für mich eines der größten Mankos einfach an der Flüchtlingspolitik ist, dass du so irgendwie so ein Virtual Signaling machst, zu viele kommen, du dich nicht darauf vorbereitet hast, organisatorisch, und einfach alles scheiße ist, also von vorne bis hinten. Du hättest 2014 bereits ans Flüchtlingshilfswerk Geld überweisen können, du hättest Leute ausbilden können, du hättest Flüchtlingsunterkünfte bauen können, wenn du das tatsächlich geplant und aktiv gewollt hättest. Das, was Deutschland gemacht hat, was Merkel gemacht hat, das war einfach nur so überrascht werden von Sachen, die sich seit Jahren abzeichnen, was passieren wird. Also das ist so. Das erinnert mich auch ganz stark an den Irakkrieg, auch so von diesen ganzen Talking Points, ne? Also es sind zwar nicht die gleichen Talking Points, aber dass überhaupt halt Talking Points benutzt werden, so die ganze Zeit. Nur das, was wir halt beim Irakkrieg die Neokonservativen gemacht haben, machen jetzt halt eben die Linken. Ja. Da gibt es halt diese ganzen Talking Points und auch so dieses Überraschtwerden halt von Sachen, die jeder eigentlich hätte kommen sehen können. Ne, das gehört ja auch ganz stark dazu. Also beim Irakkrieg haben sie ja dann noch hinterher die ganzen Statements von Dick Cheney und so ausgegraben, die halt nach dem ersten Golfkrieg schon gesagt haben, ja, wenn man jetzt nach Saddam Hussein noch gegangen wäre, was hätte man denn da an seiner Stelle dann setzen sollen? Ne? So nach dem Motto, doofe Frage, lieber Journalist, natürlich sind wir nicht in Irak noch gegangen und haben Saddam Hussein abgesetzt, das wäre doch Quatsch. Ja. Fast forward zu 20 Jahre später, den gleichen Kram haben sie dann wieder gemacht. Ja, und vor allem, dass man Saddam Hussein damals nicht abgesetzt hat. Ein starker Punkt war, dass Saddam Hussein ein blutiger Diktator war, der allerdings Extremisten auch blutig klein gehalten hat. Dann haben wir danach gesehen, dass dann ein Machtvakuum entstanden ist, in dem sich ISIS hat bilden können. Ja, das ist ja quasi das, was der Dick Cheney damals eigentlich mit den Worten fast schon gesagt hat. Also, ja. Hat also, er gemeint, dass das quasi nicht gehen würde, weil das halt eben dann ein Vakuum erzeugt. Und ja, genauso mit diesem Flüchtlingskram und auch da, ne, also ja, es erinnert mich halt sehr stark daran. Auch so diese ganze Rhetorik von wegen, das wäre doch wohl, und das muss doch so sein und natürlich müssen wir da jetzt hin und das ist, ja, früher hieß es, dieses Krieg, Teil des Krieg gegen den Terror und stimmte nicht und bei uns ist es jetzt Teil der Flüchtlingshilfe, was wir hier machen und das stimmt auch nicht richtig. Und ich meine, weißt du, der Witz ist halt, dass jeder Euro in Deutschland ausgegeben wesentlich effektiver wäre, wenn du den im Jordanien, in Ägypten, in der Türkei, was überall wäre jeder Euro mehr wert, wie das hier ausgegeben wird. Also rein objektiv hilft man damit nicht richtig. Also das ist ja Rassismus, ne? Das darf man nicht sagen. Das ist ja Rassismus. Ja, aber das ist alles das, Rassismus. Aber das steht halt in den ganzen Reports vom Flüchtlingshilfswerk und alles, weißt du, steht da überall ja, drin. Ja, Alter, was ist denn da? Der Arbeitsminister vom Irak hat die deutsche Botschaft angerufen und hat rumgebrüllt und meinte, ihr könnt uns doch jetzt nicht die gebildeten Leute aus unserem Land abziehen. Wir versuchen hier unser Land wieder aufzubauen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt unsere Mittelschicht nach Deutschland abwandert. Was macht ihr denn? Ihr ruiniert unser Land. Und dann denke ich mir so, okay, wie kommt ihr jetzt da drauf? Also, weißt du, ist der jetzt Opfer von rechtspopulistischer Rhetorik, von der AfD geworden? Oder wie kommt jetzt der Arbeitsminister aus dem Irak auf sowas? Also ich. Er ist ein alter weißer Mann und ein Deutschnationalist. Ja, auf jeden Fall. Der hat auch für den Brexit gestimmt, habe ich gehört. Klar. Und ist ja kein damals, Schwarze, von daher. Ja. Ja, was ich jetzt hier gerade eingeblendet habe, ist auch ein ziemlicher Hammer, würde ich fast sagen. Das ist hier ein Pamphlet von den Neuen Deutschen Medienmacher, über die hatten wir ja auch schon mal berichtet. Das ist ja so ein Zusammenschluss von Personen mit Migrationshintergrund, die in den deutschen Medien arbeiten, also bei diversen Zeitungen, bei diversen Rundfunkanstalten und ja, da halt eben in dieser NGO hier, Neue Deutsche Medienmacher, sich irgendwie zusammengefunden haben, um ihre Sichtweise so zu pushen, als mit ihrem Zugang zu den Medien, die sie halt eben haben. Und die haben jetzt hier herausgebracht, dieses Wörterbuch der Neuen Deutschen Medienmacher quasi, und Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Da könnte ich schon's Kotzen kriegen. Ja, definitiv. Einwanderungsland. Was soll denn das heißen? Seid ihr noch ganz dicht? Oh Mann. Ja. Und Neusprech. Das Kotzen geht dann hier direkt weiter mit wo stand das hier? Danke. Genau. Wir danken dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Übernahme der Layout- und Druckkosten der vorliegenden Auflage. Vor allem Layout-Kosten, echt, das ist ein Witz, oder? Nee, das kann schon ein bisschen aufwendig sein, mit so vielen Seiten. Wenn ich aber eine NGO bin, dann sollte ich irgendwie, ich weiß nicht. Die Übernahme der Kosten, warum muss dieses Bundesamt hier die Kosten übernehmen für irgendwas. Weil wir alle mal Nazis waren in Deutschland. Deswegen, Guck dich an. Wieso tust du überhaupt hier das kritisch beäugen? Also, Soni, ich werde dich beim Ministerium für Toleranz melden. Und dann stecken wir. Es gibt hier jedenfalls dann immer diese Unterscheidung zwischen Begriff mit Erklärung und das ist quasi das dick gedruckte mit diesen zwei Strichen davor und dann vor allen Dingen hier in Kursivschrift der empfohlene Begriff, also quasi wie man das dann umformulieren soll. Investor 1984, wie hieß der Typ? Vom Ministerium für Wahrheit Und da werden dann hier aus den Afrodeutschen halt eben die schwarzen Menschen in Deutschland. Wo ich dachte eigentlich, es wären People of Color, aber okay. Der Afrodeutsche kam auch vom Ministerium für Wahrheit. Ja. Hatten wir das nicht bei den neuen deutschen Medienmacher, dass die ganze Zeit, ja, hier und wir sind unter anderem auch Afrodeutsche und so weiter? Und ich kenne das doch wie Unterwäsche. Dann ist das auf einmal jetzt offensive und dann ist das wieder gut, was vorher offensive war und ich keine Ahnung. Ach man, die Leute, ey. Ja, ein Ausländer mit deutschem Pass ist auf jeden Fall ein Deutscher mit Einwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund. Das wäre ein sperriger, aber korrekter Begriff, wie hier steht. Ah ja. It's all for the greater good. Und wir nennen den Mitbürger nicht Mitbürger, weil das ein unnötiges Othering ist. Und deswegen sagen wir ausländischer Bürger. Und nicht ausländischer Mitbürger, sonst fühle ich krass geoutet. Also ich fand Mimimi schon gut. Mitbürger mit Migrationshintergrund. Das finde ich sehr gut. Und die Bio-Deutschen, weißt du? Keine Ahnung. Deutscher ohne Migrationshintergrund. Bio-Deutsch ist ein Turko-Deutscher. Wer spricht denn so? Greco-Deutscher. Papierdeutscher habe ich schon öfters gehört. Turko-Deutschen, das sind die Deutschen, die sich selbst Türken nennen. Können wir das nicht Europäer nennen? Keine Ahnung, Turko-Deutsche. Ja, aber damit wird es ja dann die Briten ausschließen. Copyright. Habe ich schon irgendwo mal den Begriff Copyright-Deutscher gehört? Ich habe hier schon betont, dass eingebürgerte Deutsche häufig nicht als originär bzw. original deutsch wahrgenommen werden. Was? Was ist das? Ja, bin ich jetzt auch Copyright? Sowieso Professor für Migrationspädagogik. Bedeutet das denn, weil mal die Oma von einer Ex-Freundin mich Türken gehalten hat, dass ich ein Copyright-Deutscher bin oder was jetzt wie beobachtet? Aber ich finde das echt geil. Das ist so richtig, das ist ein PC-Wörterbuch. Ja. Also es ist mit dieses Wort benutzen wir nicht mehr. Stattdessen benutzen wir in unserer PC-Sprache jetzt dieses Wort. Ja, die haben halt gereicht, dass sie es doch nicht schaffen, den Duden zu ändern mit ihren Drecks. Einheimische erzeugt ein schiefes Bild, weil viele Eingewanderte und ihre Kinder hier längst heimisch sind. Einheimische. Die haben sie doch nicht mehr. Die Wagenburger da, die sind mehr heimisch. Aber ich meine schon allein Paul Mechere, Professor für Migrationspädagogik. Das ist dann der Propagandaminister für Diversität, oder was? Also, ja, das ist vor allen Dingen wahrscheinlich der Einzige, der jemals in seinem Leben das Wort Copyright-Deutsche benutzt hat. Ja, also ernsthaft. Also ich habe Copyright-Deutsche von und dann nie wieder benutzt. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ist jetzt Deutsch sein Franchise oder wie kannst du so Lizenzen austeilen? Das heißen wir schon die Weltraumaffen, da können wir uns ja nicht mehr umbenennen in die Copyright-Deutsche. Copyright-Affen. Ich identifiziere mich auch eher als Trademark-Deutscher. Registert oder unregistert? Registert. Raus! Deutschland ist 1848. Unregistert sein, Deutschland ist gegen das Gesetz. Guck mal in die Welt. Arbeitsmarktbezogene Einwanderer. Da sind wohl schon die Fußballfans am Hupen. Ja, aber wir haben Deutschland hat gewonnen. Natürlich. Wo sind wir jetzt im Viertelfinale? Steht für die diffuse Vorstellung, dass Einwanderer und die deutsche Gesellschaft und ihre Werte und Grundsätze ablehnen würden. Guck mal da, hier, das ist doch interessant. Ja. Kanaken. Du scheiß Kartoffel. Kanaken ist ein Schimpfwort. Wird jedoch manchmal mit sarkastischem Unterton als Selbstzuschreibung verwendet. Ja, so wie mit den Schwarzen in Amerika und dem N-Wort. Ja. Ja, und vor allen Dingen, die Leute sind auch an nichts schuld. Ne? Wie wir wieder sehen, Studien verweisen ja eher auf einen Mangel an Chancengleichheit und fehlende oder erschwerte Möglichkeiten zur Partizipation. Also ich habe einen Bekannten, der ist Inder, der ist mit 60 Jahren nach Deutschland eingewandert, der spricht kein Wort Deutsch. Zudem meinte ich auch mal, es ist schon schwer, sich in Deutschland zu integrieren. Dann hat er mich mit großen Augen angeguckt und meinte, nee, überhaupt nicht, sag sowas nie wieder. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Musst dich nur gut benehmen und niemand macht dir irgendwas hier. Also, keine Ahnung. Ja, also. Und jetzt kommen auch die Titel auf Color, ja. Das ist schon richtig geil. Also, das ist. Ich finde es einfach krank, weil guck mal, die fühlen sich jetzt hier für so diverse und so toll und so, weil sie hier diese ganzen einzelnen Bezeichnungen für Leute halt haben, ne? Und was vergessen sie wieder am Ende? Wir sind alle Menschen. Ihr seid die Wahren, ne? Weil ihr euch Schubladen für alle möglichen Formen von Menschen macht, ihr verfickten Hurensöhne. Das ist jetzt meine Schublade für euch. Ihr seid verfickte Nottensöhne, die mal einen ordentlichen Schwanz brauchen. Okay, schreiben wir uns dann unsere Broschüre in Kursivschrift. Ich habe mich heute ja was so diese Leute durchs Internet beleidigen heute ja ziemlich zurückgehalten. Das ist ja voll langweilig und so eigentlich. Ne? Aber ich muss echt sagen, guckt ihr euch das an. Das ist für mich wahrer Rassismus, weil du Leute halt ne, in verschiedene Schubladen steckst. So, weißt du, da ist der dies und der ist das und da wird einfach nicht, weißt du, das ist so wie dieser Gender-Wahnsinn, wo du jetzt nicht nur die drei Geschlechter hast, weil ich sag drei halt, ne, Mann, Weib, nicht definiert, oder beides halt, ne, so, neutral, aber nein, es muss noch 5000 andere Geschlechter muss es geben, obwohl die da, und dann guckst du dir diese Listen durch und dann denkst du dir, das sind keine Geschlechter, das sind Identitäten. Mhm. So, weißt du, ich weiß schon, was du meinst. Ja, also das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist ja nicht so sehr, dass hier irgendwelche Begriffe drinstehen. Ich meine, es gibt ja türkischstämmige Leute, es gibt ja Zuwanderer, das sind jetzt keine Worte, die die irgendwie erfunden hätten oder so. Ja, ich meine, bei so Sachen wie die Copyright-Deutsche oder die so. Oh, was soll das? Also ja, vor allen Dingen liegt es halt daran, dass sie halt eben sagen, so, das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen die ganzen Leute alle hier haben, wir wollen, dass das alles anerkannt ist und wir sagen euch mal wieder genau, wie ihr das zu sehen habt. Hier sind unsere komischen Migrationspädagogen, was zum Fakt das auch immer bedeuten soll, und die sagen Copyright Deutsche und die sagen People of Color. Weil die sind ganz krank. Und deswegen, weißt du, was wir auch das jetzt auch sagen, ist? Weil das ist jetzt der Weg, wie das alles gelingt, wie das alles wird. Und wenn es schief läuft, dann liegt das natürlich daran, dass wir hier unsere Ideologie nicht richtig ausgeführt haben. Ich frage mich echt, wo dieser scheiß Narzissmus herkommt, dass die halt alle wirklich so, ne, ja, was wir sagen, das muss so sein und das müssen auch alle so akzeptieren. Kommt das davon, weil das jetzt die Generation ist, die ihre gesamte Kindheit, sage ich mal, verwöhnt worden ist? Gehen wir nochmal auf Seite 15. Ich habe da gerade was gesehen. Ja, da hätte ich auch gerne noch drüber gesprochen. Das Wort wir, genau. Wir ist zunächst ein harmloses Wort, das jedoch ausgrenzend verwendet werden kann. Oftmals steht wir, ohne ausgesprochen zu werden, für wir Deutsche, in Klammern ohne Migrationshintergrund. Journalisten sind gut beraten, bewusst damit umzugehen und durch die Verwendung keine Zuschauer, Zuhörer oder Leser außen vor zu lassen. Ach, das Scheiße. Außer den Kackrassisten, den Nazis und den meisten Cis-Heterosexuellen. Gibt es auch einen Eintrag für ich, du, er, sie, es und ich. Das wichtigste Wort im Vokabular eines jungen Neudeutschen. Das ist ja auch das Ding, ne? Hier steht ja Weiße und Weiß jetzt hier in Kursivschrift, aber hier, sowas hier, steht nicht in Kursivschrift. Oh. Ja, aber ich meine, ne, das ist jetzt das Wort, was sie empfehlen. Zu benutzen. Na, aber warte mal, dann klick doch mal drauf. Ist das ein Link? Nee, das ist schwarze. Das ist hier das Ding, hier, was hier unten steht. Begriff mit Erläuterung ist sowas hier? Ja, aber wenn du links unten auf Seite 14 guckst, Weiße Deutsche ist auch nicht kursiv geschrieben. Nee, also, ich meine auch Schwarze wäre in Ordnung gewesen in dem jeweiligen Artikel dazu. Also sie haben das sowohl so als Artikel, aber auch in dem Fall können wir es auch so verwenden. Nochmal kursiv. Ich habe Kopfschmerzen, Alter. Das ist wow. Das ist Ministerium für Wahrheit, eindeutig. Ja, und alle Begriffe, die sich hier ausschließen, die kommen ins Memory Hole. Grauen. Hashtag White Genocide. Wir sind die anderen. Ja, ich finde das Ding echt mega lustig, weil es zeigt einfach mal wieder eindeutig, dass dass die Leute, die sowas schreiben, die können auch gar nicht mit diesen Migranten wirklich umgehen. Ohne dass halt eben Begriffe für jede Eventualität schaffen, die genau abgesteckt ist. Ja? Weil man übertritt es mal an irgendeiner Stelle. Ja? Huiuiui, bist du Rassist. Ja? Das ist so dämlich, so dämlich. Auch hier der Absatz. Um Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft zu benennen, ist es wichtig, ist es sinnvoll, ihren Lebensmittelpunkt zu betonen. Also Turko-Deutsche statt Deutsch-Türken. Greco-Deutsche. Woher wissen die denn, wo der Greco-Deutsche oder der Deutsch-Grieche seinen Lebensmittelpunkt sieht? Da wird auch einfach wieder vier DIN A4 Seiten muss dann aus und je nachdem, wie viele Punkte der kriegt, kriegt er einen von diesen Begriffen da. Ja. Sollten sich vielleicht für Displaced Persons auch ein anderes Abkürzungsding nehmen, wo DP, ne, so Double Penetration. Double Penetration. Ja, super. Nee, das nennen wir einfach um in Binnenpenetration. Was eigentlich geil Double Penetration ist, Alter, macht richtig Spaß. Ich mach mal doppelter Spaß. Bilaterale Einführung. Schön. Haben wir da noch einen besonders schmackhaften... Moment mal, Parallelgeschäfte. Es ist ein Schlagwort, das Anfang der 2000er Jahre im Zusammenhang mit der Integrationsdebatte um Linkmuslime in Deutschland populär wurde. Der Begriff ist inhaltlich diffus und nicht konkret definiert. Was? Natürlich ist er definiert, ihr Spasten. Er kommt wahrscheinlich vom Migrationspädagogen. Wir sind schuld. Lies zu Ende, wir sind schuld. Er konstruiert ein Bild homogener Minderheiten, die sich räumlich, sozial und kulturell von der Mehrheitsbevölkerung abschotten. Ja, genau. Und das gehört so ein bisschen zur Definition dazu. Ihnen wird, Zitat, Integrationsunwilligkeit, Zitat Ende, unterstellt, ohne, oder ist das ein Zitat? Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ohne zu berücksichtigen, dass sie für Link-Integration die gesamte Gesellschaft verantwortlich ist. So. Sie auch Link-gescheiterte Integration. Okay, also das ist ein diffus definierter Begriff, den ihr dann genau definiert. Gespasten. Unglaublich. Die sind halt der Meinung, dass wenn es eine Parallelgesellschaft ist, dass natürlich das Versagen der anderen ist, weil sie sich nicht dran anpassen an die Leute, die zuwandern. Ja, weil die in eine Parallelgesellschaft gezwungen werden quasi. Ne? Auch schön hier oben links. Einwanderungsgesellschaft beschreibt Deutschland als Einwanderungsland. Die Menschen kommen, um dauerhaft hier zu leben. Ob ihr wollt oder nicht, ihr Arschlöcher, ihr Rassist. Sobald ihr die Grenze überschritten habt, dann seid ihr Deutsche, ob ihr wollt oder nicht. Wir nehmen jeden, auch die Toten. Wir nehmen jeden. Ah ja, und dann Kapitel 1.2, wer sind die anderen? Oh, das ist so richtig schön, das ist ein Handbuch aus dem Propagandaministerium. Aber das hat aber leider das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bezahlt. Ja, und das ist vor allen Dingen leider, wird das gepusht von Leuten, die an Punkten in den Medien sind, wo sie das halt eben auch die ganze Zeit vorbringen können. Also wer hat uns halt diese Liste, sollen wir die nochmal anschauen von den... Hey, Moment, die haben hier ein goldenes Ei, glaube ich. Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit als Synonyme für Rassismus und rassistische Tatmotive sind ungenau, da es selten um tatsächliche Fremde, wie etwa Touristen geht. Von der vermeintlichen Ausländerfeindlichkeit sind oft deutsche Staatsangehörige betroffen. Werden Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit als Motive genannt, gibt das die Perspektive der Täter wieder. Präziser ist es, die Motive, Straftaten oder Gesinnungen als rassistisch motiviert, rechtsextrem oder neonazistisch. Ich finde das geil, weil du könntest genauso gut, du könntest die austauschen. Du könntest sagen, Rassismus und Rassismus, rassistische Tatmotive als Synonyme für Ausländerhass und Fremdenfeindlichkeit sind ungenau, da es selten um tatsächliche Rassen wie Rassen geht, wie Schwarze, Araber oder sonst was. Vom vermeintlichen Rassismus sind oft deutsche Staatsangehörige betroffen, werden Rassismus und rassistische Tatmotive als Motive genannt, gibt das die Perspektive der Täter wieder. Präziser ist es, die Motive Straftat oder Gesinnung als Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit oder, na gut, dann müsste man sich jetzt noch ein drittes ausdenken zu bezeichnen. Keine Ahnung, da ist so ein Moment der Klarheit drin, aber dann kommt schon wieder die Ideologie. Und sie raffen nicht, dass das alles Labels sind, die nichts akkurat beschreiben. finde ich total interessant an der Stelle. Ja, hier habe ich nochmal die Liste. Und bei anderem. Hier auch, ne? Und das sind hier Leute von ARD, Tagesspiegel, WDR, NTV, SWR, Deutschland. NDR, Dunja Halali. Natürlich. Ach, guck mal, diesmal beim ZDF. Ja. Und der Dr. Ranty Islam, der ist natürlich auch. Der kann man mal einen Stream einladen, glaube ich. Bitte, was? Dr. Ranty Islam. Wer ist denn das? Den google ich mal. Das ist ein absoluter Ehrenmann von Namen her, Alter. Das klingt, als wäre da ein Hotschand oder ein Krautschand-Troll mit reingerutscht. Ja, echt mal, ey. Sehr schön. Das Meme schreibt das Leben selbst. Wie kann man so einen Ehrenmann-Namen haben, Alter? Ja, der Spiegel, ZDF. Na, es ist alles dabei halt eben. Ranty Islam gibt's auf Twitter unter @2Ranty. Das sind nur ein paar, ne? Und hier steht, und mehr als 1000 weitere Kolleginnen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier nur so ein Posturing ist oder so, nach dem Motto, ja, hier, wir haben noch weitere Kollegen. Sondern, aber. Ey, wenn du nicht jetzt stillhältst. Ohne still. Ja. Kolleginnen, ja, was mit Kollega kommt ja auch. Wahrscheinlich. Weil A gibt es ja jetzt auch, ne? Also muss der Kollege auch da kommen. Ja, die sind hier natürlich auch wieder in dieser Hate Speech-Scheiße mit involviert, ne? Ah ja, Ranty Islam retweetet auch so Artikel mit This is how fascism comes to America mit einem Artikel über Trump. Das passt kein Wunder, ja. New York Times and Washington Post turning up the heat on Trump, revealing the Hitler inside him. Oh Gott. Okay. Und irgendwelche Sternchen. Hitler! So wie. Hoppla! Man müsste eigentlich mal. So weißt du, Deutschland müsste sich eigentlich mal den Hitler-Trade machen, dass man den nicht mehr einfach so verwenden kann. Ja. Da bin ich mal gespannt, auf was sie dann zurückgreifen. Ja. Es gibt keine bessere Verwendung als das Musikvideo Hitler von der Band Slur. Nee, da wäre eigentlich am geilsten, wenn man diesen Clip von SpongeBob nimmt. Hoppla, hoppla, wenn ihr den kennt. Den dann einfach so ein bisschen übermalen, dass der aussieht wie so ein Antifa-Typ oder Feminist oder irgendwas. Und der schreit einfach nur so, Nazi, Nazi, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. So eine impulsive Reaktion, weißt du, also wenn dann so der Angstreflex kommt. Hitler! So, wenn man dann einfach von der Antifa erschreckt, dann macht er das bestimmt. Moment, hier, wollen wir uns einmal bewerben? Mit StreiterInnen, FollowerInnen und UnterstützerInnen gegen Hass im Netz gesucht. Aber ich bin für Hass im Netz! Jetzt gehen wir so hin und sagen, ihr setzt stark dagegen ein, ne? Und dann ja, gegen welche hasserfüllten Leute geht ihr dann vor und dann so an und wird zurück. Ja, genau, so Feministen, die dann halt eben gegen Femsplainen und Wir ja. sind viele, wir sind unsere, laut, wir können aktiv Probleme werden, wir kann, sind das Volk. Die dann unsere Probleme confusen andauernd, ne? Geht ja nicht. Ja, dass diese Leute immer in meinem Namen sprechen, wenn ich schon wir sind das Volk höre, weißt du, da fehlt eigentlich noch, weiß ich nicht, wir sind das Volk außer Mondaffe, weißt du, das müssten sie sagen. Am 22. Juli 2016 ist der Aktionstag für die Betroffenen von Hasskriminalität. Zu diesem Datum wird die deutsche No Hate Speech Webseite online gehen. Mit Infos, Hilfe, Fakten, Argumenten, Instrumenten und Links wird der GG Autoblocker 100% verlinkt, ich sag's. Zu allen nützlichen Angeboten gegen Hate Speech. Zusätzlich vernetzen wir die No Hate Speech Bewegung über Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat und Instagram. Jetzt nicht. Das ist ein Freitag. Also nehmt euch Urlaub. Mhm. Oh ja, das wird der Tag des Shitpost-Kanonen. Ja. Als Teil der neuen Hate Speech Movements werden /sie und die NDM. Kann ich es nicht mehr lesen. Egal. Soll ich uns noch mal anmelden? Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses No-Hate, das ist mir ein bisschen zu negativ. Ne? Ja, können wir es nicht Pro-Love oder so nennen? Organisierte Liebe. Ich suche mich einfach Spende Blut, passt zum roten Herzen. Hey, Blutrache bezeichnet ausschließlich schwere Gewalttaten oder Morde zur Vergeltung von Tötung von Familienmitgliedern. Mitunter wird Blutrache zur Beschreibung anderer Straftaten verwendet, die von Einwanderern oder deren Nachkommen begangen werden. Dabei handelt es sich in vielen Fällen schlicht um Rache oder Racheakte. Oh, okay, das ist ja klar. So, Leute, dann bin ich ja beruhigt. Der Kumpel nervt mich hier, obwohl, Moment, jetzt. Hey, wir haben jetzt. Oh, was für ein Hurensohn! Na, bitte bleib ich doch da. Ey, jetzt nervt mich ein Kumpel gerade. Oh. Ja, ich will gleich Team Fortress 2 spielen. Machst du mit? Ich so, ja, ich sag gleich, also, alles so, ne? Weißt du, mach ich schon eine Fertigung. Ey, lass mal Counter-Strike spielen. Und weißt du, mach schon alles. Hey. Zu, bis auf den Stream, wollte gerade Tschüss sagen, guck, und er ist schon auf dem Server halt, ne? Du Nutter! Aber wenn du gerade da bist übrigens, ich bin jetzt schon weit über 3. Also wenn wir irgendwann mal wieder Ranked spielen wollen, können wir das machen. Ich bin auch schon viel besser, ja? Wir haben Besuch bekommen. Ganzen Tag hallo, echt. Hallo. Ja, also, dein Avatar ist so alt, der hat schon einen Bart. Ja. Ey Junge, du kannst hier nicht am Ende der dritten Stunde erst auftauchen. Manchmal machen wir nicht die vollen 3 Stunden. Okay. Nee, sorry, ich war noch beim Fußballspiel und hab erst gerade gesehen, dass Marsaffe mir zurückgeschrieben hat. Ja. Ach, so einer bist du, so Nationalist. Nee, aber ja, genau. Stell dich doch mal kurz vor, wenn du jetzt schon da bist. Servus. Ich hoffe mal, ihr doxt mich nicht. Naja, nee, mein Name ist Sally. Und ich habe da eine interessante Geschichte zu erzählen, was wieder mal, sag ich mal, so Gamergate-relevant ist, würde ich sagen. Aha. Oder wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, euch ist doch bestimmt diese Story mal zu Ohren gekommen mit Notch versus dieser Feministin, oder? Ja, vor einem Monat oder so drüber geredet. Ist das schon eine längere Geschichte? Und falls es nicht mitbekommen hat, die hat neulich auf Twitter irgendwie ihre Follower aufgerufen, ey, klickt auf die guten Links, sage ich mal, auf der Google-Suche, damit die zuerst oben erscheinen, weil sie es halt gestört hat, dass halt, also kennt ihr die Story. Ich habe ein Video über die gemacht, über die ganze Geschichte mit Notch und so weiter. Und ich war da wirklich, das war sehr milde Kritik, die ich da geübt hatte. Ja, ich habe mir das also angeguckt, das war schon nicht beleidigend, schön sachlich, auch beide Seiten gucken pro, contra. Genau, es war schon so eher so auf Notch-Seite, sage ich mal, also im großen Kontext. Aber genau wie du schon gesagt hast, es war jetzt nicht beleidigend oder sowas. Hier, Chris, blenden wir das ein. Und dann hatte sie, habe ich drunter geschrieben auf Twitter, hey, wenn dich diese Suchbegriffe stören, da kann man doch jetzt bei der EU einfach den Antrag stellen, dass bestimmte Suchergebnisse einfach gelöscht werden. Also ist recht auch vergessen, ja. Genau. War ja, ist da völlig in Ordnung und legitim. Und ich meine, selbst der Grund, dass ich das schreibe, zeigt ja schon, dass ich so auf die zugehe. Dann hat sie nämlich geschrieben daraufhin, you mean like deleting your fucking video about me, not for example, go eat a broomstick, seriously. Die Alte. Ja, und jetzt kommt noch mehr Kontext dazu. Ja, das, was wir ja gerade sehen, das war ja diese GDC-Microsoft-Sache. Da war sie ja zum Beispiel das erste Mal so öffentlich. Und ich habe ja kurz darauf geschrieben, weil ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit so Game Studies und Gender Representation durchnehme. Und da wollte ich ein kleines Interview mit dir führen. Und da hatte ich mit der so eine E-Mail-Korrespondenz. Und es ging hin und her, hin und her, hin und her. Und letztendlich hieß es in ihrem Kopf, ja, du bist so ein Milo Yiannopoulos-Fanboy und ein Gamergate-Typi. Nee, ich will das nicht. Okay. Keine Ahnung. Und ich habe wirklich versucht, immer so konstruktiv und so gut es geht, das halt zu machen, ja. Mhm. Aber keine Ahnung, irgendwie ist bei diesen SJWs, ist man sofort in der Schublade, wenn man nur einen Hauch Kritik übt, irgendwie. Ja? Die sind schnell mit dabei, ja. Also da bist du auch schnell mal geblockt. Chris, wenn du weiter in den Tweet-Channel runtergehst, da ist auch ein Screenshot von ihrer Reaktion auf seinen, also das Scrolling. Ja, genau, weiter unten. Ja, jetzt kommt Rune Mian, genau. Der hat nämlich, ach, sieht man das gar nicht. Hm. Der hat nämlich, ich habe ja dann diesen, weil sie mich dann so, ja, nicht krass beleidigt hat, aber dann habe ich diesen Link von Wikipedia geschickt vom Online Disinhibition Effekt. Also, wenn man anonym ist, fallen alle Grenzen runter und dann wird man ausfallend. Ja. Ja. Und haben direkt und dann, der hässliche White Knight da an und. Ja, und dann kam hier irgendwie, weiß nicht, so ein, keine Ahnung, wie der aussieht. Das Vorschaubild, das sieht schon. Weiß nicht. Jetzt Homo ja sagen, der sieht schon grauenhaft aus. Ja, fehlt nur noch so eine Weitsichtbrille mit so 10 cm dicken Gläsern und dann wäre das irgendein Pädophiler wahrscheinlich. Blauen Haare. Das ist allen Gamergatern bekannt unter Airports Law mit Goonie. Ich wollte es gerade ansprechen. Ja, ja. Ja, und dann schreibt er, keine Sorge, dir würde ich auch von Angesicht zu Angesicht sagen, dass du dich mal gepflegt ins Knie ficken kannst. Ja. Diese Leute sind so aggressiv, oder? Das ist echt nicht mehr normal. Ja, und auch diese Heuchlerei ist so krass. Warum bist denn dann so ein hässlicher Typ? Dann sag ich, ja komm doch her, versuch's. Ja, weiß nicht. Ich versuch da einfach nur, die gegen der Wand laufen zu lassen, aber da, man merkt auch an den Reaktionen, also da gab's ja auch keine. Ja? Wenn das Ding ist, das sind halt die andauernd über Harassment brüllen, denn aber so eine Tweets, sag ich mal, zu sachlichen, sag ich mal, du warst nicht beleidigend oder so, weißt du, du warst ja nur, oh, du warst halt, das sind ja auch die Leute, die dann sagen, oh, Spiele sollen ja kritisiert werden dürfen, aber wenn du mal Kritik an ihren Personen übst, dann ist gleich wieder, oh, du Schwein, wie kannst du nur Harassment und das und jenes. Da gab es auch gestern die tolle Aktion, wenn ich da kurz einschneiden kann, IO Quake 3 oder so, das ist eine Custom Engine für Quake 3, die haben sich gegen Gamergate ausgesprochen gestern, so von wegen, ja, diese scheiß Harassment-Kampagne und so. Und dann gab es so lustige Tweets wie, Moment, ich muss das kurz auf meinem Feed einmal raussuchen wieder. Leute, Quake ist eh nicht mehr die Zukunft, spielt Reflex. Gibt's auf Steam, ist im Moment im Sale für 5 Euro. Finde ich nicht so geil, aber naja. Nee, na gut, dann bist du... Das neue Android-Fach geblockt. Ja, das ist auch gut. Außerdem hat mich der scheiß Entwickler jetzt auch geblockt, deswegen kann ich die Tweets leider nicht mehr sehen. Da hat der halt unter dem IO Quake 3 Account bei Twitter auf jemanden, wahrscheinlich von Gamergate halt geantwortet, the source is available to everyone, meinte halt den Source Code von Quake 3. Feel free to start your own ethical fork and then shove it right up your ass. Und das sagt er kurz, nachdem er sich darüber beschwert, dass Gamergate ja so eine Harassment- und Hasskampagne ist. Genau sowas schreiben sie dann. So, weißt du, das ist so diese Heuchlerei bei diesen Leuten, die ganz groß vorne steht. Es ist halt komisch, die kommen damit weg und das verstehe ich nicht. Das ist propagandamäßig so. Naja, das ist einfach, du merkst das zum Beispiel, darf ich kurz? Ja, das Ding ist halt eben, bei denen zählt halt eben dieser blinde Gehorsam, verschreibt sich dieser Ideologie und kannst halt eben, darf sie nicht kritisieren, ja? Das hast du aber getan und damit quasi dich selbst zum Unmenschen erklärt, ja? Für die war es danach vollkommen okay, ja, dass du halt eben dich beleidigt, dass du beleidigt werden kannst und so, ja. Das war halt genau die gleiche Geschichte, wie halt gerade der Ruhrhoff erzählt hat, ja. Dass halt eben, sobald jemand als Unmensch, in diesem Fall als Gamergator, deklariert wird, ja, dass total okay ist, dass man den beleidigt, dass man den irgendwie fertig macht und sowas, ja. Weil er ist ja der Böse, verstehst du? Das ist wieder das Narrativ, das halt geschaffen wurde, dass es halt dann vollkommen okay macht, dass man halt sich diesen Leuten genauso scheiße gegenüber verhält, wie was man eigentlich bei denen kritisiert, ja? Mich erinnert das immer an dieses Stanford Prison Experiment. Ja. Man hat diesen jungen, idealistischen Menschen jahrhundertelang erzählt, irgendwie in der Ausbildung und in der Schule und überall, dass sie die Besseren sind, uns besser wissen. Und die Alten, die haben ja noch so ganz komische Regeln und das muss man alles nicht haben. Und jetzt glauben sie ja, sie sind die Wärter und der Rest der Leute sind halt die Gefangenen im Experiment. Ja. Und so behandeln sie die Leute. Ich meine, okay, ich kann das ein bisschen verstehen. Also die Geschichte um Notch war ja, also da wurden ja reihenweise Leute getriggert. Er hat sich ja, ist ja auch kein Millimeter zurückgewichen und hat auch die Leute dann ein bisschen gereizt. Zumindest denke ich, dass er das auch bewusst gemacht hat. Ja, anhand seiner Tweets. Also. Ja, aber er repräsentiert nun mal auch alles, was diese Leute hassen. Er ist halt ein reicher, weißer, privilegierter Mann, ja, der sich halt eben diese ganze positive Scheiße nicht mehr anhören muss. Ja, er hatte Erfolg im Indie-Bereich. Die krebsen rum mit ihren komischen Spielekonzepten, ja, beziehungsweise politischer Propaganda, verkleidet als Spiel, ja, und da ist natürlich klar, dass dann halt einige Leute besonders allergisch reagieren, aber wenn er halt, ich weiß es jetzt vor allem nicht. Hassen Sie es, dass Notch so einer ist, der nicht davor zurückweicht, denn auch zu sagen, was Sache ist, so. Der hat keine Angst und der lässt sich vor allem auch nicht von denen erpressen, Ja, und das macht ihn so hassenswert für sie. Naja, auf jeden Fall, wenn dann jemand ankommt wie du, der so ein bisschen so den Mittelweg sucht, ist er natürlich in dem Fall gefundenes Fressen auch als Ziel. Das war übrigens denselben Fehler, habe ich am Anfang auch gemacht. Und zwar habe ich damals die Rennie Harper angeschrieben und habe halt sie gefragt, was sie denn eigentlich, wie sie denn eigentlich rechtfertigt, dass sie halt mit dem Gamergate Autoblocker einfach mal pauschal Leute blockt, die halt eben auch da ein bisschen moderater sind, beziehungsweise transgender, homosexuell, du hattest ja alles in Gamergate, ja. Und da hat sie das einfach nur gesagt, so, wow, Gamergater in my mentions, ne, und die Doc Whistle quasi gerufen und bevor ich mich mit der überhaupt noch einigermaßen unterhalten konnte, muss ich mich schon vor ihren 50 Followern oder so rechtfertigen, ja, die halt eben auch nicht gerade zimperlich waren. Das passiert schnell. Randy Harper hat richtig eine koordinierte Hassgruppe hinter sich stehen. Die mussten euch nur einmal, sag ich mal, retweeten mit so einem. Richtig, Easy Guy West und solche. Ja, ja, das waren dann auch immer dieselben. Super Space Dad, Easy Guy West und wie sie alle heißen, die Goons. Ja. Naja, das Sally, hast du auch richtig gemerkt. Sally, hast du den Gamergate-Kram mitgekriegt oder bist du da jetzt relativ später einsteigen? Ich könnte jetzt kein Essay darüber schreiben ins Detail, was da genau alles so passiert ist, aber im Großen und Ganzen weiß ich schon. Was da ist. Nee, weil das, also das ist eine ganz normale Geschichte, die dir passiert ist. Dass da so Leute reinkommen, die eigentlich halt sagen, ey, hier, ich schaue mir das mal von einer neutralen Position an, aber die neutrale Position will halt auf der Seite keiner haben. Ja, das Ding ist, was hier passiert ist, ist doch harmlos. So nach zwei Jahren Erfahrung so aktiv, das ist noch sehr harmlos. Also wenn du jetzt nicht anonym wärst, könntest du mit wesentlich schlimmeren Sachen rechnen. Ja, in Gamergate gab es Fälle, wo dann also eine Gamergate-Supporterin E-Mail bekommen hat, wo die Baupläne von ihrem Haus drinne stand und halt mit Drogen versehen und so Quatsch ist passiert. Ja, und mit wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen, so ungefähr. Also deswegen, das sind schon richtig gruselige Leute auf der Anti-Seite. Das ist ja das ist auch das Krasse, dass darüber halt nicht berichtet wird, dass das in den Medien totgeschwiegen wird. Dass es halt auch die Anti-Gamer geht und dass da richtig kranke Schweine gibt. Aber das hast du in Deutschland ja zum Beispiel hier auch mit den Linksextremisten. Die zünden gerade Berlin total an, aber liest du irgendwas mal davon in Nachrichten oder so? Nö. Ja, aber wir, die AfD, lässt man Furz, ne? Aber und wehe, ein Polizist greift zu fest. Einen am Handgelenk und er kriegt einen blauen Fleck. Ja. Aber man darf irgendwie auf einer 1. Mai-Domo irgendwie 100 Polizisten verprügeln. Also, das Ding ist ja zum Beispiel heute, ne, in Berlin brennt halt gerade alles, hörst du nichts von. Und in Sachsen wird Gauck halt ein bisschen angebrüllt von Leuten, ne? Somit von wegen Volksverräter, wie soll man schreien und so, ne? Das ist gleich so wieder überall Publiknachricht und so. Das ist ja schon ein Drama. Naja, um nochmal so ein bisschen so auf dich auch zurückzukommen, das ist halt auch ein bisschen Gamergate verschuldet, weil das war halt. Oder ist immer noch, glaube ich sogar, halt ein Thema, da ist die Atmosphäre extremst angehitzt. Also es gibt fast niemanden, der dann noch neutral bleiben kann auch. Ja. Und das hast du in Deutschland halt auch bei einigen Themen, dass da eben nur dieses Schwarz-Weiß-Denken vorherrscht und dann halt, ja, die Leute dich positionieren, wenn du das selber nicht machst, ne? Ich finde es nur manchmal so geil, da gab es doch vor ein paar Monaten die Story mit dieser Nintendo-Tussi, die nebenher die irgendwie... Alice Rap. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich. Wenn das in ihrem Vertrag stand, dass sie dann raus muss und so, okay. Aber die erste Reaktion war gleich so, Gamergate. Ja, ach, das hast und du alles überall in der Geschichte. Ja, aber... Gamergate ist immer schuld. Egal, was passiert in der Gaming-Welt, es ist immer sofort Gamergate. Das ist jetzt so das Buzzword geworden. Ja, ja, und es gibt ja auch ein Meme mit der Gamergate-Time-Machine, weil sie auch immer Sachen, die lange vor Sommer 2014 passiert sind, immer, oh ja, das ist Gamergate und so weiter. Also das ist mittlerweile bei denen ein Schlagwort. Und alles Schlechte ist Gamergate und alles und das alles ist, ja, Gamergate das ist schlecht. Ja, das ist der Almighty Boogeyman. Ja, bei den Feministinnen ist es das Patriarchat, bei den Rechten ist es die zionistische Weltverschwörung und bei diesen komischen eher so progressiven Videospiele-Bloggern, Journalisten will ich die nicht bezeichnen, ja, ist es halt Gamergate. Ne? Wobei ich auch sagen muss, gerade was so Feministinnen angeht. Also ich versuche mich da so auf einen akademischen Kontext einfach so zu fokussieren. Weil was hier so in der Öffentlichkeit abgeht, das ist so, das interessiert einen Akademiker nicht wirklich. Und von einem Freund von mir, die Dozentin, Soziologin, Gender Studies, die hat gesagt, zum Beispiel Anita Sarkeesian hat Gender Studies um 10 Jahre zurückgeworfen. Weißt? Ja. Aber davon hörst du halt nichts. Ja, aber das gut, dann möchte ich aber auch wissen, was diese Gender Studies Soziologin so für Sachen von sich gibt. Glaubt die an Rape Culture? Glaubt die an Male Gaze Theory und so ein. Glaubt die ans Patriarchat, ja. Ja, glaubt die ans Patriarchat. Weil dann so weil wenn ja, dann ganz ehrlich, dann kann die noch so viel über Anita Sarkeesian schlecht reden, dann haben die mindestens 50% Übereinstimmung über also. Ja. Eher ich meine, das Ding kann ja auch einfach sein, dass man halt sagt, ja, die Anita Sarkeesian hat zurückgeworfen. Warum? Weil sie wie eine Irre dasteht, ja, und dadurch das Image gelitten hat. Das ist ja auch das, was letztendlich dazu geführt hat, dass hier Deutscher bei Witzurek diese eine hart aber fair Folge gelöscht wurde, ja, weil die da halt eben ihr Fett weggekriegt hat. Nee, und Sarkeesian, die wendet halt eine soziologische Theorie an, größtenteils, diese Kultivierungstheorie. Und einfach, ja, Medien beeinflussen Menschen. Ist ja so kurz zusammengefasst der Tenor von dieser Theorie, auch wenn sie die teilweise falsch anwendet. Aber das sind halt einfach so Dinger, das machen die meisten Leute, die aus der Ecke kommen. Und die können sich dann noch so weit von denen distanzieren, solange sie weiter diesen ganzen bekloppten Nonsens-Theorien folgen. Ändert das nichts, wenn die sich von der distanzieren, solange sie sich nicht ernsthaft von der bekloppten Ideologie distanzieren. Das ist halt wieder so, aber ich glaube, das ist so ein generelles Problem, da kann man über alles reden. Das ist, wenn man versucht, komplexe Themen einfach zu vereinfachen. Ja. Das ist wie mit dieser Gaze Theory zum Beispiel. Das war ursprünglich, war ein Essay 8 Seiten lang, ja. Das ist mittlerweile so erweitert, das sind, glaube ich, 300-400 Seiten und so wird es eigentlich auch an den Unis gelehrt. Aber was kommt dann von Anita Sarkeesian? The male gaze, bla bla bla, objektifiziert, fertig, hier, jetzt scheißt euch ins Maul. Weißt du, so eine Bitch, ey. Darf ich mal kurz fragen? Sarkeesian ist auch für mich keine Feministin, das ist eine Opportunistin. Die hat halt mit dem Feminismus das Ding halt gefunden, wo sie mit Fame, wo sie Geld mit abgreifen kann und ja. Der Feminismus ist zu einem Produkt geworden, ja. Dass man verkaufen kann und die Verkaufsargumente sind zum Beispiel Rape Culture, ja, solche Geschichten, Alltagssexismus, patriarchale Strukturen. Im Zug passiert. Ja, zum Beispiel, das war auch so eine komische Geschichte. Das war eine geile Zeit. Das Geilste war so, ich habe dann so einen Tweet gesehen, ich war im Zug und ich habe geschlafen und dann hat sich einer vor mich gesetzt, sich einen runtergeholt und seine Finger in meinen Mund gesteckt. Alltagssexismus. Und dann denke ich mir, dann denke ich mir so, der geht jetzt wahrscheinlich nach Hause zu seiner Familie. Ey Leute, ich habe mir einen runtergeholt, vor allem die hat geschlafen, meine Finger in ihren Mund gesteckt und alle so, yeah, high five. Weißt du, was denken die eigentlich, die behindert sind? Vor allem ist es auch kein Alltagssexismus, sorry, aber ich verstehe darunter sowas wie... Alltagssexismus, weiß ich nicht, das andauert, oder was? Ja, wie wenn man, weiß ich nicht, der Sekretär sagt, keine Ahnung, du wirst hier nicht fürs Denken bezahlt, sondern zum Kaffee kochen, also spar dir deine Kommentare. Das wäre für mich so ein Ding, wo ich sage, ja, eindeutig Sexismus, ja, aber sowas ist ja schon... Also geht über eine Nötigung ja drüber hinweg, ja, also... Ja, und das ist auch so ein Ding, diese... Leute, zeigt die an! Weil wenn man sie nicht anzeigt, dann machen sie es wieder. Und wenn ihr sie nicht anzeigt, seid ihr dran schuld, dass sie es wieder machen können. Aber der Fall Gina Lisa zeigt doch den Glauben, den Opfer. Der zeigt doch, dass eine Falschaussage nicht ausreicht, und mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Das zeigt der Fall Gina Lisa. Der Fall Gina Lisa zeigt, dass wir ein funktionierendes Rechtssystem in Deutschland haben, wo halt eben der feministische Mob nicht entscheidet, wer der Täter ist und wer die Unschuldige in diesem Fall. Und das finde ich sehr gut. Und das hat mir auch ein bisschen den Glauben ins Rechtssystem wiedergegeben, auch wenn es immer noch Leute gibt, die sagen, Verschärfung des Strafrechts bei jeder beschissenen Kleinigkeit, ja. Darauf eine Geflügelbratwurst. Eine richtig schön dicke, lange, ja. Mit Muscheldurchmesser umbinden. Weil rechts, das kann ja nicht. Das darf ja nicht mehr rechts sein. Da wird das irgendwann Linkssystem genannt. Ja. Oh. Gina Lisa ist eh so das Heuchlerischste, ja. Wenn man mal von einer Feministin ausgeht, ja, dann wäre es eigentlich, Gina Lisa war eigentlich jahrelang der größte Feind für eine Feministin. Das haben wir vorhin alles schon gehabt, ja. Ah, okay. Es ist, keiner versteht. Ja, das ist halt das Bizarre auch so daran, wie sie sich jetzt auch alle hinter sie stellen, weißt du, aber dann haben sie geheult, ne, dass ja die bösen Rechten auf einmal alle zu hier so Frauen Rechtskämpferin geworden sind, nach Köln HBF. Also das sind die gleiche Leute. Ja, unsere Frauen. Eingefallen, ich wollte noch fragen, hast du mitgekriegt, Sally, dass die Frau Scheuerle auch eine Zeit lang gesperrt war? Gesperrt von? Von Twitter. Die war jetzt vor ein oder zwei Tagen oder so. Ich müsste mal, ich glaube, ich habe es in unseren Gruppen so gepostet. Die war, ich weiß nicht, ob sie es noch ist, aber die war gesperrt. Okay. This account is suspended. Ah. Ach ja, und Gamergate-mäßig, hattet ihr den Kram mit diesem Mario Color Splash mitgekriegt? Oder wie das hieß? Nee. Ach, wegen ja. diesem, ja, das mit, war ganz... Mit den Five Fun Guys ja. Und so einen Joke drin gehabt in der Szene. Und in so einem Film ist total ausgerastet und, was, warum hast du mich, Nintendo? Was war da los? Ich versuch's ja zu erklären, aber geht ja nicht. Erklär mal bitte. Erklär es, Robi. Ja, jetzt hast du mich voll aus der Fassung. Ich guck's dir da. So, ich hab hier, direkt Polygon-Artikel auch. Haha. Da werde ich dann gleich wieder richtig, ich leck mir schon die Lippen. Hast du nicht was von Games-Pilot? Hier, das ist halt Paper Mario, wisst ihr, das ist also diese Mario, mehr RPG-mäßige Fassung, so Mario wie so eine 2D-Papierfigur und so halt ist. Und da gibt's halt so eine Szene, wo dann hier so fünf von diesen Toads sind. Und dann in einem Gespräch wird dann gesagt, let's watch the five fun guys dance and shuffle. Okay. Und als nächstes Zitat kommt dann, man, is this gonna ruin my career? I can see the headline now, Shufflegate exposed. Was wohl absolut nichts mit der ganzen Gamergate-Sache zu tun haben sollte. So aber eine Watergate-Referenz, oder? Ja, aber bei Quinn, weil so wie Quinn halt in alles auch nur sich selbst sieht, haben Narzissten so an sich, war es dann gleich so wieder, oh mein Gott, Nintendo hat Spaß aus meiner schlimmen Erfahrung gemacht. Was habe ich euch getan, Nintendo? Arrogante Zoe Quinn. Und Zoe Quinn bezieht sich natürlich auch wieder auf Alice in Rap mit For your information, this is the same company that fired someone after Gamergate targeted her, so your benefit of doubt is likely misplaced at best. Es wurde dann allerdings bald nach diesem Debakel nachgeschoben, dass ja Kotaku in Action Zoe praktisch dazu gezwungen habe. Weil auf Kotaku in Action hat vorher schon jemand die Verbindung falsch gezogen. Ich meine, das kommt halt davon, wenn man Gamergate nach Watergate benennt und danach irgendwie und die Five Fungis, Pizza, Pizza Fungi ist mit Pilzen. Ja, also der Witz ist durchaus auch bei diesen Toads absolut angemessen. Und bei Watergate gab es halt auch fünf Leute, nämlich die fünf Einbrecher da. Also, und das Buch, das dazu Schlagzeilen in letzter Zeit gemacht hat, hieß wie? Watergate Exposed, okay. Also völlige, also es ist nicht ansatzweise. Nintendo hat sich dann auch noch dazu herabgelassen, zu sagen, nein, es ist eine Watergate-Referenz und nein, wir würden ja niemals eine Hassgruppe unterstützen, was ich von Nintendo nicht so toll fand, aber gut. Vor allem, da kamen Leute aber auch an, so von wegen so richtig, da kam ein Anti-Gamer-Gate viel so hoch und nimmt sich an, guck mal, selbst Nintendo nennt euch Hassgruppe. Ja, na und, die ganze verfickte Mainstream-Medienlandschaft hat uns Hassgruppe genannt. Denkst du, uns juckt das? Tja. Weißt du, ihr könnt, ja, nennt mich doch gerne Hassgruppe. Für mich seid ihr alles verfickte Hurensöhne, die sich erhängen sollten. Jetzt könnt ihr mich gerne ja, aber komm, das mit dem Gamergate, das ist halt lächerlich. Da gab es bei der Tagesschau einen Artikel, wo sie dann damit angefangen hat, dass Anita Sarkeesian durch eine Drohung in den Fokus von den Gamer gekommen ist, wo sie einen Vortrag halten wollte und der dann abgesagt worden ist, nachdem eine E-Mail eingetroffen ist, wo es halt hieß, dass ein Mass-Shooting will happen, the worst ever seen. Und ich war dann bei SGP Airplay. Genau. Und dort ist halt auch Amoklaufdrohungen eingegangen und mehrere Bombendrohungen, sodass dann am Ende auch die Polizei in den Raum reingekommen ist. Ich habe dann Tagesschau und SWR3 angeschrieben und meinte so, hey, ich war hier auf einer Journalistenkonferenz, wir haben über ein Thema gesprochen, was die Mainstream-Medien Probleme hatten, das neutral anzuschauen und wir haben sehr einseitig darüber Bericht erstattet, ob man vielleicht irgendwie in ein Gespräch kommen kann. Ausländische Bürger wird evakuiert im Ausland, keine Ahnung, irgendwas. Und das ist dann aber nicht wichtig für die Story. Also da habe ich dann einen Journalisten, der zu mir sagt, nee, das hat nichts damit zu tun. Also obwohl auf dem Panel dort, auf der Journalistentagung, gerade das besprochen worden ist. Also, ich weiß auch nicht. Also, das ist halt einfach schon ein Bias, der auch einfach in den Medien drin ist. Also vor allem das Lustige war, bei dieser Geschichte, wo Anita Sarkeesian da diese Morddrohung oder was da erhalten hat, diese Amokluftdrohung da für ihren Vortrag. Es war ein Gamergater, die sogar herausgefunden haben, wer das gesendet hat. Und der Typ war nicht mal ein Gamergater, der Typ wollte einfach Aufmerksamkeit für seine scheiß Webseite generieren. Das ist richtig. Das ist so ein komischer Brasilianer oder? Das war doch der Blindado. Ja. Der hat halt auch so eine Clickbait-Seite geschrieben und wollte halt Schlagzeilen produzieren, ja, nach dem Motto, wenn es keine gibt, dann mach sie selber. So auf Art hier von, hier 007, der Morgen stirbt nie, so, weißt du, wenn du keine Nachrichten hast, erschaffst du die halt. Hast die als erstes, sozusagen, so auf die Art und Weise. Ja, ja. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen reden, damit ihr euch richtig erschreckt, oder? Von der Einblendung. Der Sissy ist eine Sissy. Was ist das denn? Weißt du, wenn ich sowas sehe, denke ich mir aber gut, der wird sowieso bald verrecken. So bei dem Diabetes, verstopfte Arterien, der fällt sowieso bald um. Ja. Aber guckt euch bitte den zusammen. Alter, warum hat er so kurze Beine, hä? Einfach nur, weil der so fett ist. Das sieht so komisch aus. Der Knick in der Optik. Die Brille. Oh. Dass diese Leute auch immer die Vorurteile, die man gegen sie hat, bestätigen müssen. Das ist so traurig, oder? Also ihr engagiert gerade alle in Lookism. Also das ist absolut oppressive. Ist mir doch egal, das ist aber auch schlimm. Hier wird Milo ja auch wieder, der Fashion Geek ja auch so wieder vollen Ausraster kriegen. Zu Recht. Fashion Geek? Okay. Aber das ist denn so, oh, ich bin so individuell. Nein, du siehst einfach nur scheiße aus. Da passt farblich nichts, Alter. Und du bist auch noch hässlich und fett. Zieh dir was an. Aber besser ein Sissy als ein Sissy. Ja, ja. Gott, wer schreibt denn bitte die Wahlsprüche? Was wollen wir wetten, dass der Typ noch sein Dödel in der Hose hat? Wenn wir wetten. Die haben aber wahrscheinlich... Was wollen wir wetten, dass der Typ noch nie einen Dödel im Hals hatte? Wer will vielleicht richtig einen Dödel in den Arsch geschoben kriegen, aber wenn du den Arsch packst, passt das leider nicht, weil du erst mal 10 cm durch Fett durch musst. Es gibt ja welche, die stehen drauf, aber auf die muss er nicht hoffen. Ich ziehe gerade das Niveau ein bisschen runter. Ja, also was mir noch aufgefallen ist bei dieser Sache hier, wenn demnächst überall die Rede ist von Schutzsuchenden, dann liegt das... Frage, was ist das für ein Text überhaupt? Ein nicht initiierter. Das sieht irgendwie aus wie in der Vorlesung, in der ich gerade drin hocke, und da sind fast nur Soziologinnen drin. Das ist von den neuen deutschen Medienmachern. Neue Deutsche sind Deutsche, die keine Geburtsdeutschen sind. Und Medien, das ist praktisch der Neusprechglossar von den neuen deutschen Medienmachern. Ah ja. Und wie man sich PC ausdrückt. Ja, das ist hier so ein Verein, wo diverse Medienleute dabei sind, angeblich ein paar tausend. Ja. Und die machen ja auch so einen Kram gegen Hate Speech. Und das ist so deren Empfehlung, wie man hier irgendwie sprechen soll. Als Medienberichterstatter. Das wendet sich explizit an Leute, die schreiben oder in Medien arbeiten. Ja, und welche Begriffe man benutzen und welche man nicht benutzen darf und bei denen, die man nicht benutzen darf, welche man stattdessen benutzen soll. Und also im Prinzip genau das. Oh Gott, ey. Ja, und illegale Migranten sind jetzt irreguläre Migration. Das ist dein Wörterbuch vom Ministerium der Wahrheit, ja. Illegalisierte Migranten ist ja auch sehr geil. Ach ja, natürlich. Aber legalisierte Migranten sind doppelt plus gut. Jetzt haben wir die auch noch illegalisiert, was wir denen alles antun. Ja, schrecklich. Ja, weil die flüchten ja und dann, wenn die aber ohne Papiere herkommen, dann sind sie ja illegal und wir haben sie illegalisiert deswegen, weißt du? Wegen mit unseren Gesetzen, mit unseren unfairen Gesetzen, die für alle gelten. Nee, aber das, die sind halt so ein bisschen, also sagen wir es mal so, es gab ein sehr gutes Argument für das, in Deutschland sind die Medien gleichgeschaltet und Lügenpresse von der AfD, nämlich dass in den englischen Medien von der Migrant Crisis geredet wird und in den deutschen Medien immer noch flächendeckend von der Flüchtlingskrise, obwohl halt nachweislich, 20% maximal wirklich aus Flüchtlingsgebieten kommen. Mhm. Ah, okay. Und hier siehst du, wo so Kram dann herkommt, diese Gleichschaltung. Dass alle den gleichen Ton reden und die gleichen Wörter benutzen. Ja, das sind Journalisten halt, in dieser... Aber das ist auch ganz geil. Habe ich auch so eine kleine Geschichte dazu. Ich mache gerade so eine Ringvorlesung zur Flüchtlingsproblematik oder was weiß ich, wie die Scheiße ist. Ja, und wie gesagt, da hocken halt fast nur Weiber drin, weil die sind ja so oppressed und so, weißt? Und da kommen halt verschiedene Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Instituten. Wir hatten neulich zum Beispiel einen Sportwissenschaftler und der hat dann auch, kannst du auch darüber reden, wie man die integriert und etc. und so weiter. Und die Fragen danach oder in der Diskussion, die Kommentare, die sind, ey, da kannst du echt, da willst du den echt nur in die Fresse hauen. Ja, dann beim allerersten Mal meldet sich dann eine und sagt so, ja, ich will nur sagen, wir sind in einem privilegierten Raum und wir sind alle privilegiert und es sind keine Geflüchteten hier in diesem Raum. Und dann ist halt so Stille und der leitende Prof, der versucht dann halt so zu relativieren, dass das ja nicht ausschlaggebend ist, weil ich zum Beispiel bin Migrantenkind, komme aus einer Arbeiterfamilie, ich sehe das halt ganz anders wie, was weiß ich, Dorothea, die einen Mini Cooper zum Abi gekriegt hat und so und dann irgendwas von privilegiert mir vorlabern will. Das ist sowieso immer das Geilste, die Schlampen, die andauernd so hier von, oh, privilegiert uns zu labern, ne? Die sind halt privilegiert aufgewachsen und schließen dann von sich direkt auf alle anderen. Nur weil sie weiß sind oder das, so, weißt du? Das Beste war, wir hatten dann eine Lehrerin zu Gast und die hat halt arbeitet mit Flüchtlingskindern zusammen. Und die hat dann halt gesagt, ja, mit so gerade den Jungs, die haben schon krasses Frauenbild. Das ist so problematisch, ja. Und dann sagt sie das halt so, wie es ist. Prügeln sich viel öfter und auch nicht nur öfter, das ist ja nicht gerade das große Problem, sondern aus welchen Gründen, ja. Dass sie halt die Lehrerin nicht akzeptieren, weil sie halt eine Frau ist, sagen der das ins Gesicht, kriegen E-Mails oder Briefe von Vätern, die dann sagen, ja, meine Tochter hat jetzt ihre Periode, die darf nicht mehr in Schwimmunterricht gehen, die trägt übrigens ein Kopftuch und einen Mantel jetzt ab sofort und etc. etc. Die erste Frage daraufhin von einer anderen Studentin war, ja, sollten wir nicht mal erst gucken, wo bei uns die Probleme sind in unserer Gesellschaft. Wir haben ja auch eine frauenfeindliche Gesellschaft. Und weißt, und dann sagt die so, ja, zum Beispiel in der Oberstufe an Gymnasien, dann nimmt die Leistung von Frauen ziemlich ab, weil nachweislich, was auch immer das sein soll, eine Studie mit zwei Leuten oder so ein Scheiß wahrscheinlich aus dem Arsch gezogen, ja, weil die halt von der Leistung abnehmen, weil es diese männlichen Platzhirsche dann in der Oberstufe gibt, die anderen Frauen unterdrücken. Und wie machen die das? Kommen die dann nach der Schule zu denen nach Hause und halten die vom Lernen ab? Oder? Ja, das ist so faschistisches Zeug, kompetent. Aber dann musst du dir mal vorstellen, guck mal, dann nimmt sie das als wahres Problem da. Und woanders wird halt, keine Ahnung, der albanische Vater verprügelt seine Tochter. Ja, ich bin selber Albaner. Weil die Tochter Hüfthosen trägt, weißt? Und das ist dann, und das darf man dann nicht kritisieren. Ich kann dir sagen, warum die Leistung wahrscheinlich durchschnittlich sinkt, weil man Mathe nicht abwählen kann. Ja, und ich meine, Mädels machen öfter Abitur, schreiben die besseren Noten, also das ist totaler Blödsinn, was die dann labern. Markus, stell dir mal vor, irgendwie sowas wie Gender Studies ab, weißt du, Oberstufe oder so. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh, das wäre ja, aber ich meine, mehr kontraproduktiv kann es doch nicht sein. Du hast dann eine Lehrerin, die über ihre Erfahrung reden möchte und dann vielleicht hofft, dass kluge Leute an der Universität sich dem Problem mit annehmen und dann ist das Erste, was sie jemand erzählt, dass er irgendwelche Probleme hat, weil er eine Oberstufe besucht hat. Also, ja. Ich. Das ist alleine schon diese absolute Arroganz, mit der sie glauben, dass sie das halt eben gleichsetzen können. Ja. So, ja. Das ist so, da muss ich mir als privilegierter weißer Mann so, na dann, ja, du hast es so schlimm, du warst in der Oberstufe, ich war nur obdachlos und wurde zweimal vergewaltigt, aber du hast es so viel schlimmer, du Arme, mit deinem Mini Cooper. Eine Fotze. Ich habe bestimmt gesagt, ja, das ist halt die Ausnahme bei Männern, die Gewalt bei Frauen ist ja viel höher, also von daher, c'est la vie, so, weißt du? Und wie soll denn dann bitte die Integration klappen, wenn du dann nicht mal mehr die einfachsten Sachen ansprechen kannst? Natürlich gibt es auch Probleme in der deutschen Gesellschaft, na klar, aber das war doch nicht das Thema von der Lehrerin, warum sie da spricht. Also Das ist so, weiß ich nicht, irgendwie man spricht über Weltwirtschaftskrise und dann sagt einer, ja, und bei mir zu Hause, da kann man die Badtür geht ganz schlecht zu, die müssen wir mal ölen, so, weißt du? Ja. Immer alles relativieren, alles ist relativ, ne? Ja. Und immer wenn man gerade über ein Problem redet, wir können genauso gut gerade über ein anderes Problem reden. Ja, genau. Tim K., du hast 12 deiner Mitschüler und 2 Lehrer in den Kopf geschossen. Was sagst du dazu? Ja, der andere, der hat 13 umgebracht. Weißt du, was ist das für eine Scheiße? Ja, der wird ja zu Highscore-Jagd auf einmal. Ja, ja. Das ist halt diese ganze Debatte wird so lächerlich geführt. Ja, wenn man dann irgendwie sagt, ja, in islamischen Ländern wird dann irgendwelchen Frauen der Kitzler abgeschnitten, damit die keinen Spaß beim Sex haben, ja. Und hier in Deutschland heißt es dann irgendwie, ja, und da sitzen die Männer breitbändig im Zug, ja. Das ist... Und, ja, Gina der Wahnsinn. Und Gina Lisa kriegt gemeine Tweets. Richtig. Mean Tweets. Das ist sowieso immer das Geilste, wenn sie sich so rumheulen, weil sie Tweets im Internet, böse Tweets im Internet. Ja. Lösch dich, du Fotze, wenn dich das so stört. Ja, oder mach dein Profil auf privat. Das ist oder also, wenn kannst du Öffentlichkeit kannst stehst. Du mal hier auf Twitter auch so einstellen, dass du nur Mitteilungen siehst. Ja. Du Volkskorb. Aber das ist halt eben das Ding so, die denken irgendwie, die müssen überall sein. Die müssen auf Facebook sein, die müssen auf Instagram sein, die müssen auf Twitter sein. Glaub, überall müssen sie... Im öffentlichen Raum müsste ein Safe Space für sie sein. Ja, genau, richtig. Weißt du, und überall müssen sie ihre Sachen ins Netz stellen, ja. Und dass halt eben im Netz auch Leute sind, die finden halt Sachen scheiße. Das blieb irgendwo aus, ja. Und gerade dann kommen die halt eben zum Vorschein. Und dann gibt's halt eben diese Tweets, und ja. Dass es halt auch viele Leute gibt, die genau durch so Hass-Tweets, sag ich mal, versuchen, die Aufmerksamkeit von Promis und so zu erhaschen, ist Stani. Ja, das gibt's, ne, das ist so, weiß ich nicht, so wie, wie hieß nochmal der Typ, der Lennon erschossen hat, aber sowas halt in Light, ja, anstatt halt eben den Typen abzuknallen, wird dann halt eben ein Tweet geschrieben, ich bring dich um, du Fotze, sowas in der Art. Ich meine, seid doch ganz froh, dass es nur noch böse Tweets im Internet sind, anstatt irgendeiner, der dich bis nach Hause stoppt. Nee, vor allem das Verpierendste finde ich halt, hallo, Hassmail hat nicht mit dem Internet angefangen. Die gab's schon lange, lange vorher. Nein, nein, die hat angefangen, als es Videospiele gab. Ja, jetzt Videospiele gibt es ja auch. Verstehe ich. Nee, aber ich kann mich teilweise noch an, was weiß ich, Reportagen über irgendwelche Leute, die halt so ein bisschen kontroversen politischen Kram machen. Und da wird dann auch manchmal gesagt, ja, hier so und so viel. Und dann siehst du halt irgendwie einen riesen Jute-Sack voll Briefe. Und das dann, ja, also ich öffne die schon gar nicht mehr, weil ich eh weiß, dass das alles irgendwelche Hassbriefe sind. Und das war lange vorm Internet. Leute, ihr seid nichts Besonderes heutzutage. Das ist ja auch das Ding, das ist, was die Leute wohl auch viel vergessen haben, vor allem diese SJW- und Feministen-Types, die sich dann immer für so wichtig fühlen. Ihr seid nicht so wichtig. Irgendwann geht ihr auch, wie wir alle, einfach nur drauf und liegt dann unter der Erde vergraben, so weißt. Das ist so, die spielen sich so auf, weil sie irgendwie Todesdrohung. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Grob ab, soll das eine Drohung sein? Nein. Oder meinst du das sexuell? Wenn die irgendwie 50.000 Follower auf Twitter oder so haben, dann kommen sie und fühlen sich immer und dann wissen die mit, weil ich nur 100 Follower habe. Das ist so. Da bin ich eh so am Abgreifen, weißt du? Das behindert in der Bühne, wenn die krank sind. Das ist Internetsucht, wenn du das ein Argument einbaust, Junge. Ja, das ist, da muss ich immer so geiern, weil ich schreibe irgendwie was und so und klar, sicher bin ich manchmal ein ätzendes Arschloch, aber gut, das ist halt dann eben, das kommt dann aus der Situation heraus. Das Ding ist bei mir einfach, dass ich hab's Anfang Gamergate halt versucht, auf die neutrale, nette, ne, dass ich zuvorkommen bin, auch wenn die Arschlöcher sind, dass ich trotzdem versuche, ne, schön lieb bleiben und so. Aber ich habe halt irgendwie, es klappt nicht. Entweder du frisst deren Scheiße, du bist ein Hurensohn. Und deswegen denke ich mir, fickt euch, Leute, ihr seid dann für mich auch alle. Also, der springende Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, ist, dass halt eben ich, wie soll ich sagen, ich schreibe den Leuten irgendwas und so, ich schreibe nicht mal, ich bringe dich um oder was, das würde ich eh nie machen, weil ich das sehr geschmacklos finde, auch im Spaß, ja. Aber die regen sich da wahnsinnig drüber auf, machen Screenshots und schicken das an ihre Follower, damit sie halt eben Brownie-Punkte kriegen und so. Und ich bin Twitter-Account mit 200 Followern. Verstehst du, was ich meine? Ja, von mir geht keine Gefahr aus. Ich bin manchmal schlecht gelaunt. Das ist die einzige Gefahr, ja, dass man halt irgendwie vielleicht selber schlechte Laune kriegt, weil ich einen Hass kriege. Die haben einfach gesehen, dass es bei manchen Leuten dazu geführt hat, dass die sehr viel Geld einnehmen. Und dadurch ist diese fast schon Kultur darum gestaltet, dass ich glaube, es geht nicht aktiv mal mehr so getriggert wird, dass aktiv, doch, das ist, da wird aktiv versucht zu triggern, ne? Damit sie dann auf jeden Fall so viel Hass wie möglich erhalten. Was du meinst, ja. Nee, was ich halt meine, ist halt so, dass sie dann so hingehen können und sagen, guck mal, oh, ich bin so ein Opfer, bitte Medienfame und Geld hier, Patreon da. Ja, dazu einen kurzen Fun-Fact. Zoe Quinns Patreon ist bei der Nintendo-Sache um $1,000 hochgegangen. Siehst du? Ja, Gott, schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass die gerade irgendwie mal in absehbarer Zeit wieder in die Armut geht. Guck dir das an, die kriegt 1000 Euro insgesamt im Monat. Wie viel kriegt sie insgesamt im Monat dadurch? Ist wahrscheinlich wieder 3,5. Ja. Eineinhalb Tausende im Monat. Was steht jetzt eigentlich auf ihrem Patreon, was sie macht? Was produziert sie eigentlich? Ja, Videospiele natürlich. Crash Override. Ach, oder? Ich guck mal nach. Ich glaube, dafür gibt es separaten. Aber guck mal, das sind drei. Ach, so ein Scheiß. Das regt mich übrigens auch wieder auf, ne? Nichts. Gamergate. Ja, wir haben uns, glaube ich, von Gamergate. Wann haben wir uns von denen verabschiedet? Februar? Und wir reden trotzdem immer noch über diese Quinnen. Oh, ich könnte mir selbst in den Arsch speisen, ey, weißt du? Ja, sie ist jetzt auf 3200 wieder. Also ich will auch nicht mehr über sie reden, aber das kotzt mich einfach so an, dass das so eine Person, sag ich mal, so ein wirklich bösartiger Mensch, und das sage ich ganz ehrlich, wirklich bösartig, das ist ein böser, grausamer Mensch, weißt du, und denkt, oh, sie ist ja so ein Engel, ne, wir müssen sie hochtragen und 3500 Dollar pro Monat, dass die sich auf wie Drachenlord irgendwie auf den Arsch den ganzen Tag setzen kann und nichts machen kann und sich dann so... Ey, aber warte mal, der Drachenlord, der produziert wenigstens Videos, also der macht irgendwas, ob das jetzt einen Wert hat, ist ja fraglich, ja. Aber er macht... Guck mal, selbst Drachenlord hat mehr Wert als ein Mensch, als sie. Hier, also Zoe Quinn is creating free games, art and tools, und dann gucke ich mir mal hier ihren Patreon an und der letzte Creator-Post ist vom 3. März oder nee, da ist ja einer vom März, einer vom April, einer vom Februar. Was hier gibt es noch? Patreon-Posts, die kann das ich schon natürlich Quartal nicht her, ja. Vor allem das Lustige ist Creating Tools, ja, ist klar, ne? Die ganzen Leute, die sie ihr folgen und sie verteidigen, so sind ja auch nur alles ihre Tools für noch mehr Geld und noch mehr Aufmerksamkeitsgeilheit. Ja, aber das würde mich jetzt interessieren, welche Tools, weil sie ist ja keine Programmiererin. Sorry, ich muss mich korrigieren, ich habe mich schon gewundert, dass das März hier vom April aufgeführt wird. Der letzte Post ist vom März 2016, dann der letzte davor ist vom April 2015, dann der letzte davor ist vom Februar 2015, dann der letzte davor ist vom Januar 2015 und dann davor Juni 2014. Aber ich meine, gucke allein so dann irgendwie letztes Jahr, wo sie irgendwie dann so in Artikeln und so dann aufgeführt worden ist, von wegen, oh, sie musste ja wegen Gamergate dann ihre Heimat verlassen und so, weißt du? Und wenn du dann Tweets vorher gefunden, da wurden ja Tweets gefunden, wo sie schon Monate vorher diese Reise angekündigt hatte, bevor sie losging. In Europa. So, weißt du, ich fand es auch so geil, zum Beispiel mit der Jennifer Scheure, also die nach dieser ganzen Notch-Sache, dann schreibt die so, danke für meine ganzen Follower, oh, ihr habt mir so geholfen, das ist so schwer und weißt du, und ich stelle mir so vor. Nur funktionieren Frauen aber, das ist ja, aber nein, das ist das. Das ist das White Knighting, das bestätigt werden muss. Es muss belohnt werden. Die Leute, die gesagt haben, so, böse Notch, ne, hat da einfach hier die Alte angemacht und so, die müssen bestätigt werden. Und das macht sie halt eben, indem sie sagt, so, danke, ohne eure Hilfe hätte ich das nicht durchgehalten. Das weißt ist aber, so funktioniert das halt. So funktioniert das. Das ist ein Mindfuck-Bonus. Ja, das ist an der Stelle, ist es ein Mindfuck einfach. Weißt du, nennt mich gerne Sexist, aber das ist nun mal ein Fakt, dass Frauen so ihre Macht ausüben können. Machen sie schon immer so auf so eine Art. Denn so willige Männer, dass willige Männer für sie ihre Arbeit übernehmen. Also Anita meinte mal, when they're calling you a white knight, then you're probably doing something right. Ja, ja, natürlich. Also das sind irgendwelche Opfermänner. Ich meine, guck dir diese hässlichen Larrys an, weißt du, die nichts im Leben haben, ne? Guck mal, ich kann im Internet denn Aufmerksamkeit von der kriegen, in der ich ihr so helfe und dann so tue und mich dann an die ranangel, fast schon. Wenn man den White Knights nicht ab und zu belohnt über die Eichel streichelt, dann hören die irgendwann auf. Ich meine, mich wird ja das White Knighting noch nicht mehr stören, wenn du einfach nur eine halbwegs ordentliche Presse hättest, die dann in der Lage ist, alles kritisch ein bisschen besser zu beleuchten, dann würde mich das ja noch nicht mal mehr aufregen. Soll sie das auch machen und soll sie ihren Kult haben, aber ich hätte gerne einen Journalist, der in der Lage ist, das einzuschätzen. Das fände ich schön. Also, ich meine, was diese ganzen Mediensache angeht, so im Nachhinein ist mir schon klar, die wollen auch nur Geld verdienen, weißt? Dann hört halt neutraler Journalismus auf. Das war mit der Krim-Sache zum Beispiel. Jeder weiß ja, dass, ich will mich da jetzt nicht positionieren, aber jeder weiß ja, dass Putin nicht so der Tolle ist und sowas. Ja, jetzt füttern wir dieses Narrativ mal weiter und dann drucken wir auf der Titelseite Putin, der mächtigste Mann der Welt. Ja, aber gerade was diese, es geht ja denen gerade nicht nur um Geld machen, sondern es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ganz massiv auch um Ideologie. Und um Brownie, also wie Joe Rogan so schön sagte, Social Brownie Points. Jetzt ja. für die ganzen Celebrities. Ja, aber warte mal, das Ding ist ja, wenn du halt eben einen bestimmten Narrativ schön fütterst und förderst, ja, dann kannst du dich ja darauf verlassen, dass du mit genau dem Thema auch in Zukunft Schlagzeilen machen möchtest. Na gut, das stimmt, da spielt das natürlich auch mit. Also zum Beispiel genau. Netzorek, da glaube ich, weiß ich auch nicht, ob die Ideologin ist oder, also ich glaube, da spielt auch ganz viel eigentlich. Die ist einfach bekloppt. Aber ich meine, das macht halt auch was mit der Gesellschaft. Ich meine, bei der Krim als Beispiel, da hat der Spiegel Opfer vom Bürgerkrieg aus dem Donbass gezeigt und meinte dann, stopp Putin jetzt auf dem Titelbild. Das kann man auch Generalmobilmachung nennen. Also wir haben jetzt mittlerweile Truppen dann da. Das ist also ja, mangelhafter Journalismus, was wir bei Themen wie Feminismus sehen, das gibt es ja auch weiter oben. Ich meine, das ist... weiß nicht so schön. Immer so geil, da gab es mal einen Spiegelartikel von irgendeiner TUS, keine Ahnung, und die hat halt den Seehofer kritisiert am Anfang der Flüchtlingskrise, weil der halt gemeint, irgendwie, der hat ungefähr irgendwas gesagt, so ja, da kommen jetzt nicht die ultraliberalen Linken daher, sondern die sind schon sehr konservativ und mit Integration, das könnte ein Problem werden. Und dann kritisiert sie den Artikel, und anstatt, dass sie das kritisiert, was sie sagt, sagt sie so, ja, in Deutschland werden nur 12% der Vergewaltigungen angezeigt. Guckt mal, wie schlimm es in Deutschland ist. So, und ich denke mir so, hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Und die Zahl ist wahrscheinlich irgendwie aus dem Arsch gezogen. Ja, das Ding ist, sie hat kein Argument dagegen, deswegen versucht sie vom Thema abzulenken mit irgendwas anderem. So, das eben, ist, so funktionieren diese Menschen. Richtig, richtig. Anstatt, wie wäre das noch, wenn du eine Debatte führst, die du nicht gewinnen kannst, dann wechsel sie in eine Debatte, die du schon gewonnen hast. Deswegen, wenn du manchmal so auf Twitter mit diesen Leuten diskutierst, jeden zweiten Tweet ändern sie das Thema und irgendwann bist du einfach noch so verwirrt, dass du gar nicht mehr weißt, worum geht's jetzt hier. Ja, Shifting Goalposts, das kennen wir ja auch noch alles, ne? Ja, Gold, ja, genau. Ja, das ist krass. Aber Leute, ich muss mich leider verabschieden. Wir streamen ja auch hier schon seit 2,5 Stunden. Und so. Ich will ja, 3,5 Stunden geht unten dran. Also 3,5, ja, stimmt. Das geht auf die Wäre jetzt dann auch mal ja. bald. Ja, aber so. Sally, wenn du da Einblick hast in diese Gender Studies Sachen, dann komm gerne nochmal vorbei und erzähl uns dann mal ein paar Storys. Das wäre auf jeden Fall interessant, denke ich. Ja, ja. Okay. Ich bin gerade dabei, fertig zu schreiben. Wäre ganz cool. Also wenn du nächste Woche Zeit hast, kannst du ja mal in der Woche ein bisschen ein, zwei Sachen überlegen. Also ich glaube, ich werde es da nicht weit bringen, weil später kommt es auch darauf an, wie oft man weiter zitiert wird und ich glaube, das wird keiner weiter zitieren. Okay, also du studierst Gender Studies oder wie? Nee, nicht Gender Studies, aber kulturwissenschaftliches Fach und Amerikanistik. Und da kann man sich ganz breit aussuchen, was man machen will. Und ich habe halt einen coolen Dozenten. Du bist nicht zufällig in Göttingen, oder? Nee. Gut. Weil ich hatte über Göttingen so hatte ich schon Schlimmes gehört. vom Layman. Dass ihr wisst, Marburg ganz schlimm. Ja. Falls euch Ulrich Kutschera was sagt, dieser Biologe, der gegen die Gender Studies Leute gerade total dagegen schießt. Da gibt es auch ein geiles YouTube-Video, wo er die irgendwie als Gender-Dogmaten bezeichnet, die genauso schlimm sind wie Kreationisten. Ja, geil, das stimmt man nachher. Ja. Und ja, also Marburg, die ganzen Studenten da, die Asta und so, die hassen den. Ja, okay. Also ich komme ja aus der Nähe von Marburg und Marburg ist einfach dafür verschrien. Eine noch von diesen von der alten Schule sozusagen eine Uni zu sein, links bis auf die Knochen halt. Ja, das ist für mich nicht mehr links, das ist einfach nur autoritär teilweise. Mhm. Warte, ist das der Ulrich Kutschera, der das Gender-Paradoxon geschrieben hat? Ja, das Buch habe ich mir auch geholt, das ist ziemlich gut. Hab's nicht fertig, aber... Ich habe es auf meinem Zu-Lesen-Stapel liegen. Also ich habe hier ein Video Ulrich Kutschera, Gender-Mainstreaming, Unfug, Religion, feministische Sekte... auf dem Kanal einer von vielen. Ist das, was du meinst? Ja, das geht so ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich. Und da sieht man nur seine Fresse irgendwie. Das ist kein Video, das ist halt, man hört es. Ne? Es gibt zwei und dann gibt auch, es gibt ja auch so ein gutes Interview zwischen ihm und der wie heißt du nochmal, mach die Bluse zu, hier. Helle. Ja, genau, feministische Sekte, genau das ist es, ja. Okay, ja, cool. Da hatten wir auch damals hier drüber gesprochen, weil das war ja ziemlich bemerkenswert eigentlich, weil die Kelle ist ja so eine Christentante und der Kutschera, da gab es ja auch mal dieses kleine Gate, dass er so einen Artikel beim humanistischen Pressedienst geschrieben hat, den sie danach entfernt haben, weil irgendwelche Superhumanisten sich darüber aufgeregt haben, dass so jemand einen Artikel schreibt, und die haben das dann echt runtergenommen. Oh, ja, du kannst Christentum kritisieren bis zum noch was, aber beim Islam, Feminismus hört es dann halt auf. Hm. Ja. In welchen Zeiten leben wir? Ja. In sehr interessanten Zeiten. Zeiten des Wandels. Volk ohne Raum. Volk ohne Traum, würde ich ja eher mal sagen. Den ich schon sehr oft an Suizid gedacht habe. Volk ohne Nachkommen. Wir ohne Raum. Mittlerweile haben wir auch einen Grund, eine EU-Armee aufzubauen, um die Inselaffen heim ins Reich zurückzuholen. Ja, wir müssen doch eigentlich nur die ganzen Seile da in Frankreich losmachen, dann treiben die doch eh auf den Atlantik, oder? Ja, wenn man den Tunnel sprengt, der verbindet ja die beiden, weißt du. Und das wenn man den nein, das sprengt, macht ihr nicht, das wird bald mein Lohn um Brot. Da willst du langfahren, hast du so ein Mad Max-Auto mit Stacheln dran und... Noch nicht, aber ich lerne ja jetzt alles über die Technik, also von daher, das bisschen Schweizen bringe ich mit dabei und dann geht's ab. In 2 Jahren ist in England Mad Max, ich sag's ja. Geil. Nee, das wird dann eher die Klapperschlange. Der Maxit. Mad Maxit. Da gibt es dann das islamische Königreich Londonistan. Ja, nee, ja, jetzt gerade ja nicht, ne? Und außenrum sind dann die English Wastelands. Oh, jetzt hast du nie den gerade gepostet in der Gruppe. Hast du nie den Film Threads gesehen? Nee. Mit der Atombombe, die da einschlägt, und dann wird halt eben leider sehr deutlich gezeigt, was dann halt so passiert und wie das Leben beeinflusst und sowas. Mhm. Das war ein Film, der wurde damals gemacht, um halt eben die Folgen eines Atomkriegs zu zeigen, auf möglichst realistische Art und Weise. Das ist ein sehr, sehr deprimierender Film. Ja. Also ich habe da eher so... ja, mehr Easy-Watching, mehr reingezogen zu dem Thema, halt, wenn der Wind bläst, oder wenn der Wind weht. Das ist doch kein Easy-Watching, ach du Scheiße. Ja, es ist auf jeden Fall easy als das, was Dings gerade sagt. Ich sage ja easy. Boah, aber wenn der Wind weht, ist so bitterböse. Ja, es ist schon hart, aber, ja. Was ich gehört hatte, dass die ganzen Nuclear Fallout-Dinger ein bisschen übertrieben sind. Und da probier's doch aus. Ja. Hey, Leute, ich meine, wir sind ja eh schon wieder mega off-topic. Wollen wir abmoderieren? Ja. Ja, ich muss auch gleich los. Ich wollte nur ganz kurz nochmal kurz erwähnen, weil ich dann gerne, ich kann noch einen kurz beleidigen, weil hat hier Marsaffe gerade schön gepostet, dass hier der Playstar-Rocker, diese kleine dreckige Schwuchtel, sich mal wieder so niedlich an die Laser-Sushi hängt. Er ist ja ganz traurig, weil sie heute keinen Stream macht. Der Typ bringt sich bald um. Ja, kommt er nicht an die Laser-Muschi. Ja, wie war das auch noch mit Laser Sushi bei Overwatch? Gilt Healer, aber ballert rum. Ja. Wobei, sie hat es auch nicht dauerhaft gemacht. Es war nur in dem Teil, wo ich reingeguckt habe. Aber bei mir drehen sich die Fußnägel um, wenn ich einen Healer mit einer Waffe sehe. Also in diesem Sinne, geht gut. Geht gut. Yo, Laser Rocker.